Sonntagabend, 18 Uhr, die Greta ist da. Hallo. Nee, Moment. Ja, schönen guten Abend. Sind wir jetzt auch die Gretraumaffen? Ich hoffe nicht. Die Weltraumgreten. Entgretet. Sollten wir tunlichst unterlassen. Nein. Wir haben doch keine Wahl. So, ja, Sonntagabend schon wieder. Wie war das schnell diese Woche? Wie war das nochmal für unsere Greta gut? Für for the Greta gut, genau. Ja. The Greta gut. The Greta gut. Und wer nicht weiß, wer diese Referenz nicht kennt, der sollte sich umgehend den Film Hot Fuzz angucken. Oh ja. Genau. Und gleich danach den anderen mit den Zombies Dingens. Shaun of the Dead. Genau. Fünf Fraktionen, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema, finde ich. Fünf Fraktionen wollen mehr Gleichstellung für Frauen. Der Bundestag, diese Höllenbude, ist die Woche wieder zusammengetreten und hat dort diskutiert. Und Chris hat uns die schönsten Sachen daraus mitgebracht. Wie viele Fraktionen haben wir denn? Ja, die schönsten, wie man es nimmt. Grillpfrrr. Ja, wen mögt ihr denn? Mögt ihr die Giffey? Oder wollen wir die Giffey überspringen? Ach, warum denn, Chris? Ich hätte Lust, mich so ein bisschen berieseln zu lassen, so wie von einer Kinderhörspielkassette. Aber wo kommt denn dieser generelle Hass gegen Vokale eigentlich her? Sind die Teile vom Patriarchat? Keine Ahnung. Ich kenne das ja sonst nur aus slawischen Sprachen. Die haben so viele Konsonanten. Prüchnigsen Britschall und so. Franzi! Franziska! Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 100 Jahren wurden in dieses Parlament... Oh, das hätte man sich erwartet. Vor 100 Jahren wurde in dieses Parlament, ja? Okay. Ein großer Haufen gemacht. Nee, aber vor 100 Jahren in diesem Parlament, also irgendwie kann das schon mal nicht so ganz sein, aber egal. Jo. Hören wir mal weiter. Ach, doch. 37 Frauen als Abgeordnete in die Nationalversammlung gewählt. 8,7%. Heute liegt der Frauenanteil bei 30,7%. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann brauchen wir bei 22 Prozentpunkten in 100 Jahren weitere 100 Jahre bis zur Parität. Ich muss Ihnen sagen, mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Ja, dann machen wir voran, ne? Ich glaube, das ist eine Milchmarktrechnung. Finde ich es richtig, dass jetzt ein bisschen... Ja, dann haut's mal rein, ne? ...in Bewegung in die Sache kommt und eine Initiative von Frauen aus den Fraktionen der SPD, der CDU-CSU, der Grünen, der Linken und der FDP sich zusammenschließt und dafür eintritt, dass das, was eigentlich logisch ist, nämlich wenn 50% der Bevölkerung aus Frauen besteht, dass dann auch 50% der Volksvertretung aus Frauen bestehen sollte, dann finde ich das eine gute Initiative und ich möchte Sie Was ist mit den Diversen? Wenn keiner an die Diversen, wenn wir 50% Frauen haben und 50% Männer, was warum haben wir dann gerade ein drittes Geschlecht eingeführt? Aber ich glaube, dafür reicht paritätsmäßig dann ein Abgeordneter. Wäre eigentlich sinnvoll, ja. Jo. Aber es wäre auch gar nicht schlecht. Aber ihr habt doch auch gerade die Rechnung von ihr gehört. Es gibt 50% Frauen in der Gesellschaft und deswegen muss es 50% Frauen im Parlament geben. Es gibt natürlich 0% Diverse in der Gesellschaft, also muss es auch 0% Diverse im Parlament geben. Ist doch ganz einfach. Na gut, es gibt Intersexuelle. Ja, 0,01%. Ja, also eine ganz, man könnte dann irgendwie alle 10 Jahre einen für eine Woche. Aber das ist halt die Frage, ob die sich denn wirklich jetzt mit diesem dritten Geschlecht überhaupt da auch anfreunden können. Also dann, ja, so wie sie es formuliert haben, wahrscheinlich nicht, weil das muss ich ja immer noch sagen, finde ich ziemlich bekloppt. Wenn sie einfach Intersex dahingeschrieben hätten als drittes Geschlecht, hätte ich da wesentlich weniger gegen gehabt. Ja. Also im Sinne von gar nichts. Auf jeden Fall. Nee, aber das kann man auch nochmal gegenrechnen mit den 8% und dann 100 Jahre später 30%. Das ist ja mehr als eine Verdreifachung. Das heißt, wir haben in 100 Jahren nur noch Frauen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den alten Harpe-Kerkeling-Sketch über Norwegen. Kennt ihr noch jemand von euch? In Norwegen gibt es irgendwie Blockhütten und Murmeltiere und Elche. Und im Moment wird irgendwie der norwegische Parlament wird von einer linksliberalen Blockhaus-Murmeltier-Koalition regiert. So kommt mir das vor. Warum sind da keine Hunde im Parlament eigentlich? Oder? Hunde gibt es auch in diesem Land. Ja. Die dürfen nicht mal wählen. Ja, eben. Das ist schrecklich. Nicht mal, wenn die 18 sind. Ja, und 50% unserer Luft besteht aus Stickstoff oder so. Warum darf der nicht wählen? Aber die hatten das Thema doch letzte Woche schon. Wieso haben die das jetzt nochmal auf den Plan geholt? War doch Frauentag, Mamon. Ja, dafür. Ja, gut. Und es geht um viele Themen. Wir haben am nächsten Montag den Equal Pay Day. Den Tag, an dem immer wieder aufs Neue seit mehreren Jahren daran erinnert wird. Ja, und Spoiler-Alarm. Natürlich wird da am Equal Pay Day auch wieder im Bundestag Reden gehalten zu dem Thema. Mit anderen Worten, spulen die alle ihr ganzes Programm wieder ab. Ja, aber nee, das hast du falsch verstanden, weil 364 Tage im Jahr ist Weltmännertag. Auf jeden Fall ist ja keiner da im Bundestag, wenn die ihre Reden halten zum Payday. Pay Gap Day. Von Männern und Frauen haben. Die Lohnlücke liegt bei 21% und die darauf folgende Rentenlücke bei 53%. Das ist nicht akzeptabel. Und deshalb ist es gut, wenn dafür gestritten wird, dass eben die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen erreicht werden soll, dass die sozialen Berufe aufgewertet werden. Und 80% derjenigen, die in sozialen Berufen arbeiten, sind Frauen. Und wenn das Gehalt eben nicht stimmt, dann sind es auch weniger Männer, die in diese Berufe gehen. Und wenn wir wollen, dass sich das ändert, dann müssen wir die sozialen Berufe aufwerten. Ist das denn mathematisch alles noch so wichtig? Und genauso geht es. Ist das denn noch so richtig rechnerisch? Das ist schon nicht euklidische Mathematik und da bewegt man sich auf sehr dünnem Eis, Cthulhu-mäßig gesehen. Ja. Ja. Es geht auch um die Frage von Frauen in Führungspositionen. Nach wie vor gibt es einen erheblichen Unterschied. Nach der Änderung des Führungspositionengesetzes mit der Quote in den Aufsichtsräten gibt es plötzlich dann doch Frauen, die da sind. Immerhin über 31% Frauen in den Aufsichtsräten. Das hat sich verändert seit der Gesetzesänderung. In den das hat es ja auch vollgebracht für dich, aus. Da für sehen dich wir und deine... Für dich und deine Elite-Freunde hat sich das natürlich gelohnt. Und ich meine, es ist ja auch kein Wunder, wenn man sagt, okay, wir haben hier super Arbeitsplätze, für die man wenig tun muss und wo man richtig Asche abgreifen kann, dass da dann auch Frauen wollen. Das ist ja ein absolutes Wunder. Du selber hast ja gezeigt, das haben wir uns ja letzte Woche angesehen, wie du Müllwagen durch die Gegend gefahren hast. Da, komischerweise, sind es trotzdem immer nur noch um die 3% Frauen. Obwohl es da mehr Geld gibt. Also so Posten im Aufsichtsrat, das ist, glaube ich, gar kein richtiger Arbeitsplatz. Du gehst zu Sitzungen und gibst deine Stimme ab, mehr oder weniger. Und ja. Außerdem sollte man dazu sagen, Aufsichtsratsgremien werden sehr oft von irgendwelchen Verbänden, von Gewerkschaften, von politischen Parteien oder sowas oder von Interessenverbänden auch besetzt. Das ist keine Widerspiegelung unbedingt von Fachkompetenz. Ich will da jetzt überhaupt nichts pauschal sagen. Nur bei CEOs macht die Debatte mehr Sinn, weil da die müssen wirklich arbeiten, im Gegensatz zu Aufsichtsräten. Sage ich jetzt mal böse. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass nach fast 90 Jahren, die immer noch stinkig sind, dass ein Mann die Führungsposition gekriegt hat. 90% Frauen, 94% Männer, 6% Frauen. Schön wäre es, wenn es anders wäre. Und wir haben... Gute Ansage, oder? Schön wäre es, wenn es anders wäre. Also schön. Können ruhig zu viele Frauen sein. Mehr Thomas und Michael in den Vorständen der deutschen Unternehmen als Frauen. Das ist schon bemerkenswert und die Frage ist, wie kann man das ändern? Und es geht darum, dass wir eben nicht nur unverbindliche Empfehlungen aussprechen, sondern auch sagen, Unternehmen, die sich nicht auf den Weg machen, die nicht einmal begründen, wenn sie Zielgröße Null haben für die Frage Frauen in Vorständen, die müssen dann vielleicht auch mal damit rechnen, dass es eine Sanktion dafür gibt. Da sind wir dran und das werden wir entsprechend auf den Weg bringen. Und mir ist auch wichtig, wenn wir... Das ist DDR. Sorry. Du kannst doch einem Betrieb nicht vorschreiben, wen er einstellt. Wo kommen wir denn da hin, Franziska? Und dann noch mit Strafen bedrohen. Wie ist das eigentlich mit den Berufsständen, die im Parlament vertreten sind? Ich höre immer, da sind viele Juristen und Beamte und Lehrer und so. Da müsste man doch dann auch mal eine Quote einführen, oder? Jo. Da müsste man dann mal sagen, okay, jeder Berufsstand darf nur so sehr vertreten sein, wie er in der Bevölkerung abgebildet ist. Das wäre, fände ich, eine viel bessere Idee. Nee, weil, also... Dann kämen wir ja automatisch auf 50-50 auch eigentlich. Die unterprivilegierten Berufsstände dürfen natürlich überrepräsentiert sein. Also Müllmänner ohne Ende im Parlament. Das Parlament war noch nie so sauber. Ja, aber ist das nicht gerechter, als das nach einem Geschlechtsteil zu besetzen irgendwie? Nee, ich finde, das ist nicht gerechter. Ich finde, es sollte überhaupt gar kein Kriterium geben. So. Ach, du meinst einfach, die Leute stellen sich auf, wenn sie Bock haben, und die Leute wählen die dann, wenn sie Bock drauf haben, dass die ins Parlament kommen. Preis, das ist eine Idee, die könnten wir mal vorschlagen. Das können wir mal annullieren, ne? Wenn was sagt oder so, ja. So was wie eine föderale Bundesrepublik. So eine repräsentative Demokratie. Mhm. So. Gibt es eigentlich eine Linkshänder- und Linksfüßerquote? Und sind die auch getrennt? Wenn wir über die Chancen von Frauen sprechen, in Führungspositionen zu kommen, auch Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, dann geht es um das Thema Vereinbarkeit. Es geht um Rollenbilder und auch um die Frage, wie eigentlich Kinderbetreuung partnerschaftlich aufgeteilt werden kann, wie auch Vereinbarkeit von Pflege und Beruf möglich ist. Und da wollen wir etwas tun. Wir haben gerade jetzt mit dem Gute-Kita-Gesetz, mit der Stärkung der Kinderbetreuung entscheidende Schritte gemacht, um auch zu ermöglichen, dass Frauen überhaupt Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Und das ist die Voraussetzung, dass sie einen gleichberechtigten Weg und gleichberechtigte Bezahlung auch erreichen können. Das ist transphob, nicht alle Frauen und können Kinder kriegen. Thema. Das wollte ich nur mal einwerfen. Ja, das ist alles. Wiederhol das doch noch mal kurz, Solana, weil es ist immer... Das ist transphob. Nicht alle Frauen können Kinder kriegen. Und das ist unter aller Sau, dass man sowas im Bundestag hört. Ich verstehe auch nicht, warum wir gerade diesen Problemen so unsagbar viel Zeit geben im Bundestag. Haben die nicht Wichtigeres zu besprechen? So Sachen wie Industrie 4.0, was machen wir, wenn die Autoindustrie zusammenklappt und solche Sachen. Wäre das nicht sinnvoll zu besprechen, statt immer die gleiche Scheiße mit immer den gleichen halb falschen Argumenten durchzukauen? Jedes Mal wieder. Wie oft haben die diese Soße jetzt schon gehört, die Leute, die da sitzen? Ja, genau, was mir an dem Satz besonders übel aufstößt, was mir da besonders übel bei aufstößt, ist, dass die halt einerseits Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und dann sagst du direkt so, ja, hier mit Kindern und mit Pflege von Angehörigen, aber dann gehst du direkt wieder nur auf die Frauen ein. Ja, das mit der Pflege, ja, eben. Das nimmst du einfach nur, ich meine, man merkt es ja, auch der andere Spruch, es gibt mehr, was war das, mehr Leute mit dem Vornamen Thomas und Michael Vorstandsvorsitzenden oder was auch immer, als Frauen. Ich meine, das sind schon gute Sprüche. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Das sagt überhaupt gar nichts aus. Aber ja, die weiß schon, was sie sagt. Die Themen für sich vereinnahmen und dann ihr Themen durchpochen. Ne? Und wieder das schöne Gute-Kita-Gesetz wieder loben. Ne? Weil das war so ja so gut. So viele Gegenargumente, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, finde ich. Also, das ist nämlich ziemlicher Unsinn, einfach nur in meinen Augen. Ja, der Zuschauer Stefan Richter wirft im Chat gerade ein, fünfmal, dann ist es die Wahrheit. Ja? Genauso wie im ARD-Framing-Manual beschrieben, macht es die Frau Giffey im Bundestag auch. Oh. Thema, das mir sehr wichtig ist. Wir dürfen nicht nur über Frauen in Führungspositionen reden. Wir müssen auch eben, ja, über die Frauen reden, die in schwieriger Lage sind. Und dazu gehören vor allen Dingen die, die von häuslicher Gewalt, von Zwangsheirat, von Zwangsprostitution, vielleicht sogar von Menschenhandel betroffen sind. Das ist genauso, sind das frauenpolitische Themen. Und deshalb ist es richtig, dass wir als Bundesregierung auch in diesem Jahr das Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen starten. Denn Frauen, die sich in so einer Lage befinden, die können eben nicht gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben und auch nicht am Beruf und am Arbeitsleben teilhaben. Und deswegen... Ja, und das ist halt auch wieder so ein Ding. Ich meine, wie viele Leute in Deutschland sind denn wohl gegen ihren Willen verheiratet? Ne? Also, naja, also... Meinst du vielleicht ein bisschen mehr jetzt mittlerweile? Deine Mutter. Ich glaube, dass das nicht auch rhetorisch so ein Ding ist, dass man irgendwie hinterher schiebt, um andere Dinge dann mit durchzudrücken oder so. Diese Förderung, was Aufsichtsräte und so weiter angeht. Ja, und auch dieses Vermengen halt wieder, häusliche Gewalt und Menschenhandel. Das sind zwei so verschiedene Dinge. Wenn ihr den Menschenhandel irgendwie stoppen wollt, ihr wisst doch, wer in Deutschland das betreibt. Ihr kennt die Pappnasen und die fahren auf ihren Motorrädern zwischen euch in der Gegend rum und ihr ignoriert, dass das halt eine Mafia ist. Das ignoriert ihr halt einfach. Da könntet ihr was gegen Menschenhandel tun, wenn ihr solche Vereine mal in die Mangel nehmen würdet. Aber da, aus irgendeinem Grund fehlt da der Wille. Müssen wir uns dafür stark machen? Ich kann nur sagen, unser Leitsatz im Frauenministerium ist, Frauen können alles. Und da, wo sie es noch nicht können, müssen wir dafür sorgen, dass sie es können. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Die Geschichte lehrt, dass Frauenrechte niemals vom Himmel fallen. Sie sind nie von allein gekommen. Sie sind immer erkämpft worden. Und wenn wir heute 100% Gleichstellung wollen, dann müssen wir auch etwas dafür tun. Unverbindlich. Wollt ihr die totale Gleichstellung? Die Frauen sind noch nie von allein gekommen. Da muss man sich immer anstrengen. Ja, alle Bürgerrechte müssen immer erkämpft werden. Alle. Nicht nur Frauenrechte. Ja, auch Männer mussten für ihre Rechte kämpfen. Es ist gelogen. Diesen einen fundamentalen Unterschied, dass all unsere Orgasmen echt sind. Da ist biologisch auch nichts dran zu ändern. Und jetzt haben wir die sexistischen Sprüche durchgekloppt, damit die Giffey sich drüber aufregen können. Jetzt gucken wir weiter den Blick. Ja, ich meine auch immer dieser Ausspruch von der Vereinbarkeit, was sie immer dann so raushaut, ist ja gemeint Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist schon irgendwie ein wesentlicher Punkt, finde ich. Und der ist ja natürlich eigentlich auch für Männer dann genauso wesentlich, wenn es darum geht, dass man das mitspielen wollte oder so. Ja. Ja, aber in der Realität läuft es ja im Endeffekt so, dass, wenn sie sagt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geht es nicht um Mutter, ja, Papa, Kind, sondern es geht um Alleinerziehende, die natürlich auch mehr Zuwendung brauchen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde auch, der Staat sollte da ein bisschen was unterstützen. Aber direkt im nächsten Satz sagt sie ja wieder die häusliche Gewalt. Da redet sie ja wahrscheinlich nicht mehr wieder von den alleinerziehenden Müttern, oder? Oder? Oder? Ja, es wird ja hier alles vermengt, habe ich ja schon gesagt. Das ist halt die Taktik. Diese Empfehlungen reichen nicht und ich finde es super gut, dass so viele hier in diesem Parlament genau auch für diese Themen streiten. Ich finde es super gut. Ich finde es auch. Ich Knorke ist es. Ihr seid im Bundestag. Sie hat aber nicht doppelplus gut gesagt. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Ich finde es geil. Ja, das ist super, wie das läuft hier. Sie kämpfen für bessere Löhne, für bessere Aufstiegschancen, für mehr Frauen in Parlamenten und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Für eine herzliche Ermutigung von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, die Rede fand ich super gut. Oh Mann. Aber es ist diese ausgeprägte eine Flagge heben und sie bei sich praktisch in den Boden rammen und was Positives drauf machen. Ne? Und egal was passiert, das wird immer gemacht. Werden wir gleich noch haben, wo es andersrum gemacht wird. Wo was Negatives passiert und auch alle Positivflaggen hissen. Ist immer, also alle sind immer dabei und es wird aber nichts gemacht. Das ist lustig. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei allem, was schlecht läuft in diesem Land, können wir heute aus Anlass des Internationalen Frauentages etwas Positives sagen. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist in Deutschland tatsächlich erreicht und das schon seit Jahrzehnten. Es ist heute selbstverständlich, dass Frauen und Männern das gleiche Wahlrecht haben, dass sie die freie Berufswahl haben und dass Frauen und Männer vor dem Gesetz gleich behandelt werden. Und weil es so selbstverständlich ist, sollten wir darüber eigentlich überhaupt gar nicht mehr sprechen. Und deswegen brauchen wir auch eigentlich keinen Internationalen Frauentag. Dem Mainstream-Feminismus geht es aber nicht um Gleichberechtigung, sondern um Gleichstellung. Und Gleichstellungspolitik zerstört Gleichberechtigung. Die Geschlechterparität im Wahlrecht zerstört die freie und geheime Wahl, vor allem die gleiche Wahl. Und die Quote behindert die Berufswahl, die freie Berufswahl und die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz. Wir müssen heute aktiv die Gleichstellungspolitik bekämpfen, um die Gleichberechtigung zu bewahren. Die kriegt sich ja gar nicht mehr an im Publikum. Ja, ist ja gar nicht verkehrt. Der Tag, an dem du Beatrix von Storch zustimmen möchtest, ist schon echt ein dunkler Tag. Ja, ich meine, bisher hat sie eine eigentlich absolut einwandfreie Rede gehalten. Dachte ich aber auch. Naja. Warum? Naja, also ich würde schon einige Sachen widersprechen, die sie hier gesagt hat, vor allem der Stil. Aber mit dem zweiten Absatz, da ist sie ja genau auf meiner Linie. Das ist der Punkt. Es geht um die Gleichberechtigung, die gleichen Rechte und Pflichten. Mhm. Gleichberechtigung, Gleichstellung. Gleichstellung ist was anderes. Gleichstellung kann alles bedeuten. Das kann bedeuten so, ja, wir müssen da jetzt austarieren. Ja, da muss ich hier zustimmen. Auch wenn sie natürlich ihre Rede absichtlich so hält, dass die Leute getriggert werden. Was ich auch nicht gut finde im Bundestag. Ja, was die anderen aber auch nicht so machen. Und ja, sie tut es momentan noch ohne persönliche Angriffe. Auf ja, und das, was sie da gerade sagt, das kannst du denen nicht sagen, ohne dass sie getriggert sind. Ich meine, dafür ja, aber wo sind sowieso, aber der Ziel ist, sie macht es ja auch absichtlich und sei es ihr gegönnt, aber wie gesagt, der erste Absatz, naja, der zweite auf jeden Fall. Dass die getriggert sind, weil dann haben sie irgendwie relativ lange nichts mit der Realität zu tun gehabt, habe ich den Eindruck dann. Also jeder zweite wird ihnen das doch sagen auf der Straße so ungefähr. Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, unabhängig von ihrem Geschlecht. Und auf der Grundlage dieser Rechtsgleichheit können die Frauen und Männer dann freie Entscheidungen treffen. Und wenn die Menschen sich frei entscheiden, dann können wir die Ergebnisse politisch nicht bestimmen. Genau das macht eine freie Entscheidung aus. Schon Goethe hat gewusst, Gesetzgeber, die Gleichheit und Freiheit versprechen, sind Phantasten oder Scharlatane. Gleichberechtigung bedeutet daher nicht, dass in allen Gremien, in allen Vorständen, in allen Parlamenten eine paritätische Besetzung da ist und auch nicht, dass in allen Berufen und in allen Branchen gleich viele Männer. Also ich muss mal dazu sagen, diesen Lichteffekt, den wir jetzt gerade sehen, habe ich nicht eingefügt oder so. Der ist ganz natürlich da. Und Frauen arbeiten müssen. Für die Politik muss gelten, freie Bürger treffen freie Entscheidungen und die Politik respektiert das Ergebnis. Das ist Gleichberechtigung und nicht die Politik zwingt und manipuliert und fordert, bevormundet und indoktriniert so lange, bis das politisch gewünschte Ergebnis eintritt. Das ist Gleichstellung und das ist genau Ihr Ansatz, Sie alle hier. Ihr real existierender Staatsfeminismus will Vorgaben machen und die Bürger sollen sich danach richten. Und diese Vorgaben sind Beruf und Karriere gut, Hausfrau und Mutter schlecht, staatliche Kinderbetreuung gut, Eigenbetreuung schlecht, Frauen weg von den sozialen Berufen, rein in die MINT-Fächer und Männer weg von den MINT-Fächern, rein in die sozialen Berufe, Frauen in die Produktion und Männer an den Wickeltisch. Das ist Ihre geschlechterpolitische, staatsfeministische Planwirtschaft. Es steht dem Staat überhaupt nicht zu, irgendwelche Vorgaben zu machen. Die Bürger entscheiden ganz allein, was sie wollen. Wir brauchen auch keine Supernanny, die uns sagt, dass wir mit unserem Leben anfangen sollen. Wenn bei gleichen Rechten und Pflichten Männer und Frauen sich unterschiedlich entscheiden, dann hat der Staat das zu respektieren. Und wenn die Folge davon ist, dass eben nicht in allen Lebensbereichen oder Berufen eine 50%-Quote herrscht, dann ist das so. Wenn mehr Frauen Automechaniker werden wollen, dann ist das gut. Wenn sie es nicht werden wollen, dann ist das auch gut. Wir sind für die Freiheit und gegen die Bevormundung, für die Chancengleichheit und deswegen gegen Paritäts- und Quotenwahn. Ob Sie es hören wollen oder nicht, die einzige Partei in diesem Haus, die die Gleichberechtigung verteidigt, ist die AfD. Vielen Dank. Da finde ich erstaunlich, dass keine Zwischenfrage kommt oder so. Weil haben sie alle genug offensichtlich. Jetzt erfährt das Wort der Abgeordnete Annette Wittmann-Mautz, CDU-CSU. Ja, aber ich meine auf jeden Fall, dieses ganze Gekeife, da habt ihr es eben gehört. Ja. Hörte sich an wie bei Das Leben des Brian mit Jehova. Und ich muss immer noch sagen, also auch nach der ganzen Rede, ich habe jetzt nicht wirklich was gefunden, wie Price eben gesagt hat, wo ich widersprechen würde groß. Es waren viele Sachen drin, die wir hier auch immer wieder sagen. Ne? Wenn ja, mehr gut, ich meine, vom Grundtenor ist es ja richtig, was sie sagt. Aber sie hat ja so Sachen gesagt, wofür brauchen wir überhaupt einen internationalen Frauentag und solche Sachen. Wie gesagt, das sagt man, um zu triggern, absichtlich. Ja, ja, aber das ist übertreiben, doch, das aber das ist ja auch gut. Rhetorik. Das ist kein guter Stil für den Bundestag. Das ja, das mag sein, aber... Naja. Aber also, die Rede wäre besser gewesen, wäre sie mehr im Stil, wie es gen Ende war, von Anfang an gewesen. Vielleicht das noch mit Haushaltsdebatten oder so, das ist nicht so viel. Also ich bin schon der Meinung, dass man sich das fragen kann, warum wir den Frauentag brauchen, schon allein deswegen, weil er ja auch eine politische Ausrichtung schon immer gehabt hat. Ne? Also ist ja nicht so, dass es einfach nur irgendwie sowas wie Muttertag oder Vatertag ist. Der Frauentag in der Form, wie er jetzt zelebriert wird, okay. Ja, aber allgemein, warum nicht? Warum soll es keinen Frauentag geben? Mich würde es halt freuen, wenn sowas von da käme, wo man das eigentlich historisch erwarten würde, nämlich zum Beispiel von der FDP. Oder von der CDU. Da, ja, wo diese FDP, Positionen noch vor 15 Jahren irgendwie eine klare Position waren. Ja. Wir wollen eine größtmögliche Freiheit für den Bürger und möglichst wenig Nanny-Government. Ist es heute wie weggeblasen. Ja, es gibt noch Leute bei der FDP, die das postulieren, aber die sind nicht mehr so öffentlich im Fokus. Ja, vor langer Zeit gab es das bei den Grünen auch mal, glaube ich. Ah ja, naja. Die wollten dann aber noch mehr Freiheit. Aber da geht es um. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, der Frauentag ist Feier wie Kampftag. Wir feiern all die Frauen, die das Leben unserer Töchter... Die Freier feiern alle Frauen, was? Was? Ein Freiertag. Unserer Schwiegertöchter, unserer Enkelinnen unser eigenes besser gemacht haben. Die Parlamentarierinnen, die vor 100 Jahren da waren, die Mut und Stärke bewiesen haben. Diejenigen, die später für das eigene Konto und den eigenen Arbeitsvertrag für Frauen gekämpft haben. Oder ja, die Macherinnen der Quote in den Aufsichtsräten. Denn es macht wenig Sinn, die einen gegen die anderen auszuspielen, meine Damen und Herren. Wir feiern... So mutige Ärztinnen wie Christina Hedel. Das machen sie das dann seit Ewigkeiten. Das ist auch schön, wenn das von der Grünen kommt, dass es nicht schön ist, den einen gegen den anderen auszuspielen. Eieiei. Hört euch doch mal selber zu. Ich weiß übrigens, dass Kompromisse manchmal schmerzhaft sind. Schmerzhafter ist es aber, so zu tun, als Kompromisse dann tatsächlich das Problem lösen würden. Nein, das Problem ist nicht gelöst. Nach wie vor leben die Ärztinnen und leben die Frauen in Rechtsunsicherheit. Das muss man sagen. Und deswegen bleibt die Streichung des 219a auf der Agenda, auf der Tagesordnung, bei uns jedenfalls, meine Damen und Herren. Das Rechtsunsicherheit, kann ich dann sagen. Ja, noch ein neues Thema. Wie? Ziemlich offene Rede hier, wie bei Domian, so der offene Abend oder so. Ja gut, es ist halt Weltfrauentag, das ist das Thema, da kann schon jeder sich seinen Schwerpunkt suchen, aber... Ja, und ich meine, so aus dem Nichts kommt das da jetzt auch nicht, diese Scheiße, da reden die ja auch schon seit Wochen und Monaten davon, also... Das ist auch so ein Nebenkriegsschauplatz, der nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung interessiert eigentlich, aber aufgeblasen wird zu so einer gesellschaftlichen Frage. Ja. Und da könnte man einfach mal einen Strich drunter machen und sich entscheiden, und dann wäre auch gut. Ja? Anstatt hier, wie lange hören wir uns das jetzt schon an? Ja, also vielleicht verstecken ja was dahinter oder so, verstecken irgendwelche Änderungen, die wirklich. Wir bezahlen die doch dafür, fürstlich, dass sie genau solche Probleme lösen. Warum redet ihr da jahrelang drüber? Ich verstehe es ja, nicht weil ganz. Weil es mit der CDU und der SPD natürlich ein Politikum ist, weil es zwei Vereine sind, die nicht wunderbar zusammenpassen. Und das ist mal so ein Thema, wo dann so Grundsatzpunkte von denen im Moment sich halt reiben. Aber im Endeffekt der Kompromiss, den sie gemacht haben, ist aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Aber ja, man kann sich natürlich trotzdem darüber aufregen, weil damit ja immer noch im Strafgesetzbuch irgendwas von Schwangerschaftsabbrüchen steht. Und wenn du dann so Leute wie die Domscheit-Berg hast oder so, die dann irgendwie meinen, ja, damals in der DDR, da stand ja nichts von drin und das war gut. Und jetzt können die armen Frauen in der DDR, was für die damals gut war, das kann doch jetzt nicht schlecht sein und tralala, so ein Kram. Frau Nahles will die Parität, Frau Giffey, Frau Barley, auch Frau Kramp-Karrenbauer sagt, das könnte man ja im Kontext der Wahlrechtsreform überlegen. Komisch. In der Kommission dazu waren wir dann allein mit dem Thema. Das ist sehr bedauerlich. Aber das ist auch Klarheit. Dann lassen wir halt die Verknüpfung, dann machen wir es eben parallel, dann sind wir wenigstens gleichzeitig von mir aus sogar früher. Zeigen Sie bitte jetzt, dass Sie wirklich wollen. Dann geht es schnell mit Eckpunkten, dann geht es schnell mit einem Zeitplan. Die nächsten Termine stehen ja schon fest. Und wenn wir es ranhalten, dann haben wir auch bald ein Ergebnis. Das Hohe Haus kann sich dann freuen auf ein wirksames Gesetz. Denn, wie heißt es so schön im Grundgesetz? Frauen und Männer sind gleichberechtigt, aber eben auch und der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also los, Parität. Ja, bestehender Rechtsnachteil. Ne? Moment mal, Moment mal. Da geht es um andere Nachteile, da geht es um materielle Nachteile, die der Staat ausgleichen soll. Das ist nicht gemeint, es geht um rechtliche Nachteile. Also Parität. Ich meine, so kann ich alles. Also Wechselmodell, ja. Frau Göring-Eckardt. Also, ich verstehe. Also Parität. So, ja, so, man heute, so beendet man heute das so Pofalla-Style. Ich erkläre hiermit die Diskussion über die Parität für beendet, weil wir brauchen die halt. Ja, ja. Denn wir wirken ja darauf hin, auf das Tatsächliche. Halt nur in den Bereichen, wo es uns passt, aber... Pff, ja, halt auch, da, wo halt tatsächlich auch nicht 50% Frauen sind, mit aus denen man das überhaupt das schöpfen kann dafür. Wir waren beim Feiern. Ich feiere auch die nächste Generation. Greta Thunberg, Luisa Neubauer, die zusammen mit in über 180 Städten heute für Fridays for Future demonstrieren. Und ich sage an all die Kollegen und offenbar auch allen Kolleginnen hier und draußen, die über diese Frauen gespottet haben und weiter spotten, es ist immer ein großer Fehler, eine kluge Frau nicht ernst zu nehmen. Und manchmal ist es der letzte Fehler, den man macht, meine Damen und Herren. Dann hat es mit denen nichts zu tun. Mo fucking ment. Was soll das bedeuten? Was genau soll das bedeuten? Soll ich wirklich so ein Jeanne d'Arc-Ding hier, also wir tragen so eine Lichtgestalt vor uns her und was für schlaue Leute, was früher hat man wenigstens wenn Leute vor sich hergetragen, die auch wussten, wovon sie reden. Die Frau Neubauer ist eine Professionelle. Das ist eine PR-Frau. Die kann man buchen. Verdammt nochmal. Und Greta Thunberg ist, es tut mir leid, die ist ja auch nur ein Geschöpf im Endeffekt. Ja. Ein Geschöpf ihrer Eltern, ein Geschöpf ihrer Umgebung, ein Geschöpf von Hysterikern. Die tut mir leid, ja. Aber ich finde es völligen Schwachsinn, auf sowas Politik aufzubauen. Ja. Das ist der Maximalpunkt der Infantilisierung. Und diese lächerliche Rebellion, dieses... Früher, wenn Leute wie die 68er, da kann ich wenigstens den Hut ziehen, die haben sich in Gefahr begeben und die haben nicht die Schule geschwänzt, die sind in ihrer Freizeit auf Demos gegangen, die haben ihre, das nennt man Engagementkinder, das ist, wenn man eigene Zeit, die man eigentlich mit, keine Ahnung, dem Smartphone oder sonst was verbringen könnte, wenn man die aufwendet, um ein Zeichen zu setzen. Das ist eine Demonstration. Wenn man freitags einfach nicht in die Schule geht und dafür mit den Leuten irgendwo in der Stadt abhängt, das ist keine Demonstration. Und wenn man dafür von der Merkel gelobt wird und irgendwie den Zuspruch der Medien kriegt, dann ist das auch keine Rebellion. Ja, dann werdet ihr fucking benutzt. Ich erinnere daran, Greta Thunberg hat auf dem World Economic Forum eine Rede gehalten. Ja, das ist halt auch der Punkt. Ich kann diese ganzen Sachen überhaupt nicht ernst nehmen, aus verschiedenen Gründen, aber alleine, dass das komplette Establishment ja hinter dieser Demonstrationsbewegung steht, zeigt, dass es keine wirkliche, das ist nicht das Wesensmerkmal einer Demonstration, die gleiche Linie wie die Politik zu fahren. Man demonstriert normalerweise gegen das, was nicht gemacht wird. Aber ja, und die Politiker fahren den genau ganzen Eltern in den Rücken, ne? Finde ich. Also es ist, und ich hatte jemanden getroffen, der hat was ganz Interessantes gesagt. Früher, bin früher auch in meiner Schulzeit demonstrieren gegangen. Wogegen haben wir demonstriert? Gegen Lehrermangel, gegen Lehrerausfall. Ja, jetzt haben die Schulen eine Lösung gefunden, ne? Einfach freitags immer demonstrieren gehen, dann fällt der Lehrermangel nicht so auf. Ja, da kommen die Schüler nicht mehr. Das ist auch einfach, ja. Ja, also es ist wie man es dreht und wendet, es ist wirklich schlimm. Schlimm. Sollen sie freitags Bäume pflanzen gehen zum Beispiel oder sowas? Weißt du, sowas, was wirklich ein bisschen Aufwand erfordert und was vielleicht auch eine positive Geste ist, aber sich hinstellen und die Stadt zumüllen. Ich habe gestern wieder Fotos gesehen, haufenweise von überquellenden Mülleimern und hingeschmissenen Fressverpackungen und den ganzen Schildern, die man dann einfach da liegen lässt. Das gab es früher nach den Demos auch nicht. Die Leute haben ihre Schilder mit nach Hause genommen, haben sie da entsorgt. Es gab's vereinzelt. Aber so, dass wie es heute ist, dass du nach einer Demo eigentlich da einen Laster anfahren musst, der die ganze Scheiße einsammelt. Das gab es auch früher nicht. Das hat dazugehört, dass man eben nicht die... Ich meine, klar, es gab auch irgendwelche Linksanarchisten-Idioten damals, aber der Großteil der friedlichen Demonstrationen, die ich mitgemacht habe in den 80ern zum Beispiel, die haben hinter sich aufgeräumt. Die wussten, dass das keinen guten Eindruck macht, wenn man die ganze Stadt vermüllt. Und das wird nichts nutzt. Männer. Progressive Männer, die wegen Wörtern wie Gleichberechtigung, Equal Pay oder Teilzeit nicht gleich ihre Männlichkeit in Gefahr sehen, sondern eine Chance oder ganz und gar Normalität. Und ich feiere nicht... Eine Chance. Eine Chance wofür eigentlich? Also Männer sind nur in Ordnung, wenn die der gleichen Meinung sind. Ja. Ansonsten werden sie nicht gefeiert. Okay. Genau. Ja. Das ist die Chance. Dann ist die Chance, dass sie in den Augen von Frau Göring-Eckardt und ihren Ideologiegenossinnen dann die Guten sind, oder wie? Da hätte ich ganz gerne mal gesehen, ob sie gerade die Dame von der AfD, die vorher gesprochen hat, auch gefeiert hat, weil er ist ja kein Mann, glaube ich. Nee, ich glaube, die ist ihr zu divers. Also quasi, okay, dann, also alle Männer und alle Frauen, die nicht ihrer Meinung sind, werden nicht gefeiert. Aber alle, die ihrer Meinung sind, werden gefeiert. Hab verstanden. Und ich feiere nicht Sie von der AfD. Warum? Beispielsweise, weil Sie, statt die Familienministerin zu Ihrer Politik zu befragen, das sind schleimiges Angelehnen an Jugendsprache. So, bah, wie ist das so, dieses Feiern so? Das ist irgendwie so angelehnt, so schleimig, oder nicht? An Jugendsprache, finde ich. Also. Fotos in einer Arbeitsuniform verspotten. Wird Ihnen der mangelnde Frauenanteil im Parlament vorgerechnet, schreien Sie hier in diesem Haus von natürliche Auslese. Und dann meinen Sie noch, dass jemand, der keine männlichen Geschlechtsteile habe, und nein, ich zitiere nicht, was Sie wirklich gesagt haben, dass der oder die nicht regieren dürfe. Aber das ist nur eine kleine Auswahl. Was war das denn gerade? Nein, ich zitiere nicht, was Sie wirklich gesagt haben. Was? Das Wort habe ich ja noch nie gehört. Ja, nein, ich zitiere jetzt nicht, was Sie gesagt haben. Ich lege Ihnen jetzt Wort in den Mund. Ja, ich glaube, das war ein bisschen von wegen, die merkt halt keine Eier oder irgendwie so. Ach. Ja, bla bla. Aber allein schon der Spruch mit Mangel im Parlament oder Mangel von Abgeordneten. Ja. Der Mangel ist ja das, was die unterstellen und was halt nicht irgendwie belegt ist, dass das ein Mangel ist. Mangelhaft, es gibt auch keinen Männermangel im Parlament. Ja, mangelhaft ist das, was die machen. Das ist mangelhaft. Aber nicht irgendwie die Zusammensetzung. Mann. Hier protokollierten Ausfälle kein Respekt, kein Stil, kein Anstand. Sie von der AfD, Sie sind sowas wie der parlamentarische Arm der Hater im Netz, meine Damen und Herren. Und deswegen der Frauentag, bleibt Kampftag. Das ist ja der beste Spruch, den ich in dem ganzen Zusammenhang jemals überhaupt im ganzen Schön auf Punkt gebracht. Y'all be haters in sheet. Die politische Arm der Hater im Netz. Die parlamentarische Arm. Der parlamentarische Arm der Hater im Netz. Geil, oder? Die Hater haben sich demokratisiert. So wie ich den Fan der parlamentarische Arm der IRA war. Ne? So in der Richtung denkt Frau Göring-Eckardt wahrscheinlich gerade. Ja? Republic of Trolls. Ja. Die ist doch echt... Wie kann man so weit weg... Ich meine, ich bin auch ein alter Sack, aber wie kann man so weit weg sein? Tut mir leid, ey. Ja, vor allem, was auch immer in deren Sicht dann schon wieder ein Hater im Netz ist. Ne? Ich meine, das ist ja, auch... Jemand, der sagt, you're a liar, you suck, und der dir halt Kritik an den Kopf wirft. Das ist ein Hater. Das macht, was die von Storch gerade gemacht hat, ihr genau aufzählt, dass es halt eben Humbug ist, was sie meint. Das ist definitiv Hater, das stimmt schon. Gerade wegen Ihnen, meine Damen und Herren. Und zu kämpfen haben wir wahrlich genug. Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern noch immer 21%. Und nein, wir können das nicht hinnehmen. Und was furchtbar ist und bleibt, Vorrednerinnen haben darauf hingewiesen, Gewalt gegen Frauen, und zwar egal wo und egal in welcher Konstellation. Lassen Sie mich zwei Zahlen nennen. 147 Frauen sind 2017 ermordet worden von ihrem Partner. 140.000 erleben Gewalt von ihrem Partner. Und nein, das sind keine Beziehungsdramen, wie manche gerne bagatellisieren. Das ist Mord und das ist Gewalt. Und so müssen wir das auch nennen, meine Damen und Herren. Ja, also wo sie diese 140.000 jetzt wieder her hat, das müssen wir sich nochmal angucken. Also ich glaube mal, da wird mal wieder irgendwie eine Zahl genommen, die irgendwie diese Zahl von, wurdest du schon mal geschubst ist oder so, die überhaupt nicht... Zahl Unterhalt rein, so. Ja, oder sowas da noch mit reinkommt, ja, auf jeden Fall Sachen halt eben, die nicht unbedingt überhaupt mit Partnerschaft zu tun haben, aber naja, kann man ja machen, weil klingt ja gut, ist ja eine hohe Zahl. Und die Zahlen ja auch den, die Zahlen, aber ich finde, wenn Morden, Sie so die Sachen so verknüpft, ne, das mit den Prozenten von dem Lohn und jetzt also die Gewalt, ja, das eine ist auf jeden Fall eine kleine Lüge sozusagen und es geht einfach jedem nur noch auf den Senkel und verknüpft das dann mit so einem Thema. Also das ist doch dann irgendwie auch, nimmt ihm doch die Glaubwürdigkeit irgendwie, oder meine ich das vielleicht nur? Weiß nicht, ja, genau. Ja, müssen wir jetzt nochmal gucken, wo diese Zahl jetzt halt herkommt, aber auf jeden Fall, die Zahl mit den Morden ist eigentlich auch vergleichsweise klein. Ne? Also beim Land von unserem Ausmaß und ja, da weiß man halt auch nicht, was die Hintergründe sind von den einzelnen Sachen, müssen wir sich alles einzeln angucken. Ja, bei denen ist es halt immer so patriarchale Weltverschwörung irgendwie, ist der Grund. Na, ich habe hier irgendwie eine Zahl und das ist so, Leute hier, Frau, Mann irgendwie, ist eine Zahl 140, so, und das patriarchale Weltverschwörung, um uns alle klein zu halten. Und dass das natürlich auch alles Einzelschicksale sind, sowas, was bei anderen Zusammensetzungen dann darauf pochen, dass es Einzelschicksale sind, das kriegen sie hier wieder nicht hin. Ja, wir sind auch ganz viele dabei, die die so nach der Beziehung im Prinzip erst sozusagen die Alte umbringen. Wahrscheinlich haben sie vorher gesagt, pass mal auf, mach nicht dies und jenes. Dann kriegst du nämlich Ärger von mir oder so. Dann ist möglicherweise auch noch wahr hinterher. Also das sind auch Beziehungstaten im Prinzip. Die zählen immer noch so, als wären die, würden die in der Beziehung halt auch ablaufen. Ja, müssen wir jetzt mal gucken. Also ja, aber stimmt natürlich. Also auf jeden Fall, dass die eine große Zahl von denen wahrscheinlich Ex-Partner sein wird. Und das muss ja noch nicht mal irgendwelche vorangegangene Drohungen sein oder so, sondern einfach nur irgendwie verschmäht halt und so. Also ich meine, da gibt es sicherlich große Unterschiede zwischen den ganzen Sachen. Ja, auf jeden Fall zählt das auch mit da rein, oder muss ich ja, das finde ich doch ein bisschen fragwürdig, als Partnergewalt sozusagen zu bezeichnen. Ja. Da weiß ich auch, wo das ist. Und ein Wort, liebe Frau Giffey, muss sein: Fairness herstellen. Ohne Väter gegen Mütter und umgekehrt auszuspielen, das geht wirklich anders. Nach Ihrem Interview machen sich Alleinerziehende in diesem Land viele Sorgen, dass sie noch weniger haben, wo es eh schon kaum zum Leben mit den Kindern reicht. Ja, da bezieht sie sich jetzt auf die Pressemeldung, dass die Giffey angeblich was für Trennungsväter machen will. Und das ist natürlich ich ganz furchtbar. Ich habe da schon einiges zu gesagt. Also. Aber ja, Politiker reden halt auch viel, wenn der Tag lang ist. Ja, aber das geht halt schon nicht. Für die Grünen ist das natürlich schon zu viel, weil da haben wir dann die wunderbaren alleinerziehenden Frauen dann weniger. Und die sind ja sowieso schon so arm dran. Ich meine, was sollen die machen? Weil ja Müllabfuhr arbeiten oder so, wie letzte Woche. Das ist schon schlimm, das geht auch nicht. Das können wir nicht akzeptieren, das können wir nicht wollen. Ja, es gibt Mittel, Fairness herzustellen. Nehmen wir die Kindergrundsicherung, nehmen wir die Möglichkeit, Mehrbedarfe im Steuerrecht anzuerkennen. Nehmen wir all die Punkte, die tatsächlich helfen, Kinderarmut zu bekämpfen und Fairness herzustellen, aber nicht das eine und das andere dann doch zu lassen. Und bitte, verunsichern Sie gerade die Alleinerziehenden in unserem Land nicht weiter. Das, was sie gerade gesagt hat, genau das, was sie gesagt hat, ja, mach mal bitte das eine und lass das andere einfach weg. Dann ist den Frauen wirklich geholfen, wenn die mehr Steuervorteile haben und so weiter und so fort. Wenn ihr den Frauen wirklich helfen wollt, dann macht nur das und lasst den ganzen gesellschaftlichen Kram weg. Aber nee. Ja. Nee. Das wäre ja zu schade. Dann hätten sie ja nichts mehr, womit sie sich profilieren können. Die haben was anderes verdient. Unterstützung, Support, dass wir ihnen den Rücken stärken. Und zum Schluss, ja, passiert auch international auch. Gibt es viel. Passiert doch auch. Also der Rücken wird dann doch gestärkt. Und es gibt den Unterhaltszuvorschuss und es gibt, auch wenn da jetzt keiner zahlt, gibt es irgendwie ein bisschen Taschengeld dabei. In Sondersituationen, besondere Ausgaben werden dann eben auch mit abgedeckt, teilweise. Natürlich nicht alles und so. Ja, niemals kriegt nach Wunsch geliefert. Schon klar. Ja, mach ruhig weiter. Wir haben hier darüber diskutiert, eine feministische Außenpolitik. Frieden halten länger mit Frauen. Wenn Sie am Verhandlungstisch sitzen, dann bedeutet das, dass tatsächlich die Konflikte dauerhafter gelöst sind. Und wie gut ist es doch, dass Frauen an diese Verhandlungstische kommen und in die Botschaften natürlich auch gleichzeitig. Ich denke, wir sind alle gleich. Ja, das haben wir ja gelernt beim letzten Mal. Ne? Weil wenn eine Frau mit am Verhandlungstisch sitzt, dann wird nicht mehr offen über Vergewaltigung als Kriegswaffe geredet. Das ist so ein widerliches Framing. Was für ein Niveau. Was für ein Niveau, sage ich nur. Ja. Ja. Schaffen wir Frauen eine stärkere Stimme, nicht nur am Frauentag, sondern eben an allen Tagen im Jahr. Ja, natürlich, die Frauen bilden Banden, das tun sie schon längst, das wird so bleiben. Und es geht darum, gleichberechtigt zu sein und nicht später. Dankeschön. Was eine tolle rhetorische Finte am Schluss. Ja, das hatten wir doch auch schon mal. Wir müssen Banden bilden. Er hat auch irgendwer gesagt, oder war das die? Sie machen ja gleichberechtigt, so wie später halt. Irgendwelche Radikalfeministen haben das gemeint. Bildet Banden. Bildet Banden, macht sie platt. Macker gibt es in jeder Stadt. Oder irgendwie so ging der Spruch. Ist es zu Ende? Nee, noch nicht, ne? Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin Feministin, weil es immer noch Menschen auf der Welt und auch in Deutschland gibt, die Frauen klein machen wollen und ich in einer Gesellschaft leben will, in der Emanzipation als eine Aufgabe begriffen wird, der sich Männer und Frauen gemeinsam verschreiben. Ich bin auch Feministin, weil Gleichberechtigung nicht nur ein ökonomischer Anreiz sein kann, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist und es unsere Pflicht ist, als Politiker mit Vorbildfunktion genau diese einzufordern. Ich bin Feministin, weil ich nicht für andere nur nett lächeln will und als hysterisch bezeichnet werden will, nur weil ich als Frau meine Meinung sage. Und ich in der Politik für eine Gesellschaft kämpfe, in der Frauen und Mädchen ermutigt werden. Gott verdammt nochmal. Das kann man sich ja nicht anhören. Furchtbar. Ja, und ich meine, Politiker mit Vorbildfunktion, das ist immer wieder so dieses Ding, wenn die Leute da irgendwie meinen, dass so viele Leute diese Leute angucken und sich dann irgendwie denken, wie sie sich zu verhalten haben oder so. Auch mit irgendwie, ja, wie wir hier reden, das ist so wichtig und so ein Kram. Irgendwie, nee, das ist Wunschdenken, Leute, tut mir leid. Also die Sachen, die ihr da verabschiedet, die sind wichtig. Aber wenn ihr irgendwelche Leute kennt und die fragt irgendwie, wann sie sich das letzte Mal die Bundestagsdebatte angeguckt haben, die meisten, wenn die jetzt nicht gerade Zuschauer von uns sind, werden es wahrscheinlich vielleicht noch nie gemacht haben oder so. Ne? Also, dass das jetzt so wichtig sein soll. Also ich denke mal, irgendwie bis zur Heute-Show, würde ich mal vermuten, hat sich in Deutschland kein Mensch Bundestagsdebatten angeguckt. Der nicht selber in einer Partei irgendwie ist. Ich schon. Ich auch. Ja, aber ich rede jetzt so von den Allgemeinen. Wir sind ja keine Menschen, wir sind weltraumaffen. Chancen zu ergreifen. Ich bin Feministin, weil es immer noch Menschen gibt, die bei Frauen bei gleicher Qualifikation und gleicher Leistung immer noch 6% weniger bezahlen. Und ich in einer Gesellschaft 6% leben will, sind das jetzt. In der es fair. Ja, ist doch immer anders, ne? Weißt du doch. Ja, die 6% sind halt die, die sich durch die Teilzeitzahlen, Freiwilligenverzicht und Kinder. Kinderpausen und entsprechend gesteigerte Leistungsvergütungen ergeben. Die 6%, die gibt es. Ja, aber die 6%. Die 25%. Um die 6% wegzubekommen, muss man entweder wirklich eine Lohnkürzung von 6% bei den Männern durchdrücken oder man muss allen Frauen sagen: Hier, ihr könnt jetzt keine Teilzeit mehr machen. Oder man muss den Unternehmen sagen: Ja, auch wenn die in Mutterschutz sind, dann müsst ihr denen weiter die linearen Gehälter zahlen nach Tarifverträgen in so und so viele Jahre und so weiter. Könnte man machen. Nur das ist dann wieder übrigens keine Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Ja, also das kann man. Anzuheben mit Lohn oder so, das hilft nicht. Oder bei den Männern runterzusetzen. Das hilft nicht, weil das das rechnerisch nicht hinhaut, in jedem Fall. Ganz einfach, wenn die. Ich weiß nicht, ich kann das nicht vorrechnen. Wie hieß denn dieses komische Paradox noch, das mathematische Mercury oder so? Paradox, musst du mal nachgucken. Auf jeden Fall ist das nicht so, ohne weiteres einfach sozusagen, dass dann auch die Löhne tatsächlich sich angleichen. Schon ein bisschen näher sich rum, aber es ist nicht unbedingt so, dass du 6% darunter nimmst, sondern ja, dann ist das eben halt auch so. Also dafür ist das, ich gucke mal nach dem Paradox. Wenn ich das vielleicht finde, dann lese ich das mal vor. Okay. Ja, und ja, also soweit ich weiß, ist irgendwie 21% ist das Unbereinigte, 6% ist die Bereinigte und das mit den Unerklärlichen ist irgendwie 2, irgendwas Prozent oder so. Aber das wird auch immer wieder anders gesagt irgendwie. Ich habe da auch schon 5 verschiedene Variationen von gehört. Außerdem gibt es dann diverse Leute, die meinen, das wäre quasi generell Einkünfte. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, das bezieht sich nur auf die Stundenlöhne und je nachdem, wo man das dann halt hernimmt, ob es aus Amerika ist, ob es aus Deutschland ist oder so, ist das auch unterschiedlich berechnet. Aber ja. Ja, es bezieht sich auf die Stundenlöhne, aber es ist dann wiederum der Median. Ich bin Feministin, weil es in Deutschland den Paragraphen 219a leider immer noch gibt, der davon ausgeht, dass Frauen nicht selbstständig denken können und eine konservative große Koalition in Deutschland Politik macht mit Gefühl und ohne erkennbaren Willen, dass sie Betroffenen tatsächlich helfen will. Ich bin Feministin, weil eine Schwangerschaft bei einigen Arbeitgebern leider immer noch als Nachteil gilt und ich in einer liberalen Gesellschaft leben möchte, in der umfangreiche Betreuungsangebote zur Verfügung stehen, dass Midlife-BAföG existiert und mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung genau dazu führen, dass eben Selbstbestimmung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf keine Fremdwörter mehr sind. Das kann man halt nicht überall machen. Das ist halt eben auch so das Ding, ne? Also, und es gibt ja auch immer mehr Berichte darüber, dass zum Beispiel bei so Sachen wie Veterinärmedizin, wo halt jetzt mittlerweile viel mehr Frauen drin sind, dass dann da die Leute fehlen dann irgendwann. Weil wenn die dann kürzer treten wollen im Beruf oder so, dann hast du halt dann irgendwann im ländlichen Raum, wenn das eine Frau gemacht hat und die dann kürzer treten will, dann hast du halt einen Engpass. Und solche Sachen, das geht halt nicht überall immer so ohne weiteres mit der Flexibilisierung und so. Also das ist halt unterschiedlich natürlich von Branche zu Branche und von dem, was du machst halt eben. Du kannst doch nicht einfach mehr Leute einstellen oder so. Und ja, Leute, die sich um Kinder kümmern müssen, weil die fallen natürlich auch mal aus und so, was ja auch okay ist, aber das muss man ja dann halt auch irgendwie auffangen können, ne? Und ja, vor allem, es ist halt ein Nachteil für den Arbeitgeber. Es ist einfach so. Also, ja, na gut, wenn sie da jetzt irgendwelche Angebote machen können, damit man auch mit Kindern noch für Vaterstaat 100% am Arbeitsplatz liefern kann, dann sollen sie das ja machen. Aber das, ich meine, das ist kein Problem, das durch Unterdrückung oder durch, oder es ist, weil ihr Frauen seid. Das passiert ein Mann, also ein alleinerziehender Mann, der sich um ein Kind kümmern muss, passiert das doch genauso. Ja. Das nennt sich Simpsons Paradox. Habe ich mal geguckt. Wie heißt das? Simpsons Paradox. Bitte, sag mal A, B, C und dann das Dingsbums-Paradox. Ja, wie die Simpsons. Achso, A, B, C, Simpsons. Okay. Simpsons. Ja. Feministin, weil eine knappe Mehrheit in den EU-Mitgliedstaaten laut einer Studie immer noch Frauen am liebsten in der Rolle der Hausfrau sehen möchte und ich in einem Europa leben will, das ein Vorbild beim Thema Gleichberechtigung ist, ohne Rollenbilder und mit Chancengerechtigkeit. Ihr dürft keine Vorlieben haben. Vorlieben sind doch das Europaparlament kandidieren. Oh Mann. Also ich meine, die Dame, die wirft hier wirklich so viel zusammen. Ich bin immer noch geistig am Verarbeiten, dass sie meint, ich will in einer liberalen Gesellschaft leben und danach zählt sie die ganzen sozialistischen Arbeitskinderbetreuung und solche Sachen auf. Also ich meine, wenn sie diese Begriffe schon benutzt, dann sollte sie sie vielleicht irgendwie sinnvoll benutzen und nicht so total gegensätzlich. Liberal ist es nicht, wenn du dein Kind nicht selber erziehst, sondern wenn du das in eine staatliche Stelle gibst oder geben musst. Dann bist du frei von dem Kind. dann bist du frei vom Kind. Frei das ist, Wirtschaft, wenn du die Option hast, dich selber entscheiden zu können, ohne richtig. Konsequenzen für dich, negativer Art. Das ist Freiheit. Das ist wirtschaftsliberal. Fertig. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch weitestgehend zum Glück das, was wir mehr oder weniger hatten. Nur jetzt kommt halt immer wieder, wie gesagt, um diese 6% hinzubekommen, muss man die Frauen dazu zwingen zu arbeiten und dann dürfen sie sich nicht mehr frei entscheiden. Das kann doch wirklich nicht der Sinn der Sache sein. Ja, und auch gleichwertig. Aber gut, das fairerweise muss man sagen, das, was die Dame wahrscheinlich denkt und viele von denen auf jeden Fall ja auch sagen, ist ja quasi, dass wenn du nur sozusagen die Anreize schaffst und so, und das sind ja alle Anhänger von dieser Blank Slate Theorie. Jetzt mache ich meinen Werbeblock hier, weil Ewe heute nicht da ist. Lest das Buch Blank Slate von Steven Pinker. Das ist halt eben, wenn man die Leute nur irgendwie da in den richtigen Schubs, in die richtige Richtung gibt, die sagt, ach, du kannst das auch so, ne? Du trau dir das zu, dann machen die das alle und dann sind die Unterschiede weg. Aber was die Leute halt nicht einsehen, ist, dass es eben nichts mit Unterdrückung oder so zu tun hat, sondern diese Sachen ergeben sich in der liberalen Gesellschaft, diese Unterschiede. Und die werden nur noch schlimmer, beziehungsweise stärker, wenn je mehr Entscheidungsfreiraum und je weniger wirtschaftlichen Druck die Leute da auf sich haben. Und das haben wir ja letzte Woche auch gemerkt, mit diesem Ding da gerade von den Müllmännern und von Frauen, dass es dann heißt so von wegen, ja, ich muss ja jetzt hier, weil Unterhalt und so. Und ne, wenn die das könnten, den ganzen Tag bei ihren Kindern da irgendwie sein könnten, dann würden sie es machen. Aber hinterher ist dann mit der Rente und bei dem Rentending wirst du hier auch niemanden von denen sagen hören, dass Frauen ja auch wesentlich länger Rente beziehen als Männer im Durchschnitt. Sondern die gucken sich nur die Monatsrenten an und sagen, das ist ja dann weniger. Und irgendwelche Typen, die, also ich wohne in einer Großstadt, ich sehe jeden Tag alte Männer, die in Mülleimern nach Pfandflaschen gucken und die haben genau das gleiche Problem. Und ja, um die braucht man sich gar nicht kümmern, oder was? Die können doch Midlife-BAföG beantragen. Ja, aber die gibt es doch diese Ringe. Um die dann so ein Endlife-BAföG. Für die gibt es die Ringe um die Mülleimer. Ne, für die Flaschen. Und ich muss dazu sagen, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo man sich in Deutschland über die Amerikaner lustig gemacht hat, weil da halt die Leute auf der Straße die Flaschen gesammelt haben. Ja, das war, bevor wir allen Scheiß privatisiert und uns dem kompletten Schröderismus unterworfen haben. Ja, na gut, die Grünen waren ja auch dabei, ne? Also. Das muss man auch immer wieder wiederholen. Die Grünen waren mit dabei, als der Sozialstaat in Deutschland kaputt gespart wurde. Das Ding mit Blank Slate und mit den Leuten, die das im Prinzip sich so ein bisschen zur Ausgangssituation machen, das Ding ist, die bleiben ja nie dabei zu sagen, Die bleiben ja nie dabei zu sagen, das wird im Prinzip alles gesellschaftlich programmiert, sondern die machen dann immer den nächsten Schritt und sagen, okay, es wird gesellschaftlich programmiert in die Menschen und das, was reinprogrammiert wird, ist alles falsch und schlecht, sondern das, was wir wollen, muss reinprogrammiert werden. Ja, ich meine, das ist ja klar, und, das ist ja logisch, das ist ja die logische Konsequenz aus der Denke. Nee, aber das Ironische ist, dass sie Erwartungshaltung verurteilt hat gerade, aber was sie will, ist ja eine Erwartungshaltung machen, nämlich, okay, Erwartungshaltung, Frauen haben bitte genauso viel zu leisten wie Männer. Du hast ein Kind? Nö, vergiss es. Das gibst du jetzt bitte in die Kita und arbeitest weiter. Du kannst das nicht einfach zu Hause erziehen. Die 24-Stunden-Kita, bitte. Naja, das wäre sexistisch, wenn du dein Kind erziehen. Das würde sie jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also, das würde sie nicht sagen, aber da, also keine Ahnung. So hört sich das für mich ein bisschen an. Das ist, also... Das müsste man den Leuten sagen, aber es läuft ja dann meistens auf dieses, ja, wir wollen mehr Vereinbarkeit und so und es darf ja kein Nachteil sein und so und ja, was sie ja auch für Ideen haben, dass sie sagen, es soll irgendwelche Firmenkindergärten geben oder so, was ja sicherlich auch irgendwo nett ist, aber ich weiß halt auch nicht, wie gut das machbar ist. Ne? Also da brauchst du ja sicherlich dann auch geschultes Fachpersonal, das diese Firmenkindergarten dann da irgendwie betreut und Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, als hätten wir da in Deutschland gerade jede Menge Leute, die das könnten. Ne? Also ich weiß es nicht, wie da so die Vorgaben sind, aber ich denke mal schon, dass man da für eine pädagogische Ausbildung auf jeden Fall irgendwie braucht. Nö, das wär ein Riesenaufwand. Aber vor allem dann hättest du es und dann gäbe es immer noch Frauen, die das nicht so gerne wollen, die den Durchschnitt runterziehen. Und dann wär Frau Gide Jensen wäre immer noch nicht zufrieden. Also, keine Ahnung. Naja, sie wäre auf jeden Fall noch Feministin. Worauf ich hinaus will, die Blank Slate-Leute, die verurteilen Geschlechterrollen und sie schaffen ihre eigene gleiche Geschlechterrolle für beide Geschlechter, die aber immer noch eine Geschlechterrolle ist, dass halt beide irgendwie gleich sein sollen. Und, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen Sophismus oder was ich da mache, aber... Nee, kommt mir auch so ein bisschen so vor. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich hab's vielleicht auch einfach noch nicht gut ausformuliert. Ich bin Feministin, weil der Frauenanteil in europäischen Parlamenten leider immer noch bei nur 29% liegt und ich in einer Gesellschaft leben will, in der Politik Vielfalt eben vorlebt und in der Flexibilität das politische Engagement vor allen Dingen auch von jungen Frauen, sei es ehrenamtlich oder eben im Hauptberuf, belohnt. Ja, das ist jetzt die FDP, die eigentlich gegen diesen ganzen Quotenkram ist. Ja, das sind doch deine Leute. Schämst du dich eigentlich? Ja. Ich sitze auf die Knie, gerade. Chris. Ja, ich, okay, ich, Moment. Ja. Ich nichts gegen. Ich bin unwürdig. Ja. Sorry, I'm right. 10 Jahre später und das ist immer noch ein gutes Video. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, und deswegen glaube ich halt auch, dass diese Sachen Zukunftspotenzial haben, weil wenn da halt die ganzen Talking Points alle schon nachplappern, dann dauert es dann eigentlich nicht mehr lange, bis die letzten Dominos auch noch umfallen und wie wir ja hier auch schon mehrfach darauf hingewiesen haben, die Frauenverbände, Frauenrat und so weiter, die haben ja sowieso Vertreter aus allen größeren Parteien außer der AfD da drin, wo dann halt solche Sachen dann auch auf einen Kursus irgendwie gebracht werden. Ne? Und deswegen... Ja, und da gibt es keine männlichen Vertreter, die sich dann damit entscheiden, was man da für einen Krempel irgendwie plappern muss. Da ist dann okay, wenn die Frauen das einfach unter sich ausmachen. Aber die haben keine Macht und keinen Einfluss, weil die ja auch so wenig vertreten sind. Also Ironie. Ja, aber das ist doch ganz normal, wenn da jetzt entschieden wird, okay, Männer dürfen jetzt nicht mehr hier rein, weil sie Männer sind, da dürfen Männer ja nichts zu sagen haben. Das wäre jetzt sexistisch. Ja. Ich bin Feministin, weil es weltweit leider nur 2% Frauen in Friedensmediatoren-Positionen gibt und Frauen aber nachweislich von bewaffneten Konflikten ganz besonders betroffen sind. Und ich im Ausland... Das ist der nächste Talking Point. ...aber gerne sagen können möchte, dass Deutschland sich vor allen Dingen jetzt ab April diesen Jahres im UN-Sicherheitsrat mit dieser Mitgliedschaft die Aufgabe als Stimme Europas einnimmt, für eine gleichberechtigte Welt zu streiten. Ja, auch schon wieder ein Ding, was die Linken wollen, was die Grünen wollen und ja, scheinbar wollen wir das jetzt alle. Ich bin Feministin, weil Frauenrechte Menschen... Ja, und außerdem ne, auch dieser Talking Point wieder mit dem die sind in besonderer Weise betroffen, ja, in weniger Weise. Also. Menschenrechte sind und Menschenrechte Frauenrechte sind. Es aber immer noch Länder auf der Welt gibt, in denen Frauen ihre Kleidung nicht frei wählen können, sie Männer als Vormünder ertragen müssen und zum Teil nicht einmal von ihren Menschenrechten wissen. Es gibt leider viel zu viele Gründe, heute Feministin zu sein. Aber es gibt für mich keinen wirklichen Grund, keine Feministin zu sein. Politik sollte sich genau dieser Realität annehmen. Warum nicht der, dass dir keine anderen Satzanfänge einfallen, ne? Hm. Ich bin Feministin wollen. Ja, fallen euch ein paar Gründe ein. Dafür oder dagegen? Dagegen, weil ihr fallen keine Gründe dafür ein, dafür dagegen zu sein ein. Also ja, genau. Ja, wenn man sich den heutigen Zustand des Feminismus mal anguckt. Ist doch vollkommen egal, nimm den Zustand der ersten Welle Feministinnen, das waren alles Rassistinnen, die wollten nur das Wahlrecht, damit sie mehr Stimmen, damit die Weißen mehr Stimmen haben als die Schwarzen in Amerika. Das, ist, also, das wusste ich gar nicht. Purer Rassismus. Ja, mhm. Zumindest zum Teil war das so, ja. Die Suffragetten, nicht die Suffragisten. Ja, das ist auch der Grund, warum die weiß getragen haben, also zumindest ein paar von denen. Mit also, so. Haben sie einfach die Maske abgenommen. Nee, die meinten das aber wirklich mit rassischer Reinheit quasi, wollten damit symbolisieren. So wie die SPD hat sich auch weiß angezogen letztens im Bundestag und meinte hier Frauenrechte. Ah, da dreht sich der Ku Klux Klan im Grabe um. Das wäre schön. Ja, also mir fällt da auf jeden Fall ein, dass es halt nicht reicht. Und das merkt man auch gerade an solchen Reden. Dieses, wir gucken nur auf die Frauen und reden uns alle ein, dass die ja die einzigen mit Problemen sind, weil die ja nichts entscheiden können in irgendwelchen autoritären Regimen, wo kein Mensch irgendwas entscheiden kann. Dass die dann nur die Opfer davon sind, wenn man die irgendwie entrechtet, aber nicht auch irgendwie Nutznießer davon, wenn man irgendwie sagt, so ja, ihr haftet jetzt auch für nichts und hier die Männer sind jetzt eure, die müssen euch jetzt durch die Gegend fahren und so euer ganzes Leben lang, bis dann irgendwann euch einer heiratet, dann sind eure Brüder dann aus der Pflicht quasi befreit und die Pflichten gehen dann auf den Ehemann über und so ein Zeug, was ich auch alles für großen Humbug halte. Ja, also du redest jetzt gerade explizit über das System, das Guardian-System, was in Saudi-Arabien praktiziert wird. Ja, nicht nur da. Ne? Also. Ja, aber da ist es genau explizit so. Ich meine, es gibt Abstufungen davon, nur in Saudi-Arabien ist es halt genauso, wie du gesagt hast. Die Männer haften für alles, was die Frauen tun. Ich weiß nicht, ob das in allen anderen Ländern auch so ist. Aber da also ich kenne das ja von der Ayan Hirsi Ali, von der Biografie von der. Da hat er drüber geschrieben. Und also die hat zwar auch in Saudi-Arabien gewohnt gehabt, glaube ich, eine Zeit lang. Aber ja, ich weiß nicht mehr. Also ich meine, dass das auch sich bezogen hat auf die, auf das Land, wo sie hat in mehreren afrikanischen Ländern auch gelebt. Und es war dann halt so der Gang und Gäbe. Aber ja, das sind alles Sachen, die man halt nicht einfach ausblenden darf. Und dieses Jahr haben sie ja zum Glück nicht mit den nigerianischen Schulmädchen wieder angefangen, so wie letztes Jahr. Weil da kriege ich auch mal Zustände. Das ist ja dieses Ding, mit Boko Haram, die ja dann quasi das mit den Schulmädchen noch gar nicht so lange machen, aber davor schon auch halt Jungen umgebracht haben. Ja, eine ganze Zeit lang. Und das hat keinen interessiert. Und dann haben sie irgendwann angefangen, die Mädchen zu entführen und dann hieß es plötzlich Bring Back Our Girls und unglaublich. Und das beweist mal wieder, dass die Frauen von allem mehr betroffen sind. Aber genau das beweist es halt eben leider nicht. Also tut mir leid. Und, tja, und wenn der Abel hier wäre, wird er bestimmt auch das Bache-Basi-System mal ansprechen da im Iran. Hm. War das nicht in Afghanistan, in Pakistan? Ah, stimmt, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Deswegen fehlt der Abel. In Afghanistan war das, ja. Aber das ist halt, ne, das betrifft ja auch Jungen. Ja. Auf jeden Fall haben die jetzt einige Baustellen. Und das ist, deswegen wird sich das auch so schnell nicht erledigt haben. Das stimmt schon, denke ich auch. Und ziemlich viele Baustellen und die meisten davon sind ja relativ wertlos, aber an verschiedenen Stellen. Ist das dann schon sicher auch erforderlich, ne? Hier in Deutschland diese Regelungen, die die anstreben, das finde ich in der Regel oder finde ich größtenteils überflüssig, ja. Ja, aber auch bei diesem, auch in den anderen Ländern würde ich jetzt halt nicht sagen, dass man da jetzt einen Feminismus braucht. Also, dass man da jetzt wirklich dieses, nee, das wir nicht. Gucken jetzt nur auf die Frauen braucht, ne? Also, da braucht man eher einen Humanismus mal, eine Aufklärung und Säkularismus, weg von dem ganzen Religionskram. Ja, das ist richtig. Und zwar nicht hier für uns als Frauen, die in den Parlamenten sind, sondern genau für die Frauen, die es vielleicht noch nicht sind und die weltweit für Gleichberechtigung streiten. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Doris Achenbühl, die Linke. Ja, es ist von der FDP auf jeden Fall die Jüngste. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt die war, aber die ist nicht sehr alt, das stimmt. Ja, die Linke setzt bestimmt nochmal einen drauf, ne? Die Blondine ist das, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Anderthalb Stunden Leute, bitte. Mein Kopf dröhnt. Ich glaube, den Herrn Rix wollte ich euch noch geben, weil er so unglaublich furchtbar war. Ihr kriegt jetzt einen Rix, da kann ich nix. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Kollegin Bernstein hat es gerade eben angesprochen, wie Männer gefeiert werden, wenn sie Selbstverständlichkeiten nachgehen. Also dass ein freier Mann von einer Astronautin, weil er 10 Tage lang die Kinder übernimmt, sage ich mal, die Erziehung der Kinder übernimmt, einen Preis bekommt. Damit ist eigentlich der Beweis gelegt, warum wir diesen Internationalen Frauentag tatsächlich immer noch sehr dringend brauchen. Hey, man kann einfach aufhören, die Preise dafür zu vergeben und dann können wir den Frauentag auch weglassen. Ja, das ist aber so eine Verdrehung der Tatsachen. Die Tatsache ist doch, dass eine Frau, wenn sie Astronautin ist, nur weil sie eine Frau ist, die diese Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ich meine, es ist eine Leistung an sich, aber seien wir doch jetzt mal ernsthaft. Wenn wir eine Frau als Astronaut haben, dann feiern wir nicht, dass sie Astronaut ist, wie wir es bei einem Mann machen würden, sondern dass sie eine Astronaut ist und eine Frau. Ja. Ja, also genau, das ist genau das, was sie die ganze Zeit haben wollen. Ne? Sie haben einen Rollentausch und dann geben sie dem Mann einen Preis und nach dem Motto, ja, du bist einer hier von den Fortschrittlichen, der irgendwie seine Rolle als Vater dann irgendwie wahrnimmt, während dann deine Frau irgendwie Karriere macht und so. Und das ist auch wieder falsch. Das ist auch wieder ein Grund, warum wir einen Frauentag brauchen, weil es ist ja falsch, weil Männer sind scheiße und die haben gefälligst einfach das zu machen und ihre Schnauze zu halten und keine Ahnung, ich weiß es nicht, was die Logik dahinter irgendwie ist, aber es ist doch genau das, was sie wollen. Dass er darüber auch sprechen darf, ne? Ja, aber er ist ja einer von den Guten. Ja, richtig. Und auch die Tatsache, dass immer noch es für Verwunderung sorgt, wenn sich auch Männer in gleichstellungspolitische Debatten einmischen und auch dort Positionen beziehen, die von Feministen auch bezogen werden, dass es immer noch zu Verwunderung dabei kommt. Ja, genau. Da kommt es zu Verwunderung, nämlich bei deinen politischen Gleichgesinnten, die meinen, dass wir 50% Frauen in Parlamenten brauchen, damit die Ideen von Frauen da überhaupt vertreten werden. Bei denen kommt es da zu Verwunderung, weil scheinbar haben wir das ja schon. Weil wir haben ja so Leute wie dich, die ja sich nichts überlegen irgendwie, was für die Männer gut wäre, sondern die auch nur den gleichen Kram wiederholen, den die anderen Leute auch wiederholen. Und deswegen brauchen wir auch keine 50% Frauen in Parlamenten, weil um eure komischen Talking Points da irgendwie durchzukriegen, gibt es ja auch Leute wie dich. Oder ja, wenn die sich wiederholen eine Meinung äußern, dann ist die Reaktion auch eine andere. Dann ist die Reaktion auch nicht mehr Verwunderung, sondern Ärger oder Zeta oder wie auch immer. Ja. Ist der zweite Grund, warum es auch immer noch klar ist, dass wir den Internationalen Frauentag auf jeden Fall brauchen. Denn die Selbstverständlichkeit, mit der wir vieles abfeiern oder feiern, wie Frau Göring-Eckardt das gesagt hat, diese Selbstverständlichkeit gibt es nicht, weil es gibt immer noch von mehreren Seiten, sowohl hier in diesem Hause als auch in der Gesellschaft insgesamt, sehr viel Druck, Gleichberechtigung wieder zurückzudrehen, Gleichstellung wieder zurückzudrehen. Und die Kollegin Zimmermann hat es gesagt, aber es sind ja viele Kurve warme bekommen, Worte hier gesprochen worden, aber es stimmt nicht. Naja, für ihn ist das alles das Gleiche. Ja, nee, Quatsch. Also sorry, so viel Kompetenz traue ich auch dem Idioten zu, dass er genau weiß, wo der Unterschied ist. Nein. Der hat nur gemerkt, er hat das falsche Wort gesagt. Nein, der hat gemerkt, dass das andere Wort noch nicht gesagt hat, weil man die immer beide sagen muss. Ach ja, also wie gesagt, das ist, ja, ich reg mich nur auf. Dass keine Maßnahmen getroffen worden sind. Das fängt an vom Mindestlohn über Rentenpolitik, das geht hin Vereinbarkeit, Familie und Beruf, all diese ganzen Themen. Es ist über die Jahre sehr viel erreicht worden und ich will damit auch würdigen, es waren vor allen Dingen auch die Frauen, die an der Spitze dort gekämpft haben und deshalb ist es auch nicht einzusehen, dass man sagt, dass nichts passiert, denn das ist nicht wahr. Aber salbungsvolle Worte habe ich insbesondere was, von Frau Bauer. Was redet der da schon der wieder? Dass nichts passiert ist, ist nicht wahr. Ja. Das ist ja auch wieder so, die drehen sich alle nur noch im Kreis. Müssen wir den zu Ende gucken? Nee, müssen wir nicht. Weil, also der wärmt doch jetzt nur noch mal aus so einer Soyboy-Perspektive den Kram auf, den die anderen alle schon mal gesagt haben. Ja, das Wichtigste war schon damit dabei, auf jeden Fall. Jo. Die Blonde hätte ich nochmal, die haut bestimmt auch mal raus, aber ist egal. Mach ich mal das nächste Thema. Nächstes Thema jetzt aber mal. Die Blonde, die gut raushaut, die hören wir uns dann in unserer Freizeit an. Jetzt kommt auch eine, die gut raushaut. Und zwar die Ursula. Aber von denen spiele ich auch noch ein bisschen was vor. Nämlich also diese Debatte hier, da ging es um den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Und wie man hier an dieser Liste sieht, hat hier der Hampel von der AfD gesprochen. Und was er da erzählt hat, war quasi aus seiner Zeit als Korrespondent für die ARD, weil da hat er mal für die ARD gearbeitet. Was er da in Afghanistan erlebt hat, dass da quasi so Sachen gewesen sind, wie die haben da Geschwindigkeitsbegrenzungen quasi protokolliert für die Bundeswehrfahrzeuge, aber wenn dann irgendwelche Afghanen da dann rumgeheizt sind, hat es halt keinen interessiert. So. Und im Endeffekt hat sich da auch nichts geändert. Also wir haben halt irgendwelche, unsere Ideen halt, wie wir meinen, wie das Land da geführt werden sollte, halt so wie Deutschland oder Europa. Und da bewegt sich halt wenig, meint der Herr Hampel. Oder nichts vielmehr. Und jetzt kommt halt die Frau von der Leyen und es ist einfach bemerkenswert, diesen Rebuttal, den die Dame einfach hat. Also das, was sie da jetzt dagegen zu sagen hat, gegen die ganzen Geschichten. Habt ihr eine Idee, wo in welche Richtung es vielleicht gehen könnte? Ja, Mädchen und Schule oder so. Fake News. Mädchen und Schule schon mal gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Hampel. Wenn man Ihnen so zuhört, erstens, Sie ignorieren, dass nicht nur Soldaten, sondern auch Soldatinnen einen hervorragenden Einsatz am Hindukusch leisten. Ja, spotten Sie nur über unsere Soldatinnen. Spotten Sie nur über unsere Soldatinnen. Das zeigt, welche Geisteskinder sind. Wir spotten über die ganze Armee, Uschi. Weil du schwangeren Umstandsuniformen einführst und unser ganzer Krempel nicht mehr funktioniert und jetzt willst du noch einen Flugzeugträger. Wahrscheinlich, weil die Franzosen noch einen überhaben und der Macron Geld braucht. Aber was benutzt ein Flugzeugträger, wenn du keine Flugzeuge hast, auch wenn du Pilotinnen hast, Uschi? Was ist das für eine Vermessenheit, so aufzutreten? Ja, und nebenbei sei auch gesagt, dass sie ja jetzt die Rüstungsberichte zensieren wollen, die ja immer frei verfügbar waren, mit dem Argument so, da könnten irgendwelche Feinde von uns Rückschlüsse auf die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland ziehen. Ja, aber halt in diesen Rüstungsberichten steht halt drin, wie wehrbereit ist die Armee. Ja. Das sind alles halt sehr komische Worte, aber so ist es nun mal mit einer Armee. Und wie viele Helikopter sind gerade am Fliegen und wie viele werden gerade repariert? Zwei sind am Fliegen? Zwei okay. Insgesamt. Und solche Sachen stehen da drin. Und das, ja, aber da könnte der Feind ja, irgendein Feind ja irgendwas mitbekommen und deswegen muss es jetzt zensiert werden. Und die, ja, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat er ja was Abfälliges über irgendwelche Soldatinnen in Afghanistan gesagt. Nee, gar nicht. Gar nicht. Das ist ja das Ding. Also er hat von Soldaten geredet. Das Einzige, was ihr einfällt als Gegenpol dazu ist, so, also, dass er Soldatinnen gleich abwertet. Genau. Ja, es hätte ja sein können, dass er gesagt hat, so ja, hier, da war eine Soldatin und das war halt in dieser Männergesellschaft schwierig. Oder so. Kann ja sein. Wichtig, kein Wort. Dass sie das erwähnt, offensichtlich. Noch besser. Das ist noch besser als Kinder und Brunnenbohren. Ja, das ist die beschissenste Deflection, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Sie haben aber nicht gesagt Soldatinnen. Und das bedeutet, das ist alles scheiße, was sie gesagt haben. Ja, so eine Zurechtweisung. Frau Lehrerin. Ja, das war's auch schon. Also summa summarum, wir hören nicht auf mit Afghanistan-Einsatz, weil könnte ja irgendwann nochmal gut werden. Punkt. Gut. Ja, das hier ist eine Zuschauereinsendung. Aus der Schweiz. Ich habe es einfach nur wegen der Titelzeile reingenommen. Okay. Weil ich mir denke, so, ja, Während den Vulva-Tagen, die die Linken in der Schweiz fordern, soll die sexuelle Selbstbestimmung der Frau und die künstlerische Auseinandersetzung mit dem weiblichen Geschlechtsteil gefördert werden. Okay. Ja. Ich freue mich auch schon auf die Peniswochen. Peniswochen war Burger King. Los Wochos Penisos. Was machen wir denn für die diversen Wochen? Was soll das? Tage, an denen sich ausdrücklich mit Kunst zu einem Geschlechtsteil befasst wird. Also ich dachte immer, Vulva-Tage wären einmal im Monat. Aber gut. Der war gut. Das geht, ich dachte auch, die führen dann nicht aus, ja. Oder die. Ja, aber warum fordern irgendwelche Leute, dass das offiziell eingeführt, also weißt du? Ja. Ich meine, hast du gelesen, was da drin, warum die das fordern? Steht das da drin in meinem Artikel? Weil ich gucke halt. Warum ist es fordern, weil sie eine Macke haben? Also ich zitiere, ja. Die Scham, das da unten, after vorne. What? Mehrere Stadträtinnen und ein Stadtrat aus verschiedenen linken Parteien finden, dass die Gesellschaft nach wie vor oft Mühe damit habe, das weibliche Geschlechtsorgan zu benennen. Imagine my shock. Dies ist nur einer von mehreren Gründen, warum sie sich deshalb dafür entschieden haben, im Berner Stadtrat eine Motion zur Einführung von sogenannten Vulva-Tagen einzureichen. Die Unterzeichnenden fordern, dass sich in Bern während mehrerer Tage im Jahr mit der Vulva der Frau auseinandergesetzt werden soll. An Podien, Lesungen, Vorträgen und Aktionen. Thematisiert werden sollen dabei Themen wie Lust, Funktionsweise der Vulva und Vagina, Gewaltprävention, Prostitution, Pornografie und Sexualität. Auch die künstlerische Auseinandersetzung mit der weiblichen Sexualität solle nicht zu kurz kommen. Es gehe darum, die körperliche Ganzheit und Würde von Frauen sicherzustellen. Heißt das, hört sich sehr würdevoll an. Heißt es in einer Medienmitteilung. Pornos als Problem gibt es da noch. Ja. Pornos fördern eine Unsicherheit bei Frauen, ob sie da unten auch wirklich schön seien. Ja, und es ist wohl ein Schulbuch veröffentlicht worden, wo die Klitoris gefehlt hat in der Beschreibung. Stand da noch. Aber ja. Ja, dafür ich brauchen meine, wir. Ich meine, die Vulva ist ja eigentlich auch. Keine Ahnung. Ja. Egal. Das jetzt hier ist auf jeden Fall eine der liebsten Meldungen, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Es ist so wunderschön. Ja, also dass wirklich jemand diese Sätze gesagt hat, die da drin stehen, ist wirklich unglaublich. Es geht nämlich halt, wie vorhin schon, um die Quote, Parität und den ganzen Blödsinn. Und die Grünen haben halt ein Problem. Die Grünen in Berlin haben auf ihrer Liste 59% Frauen. Und dazu sagt dann die Sprecherin der Grünen, wir müssen diese Quote behalten können, sagte Gebel. Es wäre absurd, würden die Grünen jetzt gezwungen, den Frauenanteil auf 50% zu reduzieren. Das ist mit uns nicht zu machen. Top. Das ist einfach so irre. Ja, also für alle Leute, die sich fragen, ob die es wirklich ernst meinen oder ob das alles nur politische Agitation ist, das ist die Antwort. Ja. Gleichberechtigung bedeutet 59% Frauen. So einfach ist es. So einfach ist es. Schwarz ist weiß und weiß ist schwarz und kurz darauf werde ich auf einem Zebrastreifen ums Leben kommen. Oh, echt. Und dann kann hier ein öffentlich geführter Verkehrsbetrieb, die eh alle defizitär sind bis zum Arsch, alle bezuschusst werden müssen und wir wissen genau, wie marode in Berlin der öffentliche Nahverkehr ist. Die S-Bahn war jahrelang teilweise stillgelegt, weil sie kaputt war. Also nicht die ganze. Das ist ein schwieriges Thema. Sagen wir es so, die S-Bahn fährt nicht so verlässlich wie die U-Bahn. Ja, aber dieser Konzern. Alles ist relativ. der eh kein Geld hat und genug Baustellen, was macht der? Der macht zum Frauentag ein Angebot, wo Frauen Pay Gap bereinigt mit der Bus und Bahn fahren können. Ja, zum Frauentag so eine Aktion ist ja okay. Wenn sie es generell machen würden, fände ich das nicht so gut, weil die BVG hat ganz andere Baustellen. Ja, ich finde es auch einmalig nicht das richtige Signal einfach. Und vor allen Dingen, wenn man sich die ganze Zeit darüber beschwert, wie polarisiert irgendwie die Gesellschaft ist und dass die Leute aufeinander aufgehetzt werden oder so. Ja, aber auf dem Standpunkt auf jeden Fall. Und auch das mit den 21%, warum nicht 6%? Aber wenn es nur einmalig ist, wie gesagt, die BVG hat ganz andere Probleme. Und Virtual Signaling macht die BVG die ganze Zeit. Was ja die BVG auch macht, das ist ja quasi die Marketingstrategie, die beleidigt ihre Kunden. Absichtlich, mit ihren Werbebannern, überall. Ja, könnt ihr ja mal selber googeln. BVG-Werbung, guckt euch die Sprüche an. Die beleidigen ihre Kunden und das ist deren Werbestrategie. Das ist Berlin, Alter. Das ist Teil von unserem Charme. Das ist Berliner Schnauze. Genau. Ja gut, ich als Frau würde ich das auch beleidigend finden, wenn die mir sagen, ja, ich kriege jetzt ein günstiges Ticket. Der Abel würde sicher wieder an dieser Stelle wahlweise den Marsch auf Berlin oder die Mauer um Berlin fordern. Ja, vielleicht marschiert er ja gerade. Ist das hier kann auch sein. Ne? Das war von Mammon. Mammon? Der ist kurz AFK, hat er gesagt. Okay. Das war von Mars, glaube ich. Ja, das reicht eigentlich auch schon wieder. Kars würde bei Kramp-Karrenbauer als Kanzlerin Amok laufen. Das hat er wirklich, er hat gesagt, also wenn jetzt so eine Rochade passiert, dass die Angie sagt, okay, ich mache jetzt zur Hälfte Schluss und dann macht das die Kramp-Karrenbauer, da würde der Herr Kars Amok laufen. Von der SPD. Top. Ja, erinnert sich noch jemand an Wir werden Sie jagen, Frau Merkel? Und an die Debatte über die Verrohung der Sitten und der Sprache und wie schrecklich das ist, wenn man solche Metaphern benutzt. Erinnert sich noch jemand dran? Hass macht hässlich. Ich glaube, da ist was passiert, ja. Nur warum versteht ihr nicht, was ihr uns, warum sauft ihr Wein, wenn ihr uns Wasser predigt? Liebe SPD, ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, weil die Krawatte von dem Herrn, die verhindert gerade jeglichen kohärenten Gedanken in meinem Kopf. Wie kann man sowas tragen? Ich glaube, das ist nicht mal echtes Schotten, Caro. Conor McCarts of the Clan of McCarts. Conor McDick of the Clan of McDicks. Screaming Pixel! Screaming Pixel ist eine österreichische Videospielblog. Aber nicht vom Sieger. Und der hat diese Woche einen Gastbeitrag veröffentlicht. Einen Gastbeitrag einer bekennenden Feministin. Wie heißt die Dame nochmal? Aurelia Brandenburg. Ist das eine Transfrau? Nee, ich glaube nicht. Der Name hört sich ein bisschen danach an. Aber sie erfüllt sonst so ein bisschen die feministischen Kriterien. Das passt schon alles. Und sie versucht... nicht ganz 5 Jahre nach dem Erscheinen der Gamers Are Dead Artikelserie, der sogenannten. Wer da mehr zu wissen will, kann auf meinem Blog gamergateblog.de historische Dokumente einsehen. Versucht sie die ganze Nummer jetzt nochmal auf Deutsch. Opfermythos und Sexismus, weg mit dem Gamer-Begriff. Der Begriff Gamer ist mit negativer Stimmung und Ausschlussprinzipien aufgeladen. So sehr, dass seine Rückeroberung illusorisch ist. Von Aurelia Brandenburg. Dann kommt der übliche Scheißdreck darüber, dass heute jeder Spiele spielt und dass Gamer als Identität nur von den Kapitalisten uns verkauft worden ist. Was halt, Mädchen, du bist vielleicht irgendwie 25. Ich bin doppelt so alt fast. Und ich habe mitgekriegt, wie sich das entwickelt hat, weißt du? Ich habe das nicht gelesen, ich habe das nicht irgendwo aus zweiter Hand erfahren, sondern ich war dabei. Und der Begriff Gamer kommt aus einer ganz anderen Zeit als du. Und du hast den weder zu definieren, noch in der Form zu kritisieren, wie du es hier tust, indem du deine eigene Definition darüber stülpst. Schon mal von vorne herein. Sie behauptet halt, solche Identitäten existieren nur, weil ich mich damit einer größeren Gruppe und Gemeinschaft zuordnen und dem Umkehrschluss von anderen abgrenzen kann. Hat die Alte schon mal von Subkulturen gehört? Weißt du, was das bedeutet? Hat die schon mal von Punks gehört? Oder Ravern? Oder Mods und Rockern oder so? Na. Ja. Ein zentraler Teil solcher internen Dynamiken sind vor allem zwei Dinge, ein gemeinsames Gedächtnis und Kriterien, die das Wir von einem externen die anderen abgrenzen. Beides haben Gamer schon lange und beides ist in diesem Fall auch eng verwoben. Wie gesagt, Subkulturen, das ist so. Ja, und dann fragt sie, was ein Gamer ist. So wie bestimmte Spiele Teil dieser Gedächtniskultur wurden, besteht dieselbe Kultur auch zu einem entscheidenden Teil aus einer Idee von Opferschmerz und des Gefühls des ewigen Außenseitertums. Ob gerechtfertigt oder nicht, Gamer fühlen sich seit jeher missverstanden. Von Leuten, die keine Videos spielen und deshalb meinen, Spiele wären Zeitverschwendung, von besorgten Eltern, die sich dem Medium grundsätzlich verweigern, nicht zuletzt von Medien und der Öffentlichkeit per se, die sie als pickelige Kellerkinder stereotypisiert hat, die potenziell jeden Moment einen Amoklauf planen könnten, weil sie zu viel Call of Duty gezockt haben. Das bilden wir uns. Haben wir als Frau Aurelia sagt, wir haben uns das alles mehr oder weniger eingebildet. Wir sind nie Underdogs gewesen. Ich komme aus den 80ern, Mädchen. Du redest Bullshit. Tut mir leid, anders kann ich das nicht nennen. Die Grabenkämpfe sind zu Ende, heißt eine Überschrift, was ich fantastisch finde, wenn oben eine Identität abgeschafft werden soll, weil sie der Dame nicht gefällt oder sie nicht versteht. Also. Und dann geht es halt um die Sims und Casual-Spiele und dass natürlich die armen Frauen am meisten darunter leiden, dass die bösen Gamer Casual nicht so ernst nehmen, obwohl das ja viel mehr Geld abwirft. So Melk. Ach, unglaublich. Und dann, das Beste finde ich eigentlich, Gamer sein war noch nie inklusiv. Was ist das für ein Satz und wo? Die Identität als Gamer war schon immer exklusiv statt inklusiv. Wir gegen die anderen. Aber da merkst du halt, dass die keine Ahnung von nichts haben. Weil, sorry, das ist inklusiv. Da kann jeder mitmachen. Das Einzige, was sie recht hat, ist, dass die Leute sich unverstanden fühlen. Ja, immer noch. Immer noch. Ja, auch natürlich. Dass inzwischen immer mehr andere Menschen als weiße Cis-Männer sichtbar in diese Identität zu drängen versuchen, ist kein Verdienst von Gamern, die auf toxischer Maskulinität im Baumhaus beharren, sondern eben dieser anderen Menschen, die sich geweigert haben, sich aus diesen Räumen vertreiben zu lassen. Gott. Ich weiß, ich müsste beleidigend werden, Aurelia, und das möchte ich nicht. Aber das ist einfach falsch. Es ist falsch. Das stimmt einfach so nicht. Es gab nie eine Brille. Ich habe das schon wunderbar erzählt. Ich habe in einem Spieleladen gearbeitet. Ich habe das jeden Tag live erlebt, mehrere Jahre lang, wie die Dynamik gerade auch zwischen Männlein und Weiblein ist und wie die Augen von irgendeinem Nerd leuchten, wenn eine Frau sich auch nur ein bisschen für sein Hobby interessiert. Ja? Ich habe das so oft gesehen. Und das ist einfach gelogen. Das ist von vorne bis hinten gelogen, dass das exklusiv war. Jeder, der eine Leidenschaft für Games hat, ist ein Gamer, wenn er will und sich so selber so bezeichnen würde. Und es gab nie eine Stelle, die das irgendwie geratet hat oder so, weil es war klar, wer eine gewisse Leidenschaft aufbringt, es gab eine gemeinsame Sprache, es gab, wie sie auch geschrieben hat, gemeinsamen Erinnerungsschatz. Ja. Das formt eine Gruppe, klar. Ja. Genau, und so ihr Fazit ist, die Lösung kann also nicht sein, sich auf einen Begriff und eine Identität zu beziehen, die von entschieden sexistischen, rassistischen und queerfeindlichen Strömungen getragen wird und sich dann einzureden, dass man eben diese Strömung damit nicht füttert. Wenn diese Strömungen schon so stolz auf diese Identität und Selbstbezeichnung sind, sollen sie sie haben. Allerdings sollten alle anderen sie dann auch sprachlich als die toxische und gewaltvolle Minderheit darstellen, die sie ohnehin längst sind. Ächtet sie! Treibt sie raus! Ja, weg mit denen! Die braucht keiner, die kann man wegmobben. Bring back bullying! Ich finde es wirklich ein Hammer, dass sowas 5 Jahre nach Gamergate immer noch passiert. Immer noch. Ja, und aber das deckt sich halt viel mit dem, wie war das, warum mag niemand diese Geek-Kultur mit, oh, ich finde das so toll, hier das und das und ich bin großer Fan davon. Und dann sind das Leute, die das irgendwie, die 3 Wikipedia-Artikel darüber gelesen haben und dann meinen, sie wären die Experten. Und das, weil wenn du in so einer Fandom oder in so einem Hobbybereich bist, da kriegst du einfach Prestige, wenn die Leute merken, Alter, der hat's, also was weiß ich, das Warhammer und der hat halt seine ganze Armee dermaßen detailreich bemalt, da sagen die Leute Respekt. Oder was weiß ich, der weiß dann bei der Lore Bescheid, bei Videospielen, dass irgendwelche Speedrunner oder sowas. Und der legt da was ja, hin. Ja, aber du würdest doch dasselbe. Aber es gibt immer Leute, die wollen dann da rein und wollen dieses erarbeitete Prestige, wollen die haben, ohne was dafür machen zu wissen. Und das gibt ihnen dann keine und dann werden sie stinkig und dann sagen sie, oh, ihr seid doch alle toxisch hier. Ja, aber das ist ja in jeder irgendwie um ein Thema versammelten Community so. Wenn du sagst, ja, hey, Mathematik voll super und gehst dann zum Mathematiker-Stammtisch und kannst aber nicht die Grundrechenarten, wirst du da halt keinen Spaß haben. Jo. Weil da wird auch keiner sich hinsetzen und sagen, ich erkläre dir jetzt mal, wie man Zahlen addiert, sondern die werden sagen, ja, lern halt die Grundlagen, dann komm wieder, dann bist du gerne gesehen. Ja? Und das ist ja bei Videospielen nicht mehr so. Die sagen ja dann auch, ja, hier cool, das und das. Was spielst du denn so? Cool, mach mit. Da musst du ja kein Experte sein für. Nö. Außer jetzt irgendwie bei E-Sports, keine Ahnung. Ja, und ja, bei kompetitiven Spielen, da bist du aber doch eh meistens anonym. Was hat das dann mit Frauen oder so zu tun? Ja, keine Ahnung. Nee, die wollen halt immer das persönliche Prestige wollen sie haben. Das merkt man immer durchscheinen. Ah, Slavoj Žižek. Das hat gut auch zu den Vulva-Tagen gepasst, weil er spricht halt darüber, tatsächlich, wie das mit der Befreiung der Vulva so ist, ob das so sinnvoll ist oder so. Und er meint vor allen Dingen die, wie soll man sagen, so eine Art von die Entmystifizierung oder so, das wäre eher nicht so eine gute Sache, weil auch die Fixiertheit auf eine Vulva, die nicht nur geschlechtlich ist, ist auch eine Fixiertheit irgendwie auf Sexuelle. Also er hat das mit verschiedenen Vorgängen, Sublimierung und so weiter erklärt. Und das finde ich doch gar nicht schlecht. Also sozusagen, wenn ich diese Vulva-Tage mal dahingehend interpretieren wollte, wäre das praktisch so, dass man das zwar normalisiert, aber damit den Reiz eben auch rausnimmt. Ne? Und das heißt es ja dann auch irgendwie, die Erotik rauszunehmen und dann mit Schlussfolgerung, dass das dass es eben die Feminismusgeschichten auch eher antierotisch sind sozusagen. Das kann ich jetzt nicht genau lesen, das ist mir zu klein, bitte mal. Lies mal vor, wenn das schon... Was wir anstelle dieser neuen Sphäre des Erotischen bekommen, ist jedoch eine Version von etwas, was Adorno und Horkheimer, die beiden Meister des Marxismus der Frankfurter Schule, repressive Entsublimierung nannten. Das Ergebnis ist nicht eine neue Freiheit, sondern die graue Realität, in der Sex vollkommen unterdrückt wird. Ist es das, was wir wollen? Also der Artikel ist ein bisschen länger und ich fand ihn auch am Anfang ganz gut und ja, der Ausgang ist ja auch ganz gut. Das war der Schluss des Ganzen, genau, und ich habe es vor allen Dingen nochmal mit reingenommen. Ich habe auch nur den Schluss gelesen, weil es mir so ein bisschen zu lang war. Aber ja, ich fand es einfach schön, dass hier ein bekennender Marxist die Frankfurter Schule als Meister des Marxismus bezeichnet, weil wir immer so häufig hören, das wäre nur eine Verschwörungstheorie und es hat ja nichts damit zu tun und Frankfurter Schule, Kommunismus, Marxismus, das ist ja heute überhaupt nichts miteinander zu tun und so. Ja, ja schon. Das ist mal belustigend. Ich meine wirklich, wie intellektuell schwachbrüstig muss man sein, um die Verbindung nicht auf den ersten Blick zu erkennen? Ja, ja, nur wie er sagt, gab es da ja auch schon andere Gedanken, die eben nicht so sind, wie es heute umgesetzt wird. Eben, dass man da vielleicht auch mal aufpassen muss an verschiedenen Stellen, ob es nicht zu weit geht oder so. Ja. Adorno und Horkheimer. Ja, aber ich meine, Sexualität ist doch sowieso schon so unsagbar demystifiziert worden in den letzten 50 Jahren irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch von über ist. Es ist so sehr zur Ware im Endeffekt verkommen. Ja, Mann. Achso, ja, das war eine Studie, die sie gemacht haben und haben dann herausgefunden, dass auch Frauen eben weniger Gehalt zahlen würden und das auch gerecht fänden. Das ist also natürlich für die Studienersteller nicht gerecht, deswegen haben sie dann gesagt, das würden sie dann irgendwie ändern. Ich weiß nicht genau, weil die haben da so ein paar Datensätze erstellt mit fiktiven Männern und Frauen und die dann bewerten lassen, auch von Männern und Frauen. Und dabei ist dann eben dieses Ergebnis rausgekommen, ob da nicht vielleicht in die Daten sitzen, doch ein bisschen anders wäre, auch das Ergebnis ein bisschen anders wäre. Würde ich mal vermuten, dass das noch nicht ausgetestet ist mit so ein paar hundert Leuten, die sie da in der Studie hatten. Aber fand ich doch ganz interessant, dass eben auch die Frauen eigentlich ja das gerecht finden, offenbar, wie es so ist oder so. Ups. Okay. Das ist ja, finde ich, eine sehr unterhaltsame Geschichte, die sich ja gerade noch extrem entwickelt. Das ist so ein relativ früher Bericht. Inzwischen sind da noch ein paar Leute festgenommen worden, auch aus dieser Gegend. Ja, in Amerika ist aufgeflogen, dass ein Haufen Prominente viel Geld investiert haben, damit ihre Kinder auf Elite-Unis gehen können, auf die sie sonst nicht gekommen wären, weil sie nicht die entsprechenden Leistungen bringen. Ja, und die haben, da gab es wohl einen Typ, der hat so einen Fonds aufgesetzt, angeblich für benachteiligte Kinder. Und nicht zu gucken jetzt, ne? Haben die Eltern dann gespendet für gewisse Beträge. Und der hat dann zum Beispiel einen Rudertrainer an irgendeiner Elite-Uni geschmiert, der gesagt hat, die beiden Mädels brauche ich für mein Ruderteam. Obwohl die davor noch nie in einem Ruderboot gesessen haben. Ja, so läuft das, ne? Ja, also generell ist das in Amerika ja eigentlich ein absolut offenes Geheimnis, ja, dass du, wenn du in den Förderverein bist und eine gewisse Summe gespendet hast, dass deine Kinder dann halt in dem Auswahlprozess halt bevorzugt werden. Der Auswahlprozess, der stand ja schon mal in der Kritik, weil beispielsweise Harvard hat ja die Auswahlkriterien ein bisschen geändert, dass jetzt asiatische Schüler nicht mehr in Anführungszeichen bevorteilt werden. So, es läuft halt wirklich in Amerika komplett anders als in Europa. Das ist auch ein bisschen schwierig, das zu erklären, weil jede Uni das quasi je nach Staat und anders handhaben kann. Aber es läuft halt wirklich anders als in Deutschland. Nur deswegen ist sowas auch möglich. Was ich interessant finde an der ganzen Sache ist, warum ist das Ganze denn jetzt überhaupt hochgekommen? Weil das ist nichts Neues, das ist schon immer so. Und ja, da muss man sich keine Illusionen machen, das ist einfach so. Ich denke mal, warum ist es hochgekommen? Weil ein paar Leute haben halt festgestellt, Moment mal, wir mussten 10-mal so viel zahlen wie die unsere Nachbarn und wir haben bald unser Kind reinbekommen. Warum mussten wir 10-mal so viel zahlen? So ist das ganze Skandal nur wirklich hochgekommen, weil halt ein paar Leute, weil halt ein paar Details von diesem System öffentlich geworden sind und dann halt die Leute gemerkt haben, Moment mal, ich habe wie viel gezahlt? Der hat nur die Hälfte von mir bezahlt. Das ist unfair. Und so ist das ganze System kaputt gegangen jetzt. Finde ich lustig. Also, und wir reden ja hier nur von einem System, was so ein paar Elite-Universitäten versorgt hat. Da gibt es bestimmt mehrere Netzwerke. So. Aber ja, das ist halt auch der Sache geschuldet, dass es halt hier Leute sind, die im Rampenlicht stehen und derer man habhaft wurde. Das sehen die Leute ja auch gerne. Stars fallen sehen und so. Ja, und ich meine auch die Sportförderungssachen, das ist in Amerika ja auch ein offenes Geheimnis, dass da halt sehr viel Schindluder getrieben wird. Das wird meistens halt sehr positiv dargestellt, indem gesagt wird, ja, okay, der arme, unterprivilegierte Schwarze kann, weil er Football spielt, jetzt auch ein Universitätsstudium haben. Ich meine, dass das nichts mit der Realität zu tun hat, ist jedem klar. Aber man muss sich dann halt überlegen, wie sieht es denn aus bei den ganzen Frauenfußballmannschaften und sonstigen athletischen Mannschaften, wo auch Sportstipendien vergeben werden. Da spielt das auch hier alles eine Rolle. Ja, wie gesagt, in Amerika läuft es sehr anders als hier. Es ist sehr schwierig, das zu erklären. Deswegen kann man sich da einfach nur aus unserer Perspektive drüber belustigen. Ja, und das mit den Sportstipendien ist auf jeden Fall interessant, weil das halt Gleichstellungskram ist. Man sagt sich, Es gibt halt jede Menge Geld für diese Football-Programme in Amerika bei den Unis, weil das ist ja quasi das, was beim Football, also da gibt es ja, es gibt zwar schon Amateure, aber du kommst eigentlich nicht über die Amateure rein. Die Amateure sind halt wirklich Leute, die das nur als Hobby betreiben. Und die ganzen Leute, die in die Mannschaften, in die Profimannschaften kommen, die kommen halt vom College. Und deswegen gibt es natürlich da entsprechende Förderungen. Bei ganz vielen Schulen ist das auch so ein Aushängeschild zu College-Mannschaften. Und es gibt halt Antidiskriminierungsstatut von Amerika, was halt explizit sagt, dass du für jeden Euro quasi den in was, was nur für Männer ist, reinsteckst, musst du halt auch noch einen Euro reinstecken in was, was nur für Frauen ist. Oder einen Dollar, vielmehr. Und das ist der Grund, warum ganz viel Frauenförderung im sportlichen Bereich bei den Colleges gemacht wird, obwohl es halt im Endeffekt keine Sau interessiert, aber man muss halt da genauso viel Geld reinstecken und deswegen wird es halt gemacht. Genau, und genau das Gleiche ist nicht nur bei Geschlechtergerechtigkeit, sondern beispielsweise auch bei Religiosität. Das heißt, wenn eine Fakultät für Mathematik ein gewisses Budget bekommt, dann muss die Fakultät, die das Geistliche betreut, halt auch mit den gewissen Fördermitteln ausgestattet werden. Was zur Folge hat, dass halt sehr viele Leute in Amerika an den sogenannten Ivy League Universitäten anfangen, Theologie zu studieren und dann nach ein, zwei Semestern halt in irgendein anderes Fach wechseln, was sie eigentlich studieren wollen, weil sie dann, weil sie die Aufnahmekriterien für die normalen Studien nicht erfüllen würden, nicht reich sind, sich nicht über solche Netzwerke einkaufen können, dann gehen die halt in den Theologiestudiengang, weil da sich weniger Leute bewerben, obwohl sich das auch rumgesprochen hat natürlich, aber da ist es trotzdem geringer. Dann machen die das ein Jahr oder so und dann können sie frei alles Mögliche wechseln. So, also wie gesagt, das System in Amerika ist sehr anders als hier in Deutschland und in Europa. Ich finde es trotzdem widerlich, wenn Leute das machen. Und widerlich, ja, gute Überleitung zu dem Thema, das irgendwie, ja, dem können wir ja jetzt nicht ausweichen, dem Anschlag von Christchurch, wo, ja, die, also ich bin sehr betroffen über das, was da passiert ist, klar, für 50 tote Menschen, die einfach wahllos erschossen worden sind von diesem Spinner, der sich da jetzt auch noch halt versucht, medial zu inszenieren, einmal über seine Auftritte und dann halt über dieses angebliche Manifest und natürlich diesen Livestream. Aber ich denke halt, klar, hier wird hoffentlich niemand unter den Zuhörern sein, der den feiert, aber ich denke, es wird genug Idioten geben, die da was Positives irgendwie dran sehen. Ich sehe da überhaupt nichts Positives dran, schon gar nicht an diesem polarisierenden Manifest. Aber ich denke, unser Thema ist halt eher die Rezeption hier und da sind wir halt schon wieder an einem Punkt, wo Buhmänner aus der Kiste geholt werden. Ja, also Buhmänner, ich möchte vielleicht dazu noch eine Sache sagen, und zwar der Täter hier hat ja mit Ansage gesagt, hier, ich mache alles, um alle Leute gegeneinander aufzuhetzen. Das hat er mit Ansage gesagt. Das hat er so. Das heißt, alle Sachen, die er von sich gibt, sind nur, wie du es schon gesagt hast, eine mediale Inszenierung, um Leute zu triggern. Auf allen Seiten. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite, auf allen Seiten, wo auch immer. Und deswegen finde ich es halt auch sehr schwierig, mich mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen, weil wenn man sich den Typen anguckt, ja, halt so einer Military Contractor, weit gereist, viele Einsätze hinter sich gehabt, wusste wohl auch, wie mit den Sachen umzugehen ist, dann diese ganzen Memes dazu, ja, und seine Aussage noch, dass er das alles absichtlich in der Art und Weise gemacht hat, nur um halt die maximale, ja, um die maximale Resonanz von allen Identitätsgruppen rauszubekommen, ja. Er identifiziert sich selber mit der Volksrepublik China und meint, dass was die machen, vernünftig wäre und das sollte man nachahmen. Also das schreibt hier alles, was es ist. Es ist alles absichtlich um den maximalen Effekt der Polarisierung zu erzeugen. So viele Trigger wie möglich eigentlich. Deswegen möchte ich jetzt auch noch ein bisschen abwarten, bevor ich mehr dazu sage. Aber das alleine, deswegen wundert mich nicht, es wundert mich nicht, dass bestimmte Leute sagen, bla bla bla, Übervölkerung, und andere Leute sagen, bla bla bla, ja hier, schaut mal, wieder die typische Alt-Right-Figur und so weiter und so fort. Der Alt-Right könnte man den nicht direkt zuordnen. Er würde sich, glaube ich, selber nicht so sehen, aber er gibt sich halt absichtlich so, weil er weiß, dass er damit den Effekt erzielt. Ja, und deswegen, das ist eine sehr perfide Sache, eine sehr gefährliche Sache. Deswegen sage ich einfach mal, ich mahne zur Zurückhaltung bei allen Sachen, was das angeht. Lasst euch nicht triggern. Auch nicht von dem. Ja, und halt, was mich dann aber doch triggert, ist halt der Spiegel zum Beispiel. Und das, das ist jetzt hier eine Sache von gestern, glaube ich. Und der Lobo hat heute einen Artikel rausgehauen, der eine ähnliche Kerbe haut. Nämlich dieser eine Absatz ärgert mich wirklich richtig. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren ist im Netz eine rechtsradikale Jungmännersuppe aus Trollerei, Tabubruch, YouTube, Videospielen, Verschwörungstheorien, Minderwertigkeitsgefühlen, Sexismus, Rassismus, intellektuellem Hochmut und Gewaltfaszination entstanden. Das er hat ist Incels so, vergessen. Das ist so unsagbar falsch. Und so unsagbar weit von der, ist klar, gibt es einen rechtsradikalen Teil auf Twitter und auf Facebook. Aber diese Verwurstelung, die er da aus, ich weiß nicht, wo er sich das rauszieht. Ja? Wirklich nicht. In den letzten 10 bis 15 Jahren ist das entstanden und ist gleichzeitig eine Jungmännersippe. Der Typ war Military Contractor, sagst du, Preis. Dann war der doch auch nicht mehr irgendwie Jungmänner, oder? Ja, also nichts passt zusammen, aber die Boomänner. Ich meine, alles, dass er nicht Gamergate benutzt hat in dem Ding. Ja, also Gamergate spielt in dem Sinne eine Rolle, weil halt aus verschiedenen Nachrichtenquellen gesagt wurde, ja, 8chan ist ja quasi aus Gamergate entstanden. Verschiedene Nachrichtenquellen, zum Beispiel Brianna Wu. Ja, verschiedene Nachrichtenoutlets. Ja, die hat aber offizielle Meldungen rausgegeben, in der sie den ganzen Blödsinn halt an die Presse gegeben hat, der in ihrem Kopf rumspukt. Dass 8chan ja, eine Organisation ist. Man kann nicht wirklich sagen, alles, was der sagt, kann man nicht ernst nehmen, weil er ja mit Ansage gesagt hat, alles, was ich mache, ist absichtlich, um maximalen Effekt zu erzielen. Deswegen beziehe ich mich ja hier auf die Rezeption durch den Herrn Stöcker. Das Ding brauche ich, will ich, und das ekelt mich an und ich will auch das Video nicht sehen. Und ich habe eben auch Leute im Chat irgendwie ausgeblendet und für eine Zeit gesperrt, weil sie irgendwie das Video feiern. Da stehe ich auch zu. Und ja, wenn ihr auf so Gewaltfantasien Lust habt, dann guckt euch einfach, guckt euch Rampage an oder solche Filme, aber das in echt ist einfach nur ekelhaft und da gibt es wirklich nichts. Also da habe ich auch überhaupt keinen, also ich verstehe auch nicht das Interesse daran, Menschen sterben zu sehen, ganz ehrlich. Erschließt sich mir nicht, vielleicht bin ich zu alt, keine Ahnung. Lobo sagt zu dem Thema, habe ich jetzt nicht eingereicht, weil der ist von heute, aber ich kann es kurz vorlesen. Wenn man die konkreten Anknüpfungspunkte im Manifest und der begleitenden Kommunikation betrachtet, dann lassen sich die folgenden Teilgruppen identifizieren. Sämtlich männliche Jugendliche und junge Männer. Und dann kommen die Teilgruppen. Rechte und Rechtsoffene ist eine Gruppe. Rassisten und Antidemokraten ist eine Gruppe. Frauenfeinde, Systemskeptiker unterschiedlichster Art und der fünfte Punkt, mein Favorite, Wutgamer und Internettrolle. Alle verbieten. Mhm. Ah. Oder sie doch wenigstens gesellschaftlich ausgrenzen, wenn sie weiterhin ihren Unfug treiben. Frei nach Frau Aurelia Brandenburg. Aber das sind ja nur die jetzt im Prinzip Gamergate beschuldigen. Das, also, ist durch das Manifesto, das der geschrieben hat, was der ja sehr schön mehrdeutig und vieldeutig und wo der alles Mögliche mit abgedeckt hat, er hat es allen ermöglicht. Und was sie jetzt auch alle durchgehend machen, was ich vorhin sagte mit den, wir heben eine positive Flagge, die heben jetzt alle die positive Flagge, wo drauf steht, das, was der gemacht hat, ist diametral entgegengesetzt dem, wofür wir stehen. Und das Einzige, was die Situation lösen kann, in der wir uns jetzt befinden und die den hervorgerufen hat, ist unsere Ideologie. Und das bringen alle, das bringen die Feministen, das bringt Martin Sellner von den Identitären, hat den Spruch gebracht. Also durch die Bank weg, Kommunisten bis Identitäre bringen alle Sprüche in die Richtung. Ist großartig und total widerlich. Ja. Ja, mit diesem Livestreaming, da haben sie ja da haben sie direkt was gegen. Also ich habe direkt den Vermutung, dass die Upload-Filter dann damit in Zusammenhang gebracht werden. Also ich will jetzt nicht im Internet rumjammern, wenn da Leute sterben oder so. Ja, es wurde auch teilweise, ja. Es wurde irgendwie, ich weiß nicht, ob das von der ALDE-Partei im Europaparlament so irgendwie war, aber irgendwo wurde auf jeden Fall auch geschrieben, so ja, Twitter und Facebook machen zu wenig oder versagen mal wieder dabei, irgendwelche Inhalte da irgendwie zu finden oder so. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ich glaube, tatsächlich einer, der auch geschrieben hat, dann helfen nur Upload-Filter gegen. Ich meine, das ist ja auch die Wahrheit. Ja, jeder kann auf Twitter gehen und kann gewisse terroristische Inhalte finden, wenn er danach sucht mit den richtigen Worten. Und meiner Meinung nach wird das nicht genug geblockt. Ja, da könnte man mal so ein bisschen mehr gucken, weil da reden wir wirklich über Straftaten. Ja, Verabredung zu Straftaten und solche Sachen. Das ist alles frei verfügbar. Ja, also da muss ich sagen, das ist so eine Teil der Kritik, wo ich wirklich sagen muss, so ja, da muss man wirklich die Sachen wegnehmen. Ja, da sollten die Plattformen auch wirklich darauf achten, dass sowas nicht da ist. Nur das wird ja aktiv nicht gemacht, seit Jahrzehnten nicht. Ja, das ist ja seit 10 Jahren, ist ja immer das Gleiche. Wenn man bestimmte Sachen stehen im Fokus und werden sehr stark geahndet, aber die richtigen Schweinereien, die gibt es ja leider immer noch. Das ist alles immer nur ein Feigenblatt. Da wird nie wirklich was gemacht. Ja, jetzt wegen diesem einen Video, was der gemacht hat, wo der durch die Gegend gelaufen ist und die armen Leute massakriert hat. Ja, und ja, das wird jetzt maximal zensiert, aber wenn ihr selber im Internet guckt, ja, irgendwelche ISIS-Propaganda-Videos, wo die genau das Gleiche machen, da sind die nicht so da hinterher. Ja, also... Ja, nur so ein kleiner Kommentar dran. Suche ich aber ehrlich gesagt auch nicht und finde ich auch nicht und kriege ich auch nicht angeboten und so. Ja, das kriegst du nicht in deinen Recommended Videos, aber wie gesagt, die Sachen findet man schon. Ja, klar. Wenn man so sieht. Ich suche da auch nicht aktiv danach, aber ich guck ab und zu mal einfach nur so aus Interesse und es ist wirklich faszinierend, wie leicht man die Sachen noch findet. Mhm. Wenn man weiß, wonach man guckt und Den Artikel habe ich eigentlich noch reingeschmissen, um zu zeigen, dass es halt auch ein paar Leute gibt, offensichtlich auch noch im Journalismus, die mit Verstand arbeiten und halt darauf hinweisen, dass das ein Troll-Ding ist, dass das voller Bezüge steckt und Der war auch echt gut, der Artikel da vom Atlantic. Also wenn jemand mal sich dafür interessiert und nicht... Also ich, wie gesagt, ich würde mir dieses Source-Material nicht angucken. Ich will auch das Manifest nicht lesen. Ich brauche sowas nicht in meinem Leben irgendwie. Aber wenn man eine Analyse haben will, dann ist der Atlantic-Artikel auf jeden Fall ein guter Punkt, um anzufangen. Ja, jetzt mal ganz abseits von dem Fall an sich sind wir ja bei den Folgen so. Und in Neuseeland hat das im Endeffekt die Folge gehabt, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, das wird jetzt wirklich sehr hart geahndet. Wer dieses Video teilt, der kriegt quasi eine Aufforderung, das runterzunehmen und wer nicht, dann kriegt er direkt eine Anzeige. Und die machen das, also das steht jetzt nicht in dem Artikel, der hier verlinkt ist, drin, aber das habe ich später noch gelesen, dass es da so ein paar Fälle zu gab wohl. Verschiedene Web-Services sind in Neuseeland jetzt generell geblockt worden, Domestic Block quasi. Dissenter ist wohl dazu Opfer gefallen. Ich hatte zwischenzeitlich gelesen, dass es wohl zwischenzeitlich wieder verfügbar war, aber jetzt wohl wieder nicht verfügbar ist. Andere Web-Services wie irgendwelche Krypto-Messenger-Services werden auch geblockt anscheinend. Ja, das einfach nur zum Backlash, weil es gerade in Neuseeland halt auch sehr viele Gesetzgebungen gibt, die es dem Staat halt erlauben, solche Sachen halt direkt zu bannen, und die nutzen das jetzt halt aus. In Neuseeland ist bis jetzt halt nicht so viel passiert, dass es mal notwendig gewesen wäre. Ja, aber jetzt fällt den Leuten in Neuseeland halt auch auf, oh Gott, was darf denn hier alles zensiert werden? Das wollen wir eigentlich auch nicht. So, ja. Wobei bei dem Fall jetzt da sich natürlich nicht sehr viele Leute drüber aufregen. Ja, aber der Fall, der wird uns, glaube ich, noch ein bisschen länger beschäftigen. Ich meinte ja auch, da müssen wir noch ein bisschen mehr abwarten, was da passiert. Ja. Twitter is making drastic changes in the next update. Ja, bei South by Southwest ist ja ein Medienfestival in Austin, was mittlerweile internationalen Ruhm, Rang hatte. Es war ursprünglich mal so ein Indie-Filmfestival, aber mittlerweile ist es halt so. Ja, da muss man sein. Die Republika hatte sogar einen Ableger dieses Jahr dort. Sehr viele deutsche Politiker und Journalisten waren ja auch da. Also es ist quasi der Place to be. Und ja, Twitter hat quasi eine Beta-Plattform von Twitter vorgestellt, wo die einige Sachen testen, die bald auf der Twitter-Hauptplattform ausrollen wollen. Unter anderem geht es darum, dass sie halt die Thumbs Up, Thumbs Down, die Like Numbers und die Retweet Numbers wollen sie quasi nicht mehr anzeigen. Zunächst auf den Mobiltelefon, also bei der Online-App, aber perspektivisch dann halt auch in den Web-Interfaces auch nicht mehr. Selber soll man die Ratios noch angezeigt bekommen als Content Creator, weil man muss ja irgendwie wissen, was für ein Feedback man bekommt, aber die Allgemeinheit sieht es halt nicht mehr. Also wenn man was postet, sieht man selber, wie haben die Leute geliked, aber die Allgemeinheit sieht es nicht mehr. Okay. Ja, das alleine war schon wert, das mal so zu menschen, weil das ist ja an sich schon ein relativ sinnvolles Tool bei Twitter. Und ja, Twitter wird nur noch sinnloser, wenn die ihre eigenen Features sich selber wegstreichen. Was soll das? Auch gerade Fragen, waren die nicht finanziell nicht so gut aufgestellt? So? Oh, aber wir haben nicht so viel Geld, lass uns wir hacken uns den Arm ab. Ja? Aber das fand ich ganz interessant bei Twitter. Ich hatte das ein paar Mal gehört, ich glaube im Laufe der Jack Dorsey bei Joe Rogan Auftritte, dass die überlegen, Twitter wegzunehmen, von dem du folgst Personen und hinzubringen zu du folgst Themen. Und also so ein paar Sachen sind ganz interessant, die sich da überlegen. Und ich finde das jetzt mit Likes und Retweets, Zahlen wegnehmen, finde ich nicht mal unbedingt schlecht. Also außer, dass es ganz, ganz viele Spielchen halt wegnehmen. Ja, wenn Twitter einfach nur eine Plattform wäre wie jeder andere oder irgendwas ein unter vielen, nein. Aber das Problem ist ja, mittlerweile findet vor allem in Amerika der politische Diskurs auf Twitter statt. Ja, das heißt, alles, was Twitter macht, hat direkt Einfluss auf den politischen Diskurs. Ich meine, keiner interessiert sich dafür, wenn Facebook irgendwas ändert. Warum? Weil es irrelevant ist. Aber auf Twitter findet der Diskurs statt. Noch. Deswegen ist es relevant. Ansonsten würde ich dir absolut zustimmen. Ist doch egal, was sie machen. Aber deswegen ist es halt wichtig. Jo. Genau, dieses hier, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, das ist jetzt hier aus dem Bundesrat die Drucksache, worüber jetzt am Freitag war es, glaube ich, und auch abgestimmt wurde. Und es sind auch Sachen davon jetzt da verabschiedet worden. Die gehen dann jetzt an den Bundestag und dann wird dann quasi noch ein Gesetz draus gemacht. Und deswegen ist auch noch nicht so ganz klar, was dann da im Endeffekt dabei rauskommt. Aber es geht halt prinzipiell darum, um Tor und dass man halt irgendwie meint, ja, die Sachen, die irgendwie illegal sind, die müssen verboten werden. Also mal wieder so eine Netz-DG-artige Sache, aber dieses Mal mit so einem Schwerpunkt auf Waren. Die illegal sind ja verboten, ne? Ja, das war ja jetzt auch quasi ein Witz. Wir haben das ja häufiger als ein Kram, dass es irgendwie behauptet wird, dass man da jetzt was machen muss, weil es ja verboten ist und da brauchen wir jetzt ein Gesetz, um da noch irgendwie weiter einzugreifen. Und hier geht es jetzt aber dann quasi auch um Dinge mit, was ist mit den Anbietern von irgendwelchen Plattformen im Onion-Netzwerk, also diesem Netzwerk quasi, wo das Tor drauf zugreift. inwieweit die dann halt eben dafür zur Verantwortung zu ziehen sind, dass da auf ihren Plattformen irgendwas passiert. Und also ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, worauf sie sich jetzt geeinigt haben, weil das ist ein bisschen schwer zu lesen wegen den verschiedenen, ja, sind immer so Bruchstücke von irgendwelchen Gesetzestexten, die es schon gibt, mit dem, was man da einfügen will und so. Und dann wurden halt von diesen Sachen, die hier drinstehen, jetzt auch nicht alle angenommen, sondern halt zwei Versionen. Was ich aber sagen kann, ist, dass sie auf jeden Fall auch gerne irgendwelche, also es geht nicht nur um illegale Waren und Dienstleistungen, wie hier steht, sondern was sie auch gerne dabei haben möchten, ist Volksverhetzungsparagraf. Und wenn wir da schon bei sind, dann wird es ja dann wieder interessant, weil ich meine, im Endeffekt, wenn ich jetzt jemandem die Möglichkeit gebe, im Tor Volksverhetzung zu betreiben, dann heißt es ja eigentlich nicht viel mehr als, ich habe eine Art Messenger oder eine Kommentarfunktion oder irgendwas, was im Tor ist. Und ja, und da kann ja dann jemand eine Volksverhetzung betreiben und dann bin ich dafür dann irgendwie haftbar oder wie. Also das sind schon wieder Sachen, die halt eben komplett ja, ganz schön weit gehen, ne? wenn man sich das überlegt, von also die Implikationen des Ganzen sind dann halt schon wieder ziemlich krass. Und was sie auch verabschiedet haben, ist etwas, was sich auf die Post bezieht. Also man will quasi jetzt näher daran kommen an das, was die Leute halt eben, also weil wenn ich mir irgendwas bestelle, da übers Tor, dann muss das ja immer noch mir irgendwie geliefert werden. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ja auch die Strafverfolgung da an der Stelle natürlich eingreift, weil das ist ja im Prinzip das Einzige, wo man dem Ganzen dann habhaft werden kann. Und da möchten sie jetzt quasi mehr Befugnisse haben und die Post dazu verpflichten, dass sie das dann rausgeben müssen, wer da irgendwie was bekommen hat. Wobei ich da aber auch noch nicht so ganz verstanden habe, ob sich das jetzt nur auf diese reinen Metadaten, also ich habe irgendwie ein Paket von XY bekommen, bezieht. Oder ob sie dann da auch wissen wollen, was die Leute da irgendwie verschickt haben oder so, dass die Post dann das auch noch irgendwie in Erfahrung bringen muss oder irgendwelche Dinge. Also, ja, da geht's um, da kann ich vielleicht was zu sagen. Und zwar, da ist im Gespräch quasi die Pakete von gewissen Versendern, die mit diesem Netzwerk in Zusammenhang gefleckt wurden, quasi weiterzugeben an die Post, dass diese halt priorisiert gecheckt werden. Und das ist mit dem Postgeheimnis nicht so ganz vereinbar. Deswegen gibt es da einen Knackpunkt. Zu dem anderen, was du vorher gesagt hast, es geht im Kern auch darum, warum braucht man überhaupt ein Gesetz darüber? Ja, weil wir reden ja hier über das Darknet, das heißt sowieso rechtsfreier Raum in Anführungszeichen. Ganz konkret geht es hier wirklich um Onion-Routing-Netzseiten, also Tor-Browser verfügbare Seiten. Und das Argument ist halt immer, ja, wir benutzen diese Software, aber es gibt ja auch legale Gründe, diese Software zu benutzen. Ja, deswegen kann es nicht direkt verboten werden, das zu benutzen. Ja, das ist ja das Paradoxe daran. Und die versuchen jetzt, das im Endeffekt zu umgehen, indem die Plattformhaftung für solche Netzwerke, die im Onion-System sind, rausnehmen. Weil im Endeffekt haftet jeder dafür, was er selber macht. Wenn der Plattformbetreiber was Illegales macht, haftet der dafür. Wenn der Kunde von dieser Plattform was Illegales macht, haftet der Kunde dafür, nicht der Plattformbetreiber. Und die wollen das jetzt aushebeln, indem die sagen, der Plattformbetreiber, der muss quasi, der muss garantieren, dass nichts Illegales passiert. Ja, nichts Illegales nach deutschem Recht speziell, das haben sie. Ja, das ist der zweite Knackpunkt, auf den ich auch noch wollte, weil es geht nicht nur um explizit deutsches Recht, weil hier nehmen wir einfach mal ein Projekt. Ja, es gibt ein Projekt vom Chaos Computer Club, was die machen. Die stellen quasi Kommunikationsmethoden für Dissidenten in Ländern zur Verfügung, die ja repressive Regime haben. Ja, sei es in Syrien, sei es in Weißrussland, sei es in verschiedenen Ländern der ganzen Welt. Die basteln quasi Tools, dass sie sagen, hier, kommt auf unsere Website, dann müsst ihr das nur runterladen mit einem Klick und dann kann euer Geheimdienst von eurem Land nicht mehr überwachen und ihr werdet nicht direkt abgeführt. So, Das sind ja sehr viele Projekte, die aus Deutschland rauslaufen. Und die wäre nach dieser Gesetzgebung dann auch nicht mehr möglich, weil halt die Leute, die diese, die diese Sachen da zur Verfügung stellen, dann dafür haften würden. Ja, und wenn die anderen Länder sagen würden, ja, Moment mal, wir haben doch aber hier dies und das Abkommen mit euch und dementsprechend müsstet ihr in eurem Land auch dafür sorgen, dass in eurem Land nicht die Gesetze in unserem Land gebrochen werden, in Klammern, siehe Türkei, Klammer zu, das spielt ja auch noch mit rein. Das kann sein, aber halt eben, also das ist aber nicht eins zu eins eindeutig. Also zum Beispiel der Typ, der das da von Bayern, der seinen Änderungsentwurf da irgendwie vorgestellt hat, hat explizit gesagt, dass man gerade dieses Ding halt nicht regulieren will. Aber die Implikationen gehen eigentlich schon in diese Richtung. Das ist der Punkt, das ist der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht. Ja, weil wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist alles andere auch nicht mehr möglich. Also, wie gesagt, das ist quasi die legale Grundlage dafür, dass dieses System überhaupt existieren darf und dass halt in Deutschland ansässige Vereine sich damit beschäftigen dürfen und daran arbeiten dürfen und sowas. Ja, ist ja nicht gesagt, dass das System nicht existieren darf. Wir wollen ja an die Plattformanbieter ran, auf dem System. Aber ja, die meinen, die kriegen das so hin, dass das andere nicht tangiert wird. Aber wenn ich dann schon wieder höre, dass es um die potenzielle Möglichkeit schon alleine wieder geht und dass man dann noch irgendwie meint, man möchte gerne einen Volksverhetzungsparagraf damit drin haben und dann nochmal meint obendrauf, man möchte eigentlich am liebsten alle strafrechtlich relevanten Sachen irgendwie, weil die ja schließlich alle verboten sind und überall verboten sind und deswegen ja auch im Darknet irgendwie verboten sein sollten, da drauf haben. Und das dann irgendwie eine Plattformhaftung daraus zu stricken oder so, wie sie das da halt eben in diesem Vortrag gesagt haben. Ja, also mal gucken, was aus der Nummer wird, wenn die dann jetzt fertig gebacken wird. Aber es ist auf jeden Fall potenziell auch wieder so eine ziemlich heftige Nummer, ja. Also ich finde, aber es ist halt auch wieder so, wir reden über das Darknet, wie gesagt, Darknet, nach deren Definition das Online-Netzwerk. Es gibt ja auch noch andere Darknets. Ja, das ist ja die Definition von einem Darknet. Das ist ja einfach nur so ein Buzzword. Aber Darknet heißt im Endeffekt ein nicht überwachtes Netzwerk, wo man jenseits von jeglicher Rechtskontrolle operieren kann. Das Netzwerk im Bundestag ist ein Darknet. Ich komme da nicht rein. Also. Ja, stimmt. Nee, aber was ich bei diesem Plattformhaft, also diese Vereinbarung, nach denen dann die ganze Plattform dafür haftet, sobald da ein Nutzer drauf praktisch was macht, ich finde das immer ein bisschen merkwürdig. Das ist, für mich ist das so ein bisschen, als würde eine Ortschaft haften, sobald einer in der Ortschaft Kinderpornos verteilt. Also finde ich merkwürdig. Müsste mir mal einer erklären, irgendein Jurist, wie das kommt. Ja, eigentlich normalerweise ist es ja immer so, dass die Leute sich darum kümmern müssen, wenn sie Kenntnis davon haben, weil anders geht es ja auch schlecht. Wenn ich nicht weiß, dass irgendwas ist, dann kann ich auch nichts machen. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja Mitwisserschaft zumindest. Ja, und ja, aber das reicht ihnen halt nicht, weil die meinen dann so nach dem Motto, ja, weil du könntest ja jetzt quasi auch keinen Laden aufmachen und da Kinderpornos vertreiben. Ist ja klar, dass du das nicht kannst. Und, natürlich kann ich das. Ich darf es nur nicht. Du kannst es nicht, weil du es nicht darfst. Und weil du es so nicht hinkriegen wirst, aber im Darknet könntest du es ja machen. Mhm. Und ja, je nachdem, wie die das dann auslegen. Wenn die jetzt sagen, so jedes Ding irgendwie im Darknet, wo man irgendwelche Waren anbieten kann, ist potenziell halt ein Marktplatz für lauter verbotene Sachen und gehört deshalb selber verboten oder so, oder ist illegal. Und also strafrechtlich dann relevant, weil sie wollen ja gerne Strafrecht daraus machen, also da halt die Leute dann wirklich mit Freiheitsstrafe und so. Also finde ich schon ganz schön übel. Vor allen Dingen halt eben wieder mit diesen nicht materiellen Geschichten, mit irgendwelchen, ja, Paragraph 130 und so, ne? Also Volksverhetzung und irgendwelche Dinge. Ja, wenn es jetzt um Tor geht, dann haben sie aber die Universitäten auch ein bisschen gegen sich, ne? Und den CCC auch, die auch gesagt haben, das ist irgendwie unnötig und so weiter. Also die sind da wohl dran zumindest. Und wie gesagt, die Universitäten betreiben das zum großen Teil. Ja, die Access Points wahrscheinlich, ne? Also ja, was mir hier aufgefallen ist auf jeden Fall, ist, dass hier von dieser Stiftung für Freiheitsrechte hier geredet wird. Die hatten wir letztes Jahr schon mal bei unseren Republika-Videos. Das waren die mit der Gleichheit. Mit den gleichen und gleichwertigen Sachen, wenn ihr euch noch erinnert. Die da nicht verstanden haben, warum die Leute mit Teilzeit weniger Geld verdienen als mit Vollzeit. Yeah. Wo es doch die gleiche Arbeit ist. Ja, und das ganze Konzept von Tor, von den Onion Routing Network hat halt im Endeffekt eine Schwachstelle. Das sind die Exit Nodes. Wer betreibt die Exit Nodes? Ja, das sind, da man sich haftbar macht für das, was über die Exit Nodes läuft, laut deutschem Gesetz, betreiben die nicht sehr viele Leute. Universitäten eventuell, aber die Polizei und die Geheimdienste betreiben sie auch mit Ansage, absichtlich, um halt zu gucken. Ja, weil wenn die eine Exit Node betreiben und da läuft irgendwelcher illegaler Handel drüber, dann haben, es ist einfach nur einfacher für die, dann haben die Daten alle direkt bei sich, können direkt aktiv werden. Naja, deswegen ist das Onion-Netzwerk sowieso aus dem Sicherheitsaspekt gesehen, ne, je nachdem, vor wem man sich halt verbergen will, ne? Ja, ich glaube, da werden die sicherlich noch die ein oder andere Leute, die da ein bisschen besser drüber Bescheid wissen, in unseren Kommentaren wieder widersprechen. Das ist gut, ja, gib mir mehr Informationen. Ja, weil ich meine nämlich auch, dass das nicht so ganz richtig ist, was du sagst, aber ich kann es dir jetzt auch nicht genau ausformulieren. Ja, hundertprozentig richtig ist es nicht, aber soweit ich weiß, sind sehr viele von den Exit-Nodes halt, werden halt von Leuten betrieben, die ein weiteres Interesse daran haben. Ich verstelle auch schon der Ausstieg von Applebaum oder so. Ich glaube, das ist nicht so, wie du denkst, dass man dann wirklich irgendwie alles da sehen kann, wer da was macht und so. Ist, glaube ich, nicht so. Wegen der Art und Weise, wie das aufgebaut ist. Wie gesagt, gebt mir die Infos. Ich lerne gerne dazu. Ja, hier sind wir bei einer Liste von Actions. Ja, die haben einfach mal nur so ein paar Sachen aufgelistet. Ist eine sehr kurze Liste, kann man eigentlich auch ganz direkt durchgehen. Was jetzt schon einfach Fakt ist mit Daten und mit Datenapokalypse und ja, wie Daten allgemein gehandhabt werden. Das sind jetzt, hier geht es um Amerika. In Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit, aber auch nicht weit hinterher. Wobei wir auch wieder ganz andere Sachen haben, weil wir ja teilweise unsere Bürgerbüros haben, die unsere Daten verkaufen dürfen, legal und so. Aber gut. Ja, einfach ein paar Punkte. Überall werden Daten über uns gesammelt. Ja, bei den Internet of Things Sachen werden Daten über uns gesammelt. Ja, Google hat gerade bei einer Kongressanhörung zugegeben, dass die dauernd Location-Daten an Google-Server gesendet werden, ob man es einschaltet oder nicht. Ja, es werden dauernd Daten gesammelt und wenn man GPS und WLAN-Erfassungen ausgeschaltet hat, macht es das trotzdem im Hintergrund, A. Und B, hat Google auch Verträge mit den ganzen Netzherstellern, Netzbetreibern, dass sie quasi die Ping-Daten, in welchen Handymasten man sich eingewählt hat, dass sie das auch nochmal triangulieren können. Und ja, die Daten werden einerseits natürlich für Werbung benutzt, aber andererseits machen halt auch so Sachen wie ja, Benutzerverhaltenanalyse. Ne, liest man sich die Sachen jetzt durch, während man in einem Auto sitzt, was sich durch die Gegend bewegt, oder liegt man im Bett, während man sich irgendwelche Artikel durchliest und so, da macht Google sehr viel. Und ja, gut, dass die ganzen Apps die Daten auslesen und Kontaktdaten freigeben und so weiter. Ich meine, es ist alles, wenn man sich ein bisschen informiert, ist es ja klar, was alles passiert, nur einfach alles auf einen Blick nochmal zu sehen. Es gibt halt kaum noch irgendwas an Daten, was nicht schon irgendwo frei öffentlich verfügbar ist oder in irgendwelchen Datenbanken gelandet ist, was nicht schon geleakt wurde. Hier reden wir jetzt wieder von Amerika. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. Kommt alles noch. Ja, aber es wird im Endeffekt nur schlimmer werden, was das angeht, ja. Weil Daten, man kann zwar nicht mehr so viel Geld mit Daten verdienen wie noch vor ein paar Jahren, aber die Daten sind halt überall frei verfügbar mittlerweile. Ja, und da es ja noch eine gewisse Rolle spielt für so Sachen wie Kreditratings oder sowas, sollte man da doch vielleicht mal nicht so total laissez-faire mit umgehen. Ich habe es ja schon mal gesagt, nur weil irgendwas heute noch nicht benutzt wird gegen einen, heißt das nicht, dass es in 5 Jahren nicht auch der Fall ist. Deswegen einfach ein flaches Profil halten. Kann nicht schaden. Ja, privat hat als Wert im Internet, ne? Das habe ich auch vor ein paar Jahren schon mal gelesen. Das könnte mal wichtig werden oder wertvoll werden. Ja, vielleicht ist es langsam so weit, ne? die Sigi Maurer aus Österreich, vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern, hatte doch einen Restaurantbesitzer oder sowas verklagt oder Getränkeladenbesitzer, der angeblich über Facebook sie beleidigt hat. Und dann ist sie verklagt worden wegen übler Nachrede, weil nicht klar war, ob er das wirklich war. Er hat auch gesagt, da war jemand anders vielleicht an meinem Rechner, ich war das nicht. Und dieses Urteil ist jetzt zurückgenommen worden von der nächsten Instanz und zurückverwiesen worden an die erste Instanz, dass sie das nochmal vernünftig aufarbeiten. Das wird nicht gereicht, so ungefähr. Also da kommt nochmal was, wollte ich nur mal kurz angemeldet haben. Ja, und der Balls hat erzählt, dass er seit er pensioniert ist, richtig es sich mutig nach vorne traut. Seine Aussagen, man hat bei dem Steingart, der wohl irgendwie jetzt so einen Podcast macht, der hat ziemlich über die Journalisten hergezogen, das stimmt schon, was da steht. Aber eben auch zu Recht, ne? dieses ganze gefärbte, politisch gefärbte Zeug und die einseitige Berichterstattung, das hat er angeklagt und gesagt, dass das eben auch nicht unbedingt journalistischer Standard sein darf und sollte. Haben sich noch ein bisschen aufgeregt. Ja, der Steingart war auch ganz okay, die Nachfragen, was er so gemacht hat. Also eine Empfehlung sozusagen, da mal reinzuhören. Ein Interview war das. Tja, und da sind sie wieder, die Upload-Filter. Nächste Woche ist ja Demo am Samstag. In allen möglichen Städten. Ja, letzten Samstag gab es ja auch schon eine Demo oder mehrere Demos. Aber generell sagen wir nicht, dass man zu Demos gehen soll, aber die Demo ist da. Wenn ihr wollt, geht ihr hin, bitte. Macht das. Ja, Ebel sagt, es ist sinnvoller, Briefe zu schreiben an Abgeordnete. Das kann gut sein. Also da würde wäre erfolgversprechender sozusagen. Aber das machen mittlerweile auch so viele Leute, dass es halt auch, ich hatte ja schon mal die Telefonaktion erwähnt, dass man die auch direkt anrufen kann und vielleicht nicht nach dem fragen, nach dem alle fragen, nach Artikel 13, sondern nach Artikel 12 fragen oder nach Artikel 14 oder Artikel 4. Ja, sind ja auch alle wichtig. Aber generell ist man beobachtet das einfach so mit so einem gewissen, jetzt kommen halt immer mehr die ganzen Fachleute raus und sagen so, ja doch, stimmt, Kritiker haben ja an sich recht, ne, hier das Justizministerium, so ja, was wir halt auch immer sagen, es ist nicht anders möglich, als die Upload-Funktion einfach auszusetzen oder Upload-Filter zu installieren. Ja, das Justizministerium kommt genau zum gleichen Schluss. Ja, die Aussage von einem in der Rede war jedenfalls, dass es ungefähr so laufen soll wie jetzt auf YouTube. Das ist natürlich, wenn das stimmen würde, wäre das natürlich relativ okay, aber ich glaube auch nicht so, dass das so stimmt. Da habe ich auch schon lange gesprochen, dass es nicht stimmt, dass es nicht so im Gesetzestext steht und dass es ja auch nicht funktioniert. Und das Content-ID-System von YouTube hat ja auch noch die Besonderheit, das ist ja nicht alle Daten, du kannst ja jetzt nicht sagen, hier, ich lade jetzt, wenn du ein Video auf YouTube hochlädst, landet das ja nicht direkt im Content-ID-Filter. Es wird zwar überprüft, aber es landet nicht in der Datenbank vom Filter. Und das ist ja der Knackpunkt an der ganzen Artikel 13-Sache, dass man quasi eine riesige Datenbank von jeglichem jemals erstellten Content benötigen würde. Ja, das würde ich sagen, es ist ja nicht alles Urheberrecht geschützt. Wenn du so ein normales Gespräch führst oder so oder eine Straße abfilmst, dann hast du da kein Urheberrecht drauf. Ja, aber darum. Woher weiß denn der Algorithmus, dass uns keine Szene aus. Das muss geschützte Sache sein, das muss erstmal gegengecheckt werden. Wenn du eine Straße filmst, Mammon, wer sagt denn, dass das keine Szene aus irgendeinem Spielfilm ist? Wer sagt Filme, das dem Algorithmus? Die Filme sind ja sozusagen kodiert, beziehungsweise die sind ja ausgelesen und ich denke mir sowas mit Hashtags und so weiter. Ja, mit den Stellen zu sehen. Hast du ja recht hier. Einfaches Beispiel. Wie gesagt, es ist einfach technisch nicht machbar. YouTube macht es so, die nehmen den Hashwert des Gesamtvideos und nehmen teilweise Snippets, sekundenweise teilweise Videosnippets aus den Videofiles. Machen daraus nochmal ein Hashwert und das System funktioniert immer noch nicht. Die müssen rein theoretisch alles komplett 1:1 hochladen an Videos, um wirklich jeden Copyright-Verstoß rechtssicher melden zu können. Weil Spiegel verkehrt auf dem Kopf dargestellt, ein bisschen verkleinert. Das kriegst du mit dem Hashwert nicht hin. Da brauchst du 1:1 Abgleiche für. Ja, das ist ja das. Ich selber wusste nicht, dass das so kompliziert ist. Ich hatte nochmal mit einem Spezialisten drüber gesprochen. Das geht doch mal schief, das würde ich nicht sagen. Aber leider nicht hin. Und ist ja, sind wir schon gut. Dass es ausgeschlossen werden muss vor dem Upload. Wie gesagt, ja, egal, ja. Und du hast entweder ein Monstrum von einer Datenbank oder du hast ein Monstrum von einer Datenbank, wo gewisse Leute ausgeschlossen werden. Oder es ist einfach nicht, es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ja, zu den Ansichten von den Leuten kommen wir gleich noch. Ja. Was war das? Nicht. Dieses hier, was wir jetzt hier sehen. Ja, wie gesagt, immer mehr Leute kommen jetzt halt aus ihren Pushen und sagen so, ja, Moment mal, das ist doch irgendwie nicht so in Ordnung. Unter anderem hier der Beauftragte für die UN-Menschenrechts... wie ist das? Wie ist die Abkürzung? OHNCR, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber gut, die Menschenrechtsorganisation von der UN, die hat, der Repräsentative hat also auch gesagt, so ja, der derzeitigen Vorschlag, die gleichen Argumente wie wir. Ja? Nur der macht das halt aus dem Sicht der ganzen Menschenrechte, ja, weil der Mensch muss halt in seiner Meinungsäußerung darf er nicht eingeschränkt sein und laut denen würde die Copyright-Reform die Leute in ihrer Meinungsfreiheit einschränken. Weil sie halt nicht mehr einfach ein Video hochladen können mit ihrer Meinung. Weil es halt vorher gecheckt werden müsste von der Plattform. Und dieser Ablauf des Checkens ist technisch nicht machbar. Ja, und das ist eigentlich auch das Problem, so dass man diese politische Gegenrede oder Satire oder was weiß ich, die inhaltliche Beschäftigung mit so einem Stück, dass man die nicht, unterscheiden kann, einfach von einer Copyright-Verletzung. Ja, und es muss aber rechtlich vorher eindeutig unterschieden sein müssen, bevor es freigegeben wird von der Plattform, sonst haftet die Plattform. Das spricht ja auch noch einem Gesetz in Deutschland, der es gibt zwar sozusagen Zensur, eben, dass man nachzensieren kann, dass die Titanic vom Markt genommen wird, aber es gibt eigentlich keine Vorzensur. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass einer in der Redaktion sitzt und guckt. Das ist verboten in Deutschland jedenfalls. Also es spricht auch dagegen. Ne? Das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Christian Lange. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen. Die digitale und vernetzte Welt eröffnet Chancen für kreative Unternehmen der Kulturwirtschaft und für Nutzer. Chancen, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Die europäische Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt ist ein wichtiger und überfälliger Schritt, um diese Potenziale für alle Beteiligten weiter zu erschließen. Wichtig ist, in der Richtlinie geht es nicht nur um die in der Öffentlichkeit heiß diskutierten Fragen der Verantwortlichkeit von Plattformen und das heute auf der Tagesordnung stehende Thema. Es geht gleichzeitig auch um bessere Vertragsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler, um grenzüberschreitende Bildungsangebote, um die Beteiligung vor allem der deutschen Verlage an der Kopiervergütung, um wissenschaftliche Analysen digitaler Datenbestände per Text und Data Mining und um die Zugänglichkeit von vergriffenen Werken. Aber natürlich spielen auch Fragen der Meinungsfreiheit eine wichtige Rolle. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, die Bundesregierung und insbesondere mein Haus nimmt den Schutz der Meinungsfreiheit in diesem Gesetzgebungsvorhaben sehr ernst. Wir haben uns über viele Monate intensiv in Brüssel dafür eingesetzt, das Spannungsverhältnis zwischen einem effektiven Schutz von Immaterialgüterrechten einerseits und der Meinungsfreiheit andererseits möglichst grundrechtsschonend aufzulösen. Nur die Bundesregierung hat den Gesamtkompromiss des Trilogs zu Das ist nämlich ein konstruiertes Spannungsverhältnis. Wir haben einerseits die IP, also die Patente, das geistige Eigentum, und andererseits haben wir ein Grundrecht, ein menschliches Grundrecht. So, und da wird halt eine Güterabwägung quasi gezogen. Ja, und das finde ich ist halt, das ist halt der Punkt. Wenn eine Güterabwägung bei sowas gezogen wird, normalerweise alle Verfassungsgerichte und großen Gerichte sagen immer, ja, selbstverständlich, das Menschenrecht überwiegt, peng, brauchen wir gar nicht länger drüber zu reden. Aber das wird hier einfach so lapidar gesagt, das Spannungsverhältnis. Es gibt kein Spannungsverhältnis. Spannungsverhältnis wird durch Verlagshäuser aufgebaut, die sich Rechte aneignen wollen, die ihnen nicht zustehen. Aber gut. Wenn die Maßnahmen härter werden, wird die Sprache weicher. Urheberrechtsrichtlinie im Februar mitgetragen. Die nach wie vor in der Bundesregierung bestehenden großen Vorbehalte gegenüber Artikel 13 haben wir auch im Kreis der Mitgliedstaaten deutlich gemacht. Sollte die Richtlinie in der gegenwärtigen Form verabschiedet werden, werden wir bei der Umsetzung ins deutsche Recht besonders darauf zu achten haben, wie den berechtigten Bedenken im Hinblick auf diese Regelung Rechnung getragen werden wird. Lassen Sie mich dies kurz erläutern. Artikel 13 in der Fassung des Trilog-Kompromisses vom 13. Februar sieht vor, dass bestimmte kommerziell tätige Upload-Plattformen für urheberrechtlich geschützte Inhalte verantwortlich sind, wenn Uploader Inhalte dort hochladen. Etliche Upload-Plattformen sollen nach der gegenwärtigen Konstruktion hiervon allerdings ausdrücklich ausgenommen sein, zum Beispiel Wikipedia oder auch wissenschaftliche Open-Access-Datenbanken. Außerdem enthält die Richtlinie einen allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der es uns bei der Umsetzung ins deutsche Recht ermöglicht, weitere spezifische Plattformen von den Pflichten der Vorschriften zu entbinden. In der Praxis geht es also um kommerzielle Dienste wie YouTube oder Facebook. Weil diese Plattformen künftig also urheberrechtlich... So, weil das sind nämlich auch die Punkte, über die der Jonathan ja auch gesprochen hat, wo der hier bei uns in der Runde war, dass diese Ausnahmen nicht greifen. So, Punkt 1, die Ausnahmen greifen nicht. Und der zweite Punkt war jetzt gar nicht so wichtig. Aber das ist halt der Hauptpunkt. Es wird gesagt, so, es wird nur auf bestimmte Leute angewandt. Aber in der Realität ist es so, dass selbst die Ausnahmen für diese Interessengruppen im Endeffekt nicht für die ziehen werden. Ja, aber... Naja, also bei Wikipedia und bei den... was andere Dinge? Den Bildungsangeboten. Bildungsangeboten, ja, da ja schon. Und das andere Ding ist das mit den 3 Jahren, ne? Dass sie nach 3 Jahren halt dann ziehen. Ja, und wenn das Bildungsangebot länger als 3 Jahre da ist, dann fällt es nicht mehr unter diese Regelung. Nee, bei den Bildungsangeboten ist es was anderes. Nein, die sind in Paragraph 2 geregelt und die fallen da ja, das ist halt der Punkt. Was ist denn ein Bildungsangebot? Da fängt es wieder an. Was die irgendwelche anerkannten Bildungsträger wie die Amadeo-Antoni-Stiftung machen wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, diese Ausnahmeregelungen sind nicht eine pauschale Ausnahmeregelung. Da müssen halt noch mehrere andere Kriterien gegeben sein. Ja, also auf jeden Fall die anderen Plattformen, die haben halt diese 3-Jahres-Regelung. Das war ja auch das, was er meinte damals bei uns. Diese 3-Jahres-Regelung, wo die dann denken, dass alle Leute nach 3 Jahren so groß sind wie Facebook oder so. Auf jeden Fall fallen die dann halt unter den gleichen. Da reden wir jetzt über kleine Unternehmen oder sowas, ja, klar. Ja. Und, ach Gott, der hatte noch was anderes Wichtiges gesagt, aber das, egal, gehen wir mal weiter. Verantwortlich sein sollen sie Lizenzen für die zugänglich gemachten Inhalte erwerben, sofern solche Lizenzen verfügbar sind. Sind aus welchen Gründen auch immer keine Lizenzen abgeschlossen, soll sich die Plattform von der Haftung für nicht lizenzierte Uploads befreien können, wenn sie folgende Verpflichtungen erfüllt. Sie soll dann zum einen bei einem illegalen Upload nach einem qualifizierten Hinweis den entsprechenden Inhalt unverzüglich vom Netz nehmen. Diese Takedown-Verpflichtung ist nichts Neues, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Pflicht besteht nach der E-Commerce-Richtlinie seit 20 Jahren, also Steinzeit im Internet. Europarechtlich neu wäre bei Verabschiedung der Richtlinie der Vorschlag für eine Stay-Down-Verpflichtung. Wenn die Rechteinhaber der Plattform valide Informationen über geschützte Inhalte zur Verfügung stellen und verlangen, dass diese auf der Plattform nicht erscheinen sollen, wäre dies zukünftig zu gewährleisten, soweit technisch und wirtschaftlich zumutbar. Für Deutschland ist im Übrigen auch eine solche Regelung nichts Neues. Denn nach der sogenannten Störerhaftung des Bundesgerichtshofs sind jedenfalls große Plattformen wie YouTube schon nach geltendem deutschen Rechtslage verpflichtet, dass Stay-Down geschützte Inhalte nach einer bekannt gewordenen Rechtsverletzung zu garantieren. Natürlich immer unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Und trotzdem, das ist an sich richtig, aber das ist auch wieder wischiwaschi, weil was ist denn verhältnismäßig? Ja, aber ich meine, der Witz an dieser Sache ist ja jetzt... Zutrifft. Ich wünsche mir ja, dass bei der Umsetzung in deutsches Recht das so weich gespült wird, wie nur irgend möglich. Nur ich glaube es irgendwie. Der Hauptwitz daran ist natürlich, die meinen, das wäre eine super Argumentation zu sagen, das haben wir alle schon, das ist ja alles schon so. Ich meine, das ist eigentlich eine richtig beschissene Argumentation, weil dann kommt meine Rückfrage ja dann direkt, wofür brauchen wir denn den ganzen Krempel dann überhaupt? Ne? Ja, und die meisten Regelungen, die es ja in Deutschland schon so gibt, die andere Länder ja nicht haben in Europa, deswegen europäische Regelung, okay. Aber die Sachen, die wir haben, wie die Störerhaftung und das Leistungsschutzrecht, ja, man hat doch gemerkt, dass das nicht wirklich funktioniert in der Praxis und hat deswegen diese ganzen Ausnahmeregelungen dafür auf deutscher Ebene gemacht. Ja, also es ist, ja, es ist absolut komisch. Der gegenwärtigen Richtlinientext sieht darüber hinaus vor, dass Start-up-Unternehmen in den ersten 3 Jahren am Markt von der Stay-Down-Verpflichtung ausgenommen sind, solange sie nicht mehr als 5 Millionen Nutzer pro Monat haben und der jährliche Umsatz nicht 10 Millionen Euro übersteigt. Dies haben wir in schwierigen Verhandlungen durchgesetzt. Er meinte ja, dass es das schon geben würde. So. Ja, man kann ein Video in das Content-ID-System, nehmen wir das YouTube-Content-ID-System einfach als Beispiel, hochladen und sagen, das ist mein Eigentum. Das darf nicht mehr irgendwie... Das hatten wir doch gerade schon, das Thema. Ja, nur wir kann nicht... Wir haben uns hier in der Tat eine großzügigere Ausnahme gewünscht. Mehr war aber mit unseren französischen Partnern, insbesondere letztlich in Brüssel, nicht erreichbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zielrichtung des Artikels 13 ist vorrangig eine Stärkung der Urheberrechte in der digitalen und vernetzten Welt. Die Grundrechtecharta der Europäischen Union, auf die es in erster Linie ankommt, weil wir über europäisches Recht reden, sagt in Artikel 17 Absatz 2 kurz und knapp, ich zitiere, geistiges Eigentum wird geschützt. Dieser Schutz ist geboten, denn sowohl nach internationalem, nach europäischem wie auch nach deutschem Urheberrecht ist dem Rechtsinhaber das Online-Recht vorbehalten, also die ausschließliche Entscheidung darüber, ob seine Inhalte in digitaler Form im Netz einem weltweiten Publikum zugänglich sein soll. Und eben dazu dient eine Stay-Down-Verpflichtung, die verhindern soll, dass der Rechtsinhaber einem Hase-und-Igel-Spiel ausgesetzt ist. Dass nämlich nach einem Hinweis nicht derselbe gerade im Takedown-Verfahren entfernte Inhalt sofort erneut auf der Plattform auftaucht. Die Meinungsfreiheit nun ist unionsrechtlich in Artikel 11 der Grundrechtecharta geregelt und dort heißt es in Absatz 1 Satz 1, ich zitiere, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ist aber, frage ich Sie, der unlizenzierte 1:1 Upload einer MP3-Musikdatei oder eines Fernsehmitschnitts in MP4-Format mit urheberrechtlich geschütztem Inhalt auf eine Plattform ein gerechtfertigter Akt der Meinungsfreiheit? Ja, absolut. Wenn ich mich damit auseinandersetze oder wenn ich das hier entgegenrede, parodiere, was auch immer, dann ist es gerechtfertigt. Aber er hat ja gerade gesagt 1:1 und das ist halt eben das Ding, der Knackpunkt, wo halt der Unterschied besteht. Das bestreitet ja niemand. Was die Leute bestreiten, ist, dass das funktioniert. Weil es nämlich im Regelfall diese Sachen, die runtergenommen werden, nämlich gerade nicht 1:1, jetzt schon nicht 1:1 sind und in Zukunft auch nicht 1:1 sein werden. Ne? Und wenn ich dann irgendeinen Automatismus da drauf habe, der dann irgendwie die 3 Stunden Stille am Anfang erkennt, bei dem, was einer einfach hochgeladen hat, weil er wollte, und dann greift, genauso dann auch greift, wenn man vorher eine halbe Stunde was erzählt hat und es in Brücken abspielt oder was weiß ich nicht was. Ja, also das ist ja gerade das Ding. Das bestreitet ja niemand, dass die Leute das nicht einfach 1:1 hochladen müssten. Und dafür ist ja jetzt quasi auch schon gegeben, bei YouTube zumindest, da ist es ja schon so, dass die Monetarisierung dann weg ist. Also dass quasi andere Leute, der richtige Rechteinhaber dann quasi diese Sache dann monetarisieren kann, die man hochgeladen hat, beziehungsweise komplett sperren lassen kann. Das haben wir ja jetzt schon. Und das wird ja auch ständig angewendet gegen. Also wir haben ja auch schon Urheberrechtsansprüche gekriegt für 3 Sekunden Musik in irgendeinem Clip, den wir hier abgespielt haben, in einem 3-Stunden-Stream. Ne? Und das ist ja dann nicht 1:1, oder dass wir das jetzt so gemacht haben, uns dann dran irgendwie, weil wir unbedingt dieses Musikstück hier drin haben, brauchen oder so, bereichern sowieso nicht, weil es ist hier eh nicht monetarisiert, aber das ist halt eben Kokolores. Das ist für Leute, die keine Ahnung haben. Und wenn er schon anfängt mit MP3, also sind wir hier im Jahr 2001 oder was? MP3 oder MP4, muss ich übrigens mal darauf hinweisen, das ist eine deutsche Erfindung vom Fraunhofer Institut, haben die auch Copyright dran gehabt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob sie es mittlerweile abgetreten haben oder so oder freigemacht haben, aber eine ganze Zeit lang war das auch so ein Ding, dass man das eigentlich lizenzieren musste, um damit irgendwas zu machen. Nein, zweifelsfrei nicht, denn wie gesagt, es ist zwar gesetzlich erlaubt, eine private Kopie eines geschützten Werkes anzufertigen. Nicht erlaubt ist es aber, diese Kopie weltweit im Internet zugänglich zu machen. Besondere Bedeutung gewinnt die Meinungsfreiheit aber dann, wenn ein Uploader zulässigerweise urheberrechtlich geschütztes Material verwendet, zum Beispiel um zu zitieren, um zu parodieren oder um sich kreativ mit einem bestehenden Werk auseinanderzusetzen. Die damit verbundenen Herausforderungen im Kontext der Stay-Down-Verpflichtung waren im Vorschlag der Europäischen Kommission vom September 2016 nur höchst unzureichend ausgestaltet. Und auch das erste Verhandlungsmandat des Rats im Mai 2018 hatte uns insoweit nicht überzeugt, weshalb Deutschland diesem Mandat damals nicht zugestimmt hat. Wir konnten aber seitdem deutliche Verbesserungen erreichen. Im Entwurf des Artikels 13 ist nun ausdrücklich eine gesetzliche Erlaubnis für User-Generated Content enthalten, übrigens auf Vorschlag der Bundesregierung. Das ist ein Erfolg, denn damit sind Uploader als wichtige Akteure und Prosumer der Plattformökonomie im EU-Urheberrecht erstmals ausdrücklich anerkannt. Prosumer? Was denn? Ja, das ist wahrscheinlich eine Abwandlung von Consumer, wahrscheinlich. Also nee, Produzent und Consumer ja, zusammen vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Ja, das klingt interessant. Aber ja, das Ding ist halt eben, ja, davon wird halt nichts übrig bleiben mit euren ganzen Automatismen und dem ganzen Zeug. Das ist dann wieder nur Sonntagsrede. Letzten Endes, was macht ihr denn dann für die Leute, die da ein paar Cent dann irgendwie mit verdienen? Oder, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro Patreon oder so. Die können euch doch am Arsch vorbeigehen. Zumal der Axel Fotz ja auch YouTube als Ganzes diese Woche in Frage gestellt hat. Ja, das ist auch wahr. Eigentlich geht das so nicht. Ja, ich wollte auch gleich noch den CSU-Typen dann abspielen. Der ist nämlich auch eine richtige Kanone. Zudem, meine Damen und Herren, klargestellt, dass der Stay-Down-Mechanismus nicht zum Blockieren lizenzierter Inhalte oder gesetzlich erlaubter Nutzung, wie etwa für Zitate oder Parodien, führen darf. Auf diesen Aspekt werden wir bei der Umsetzung ins deutsche Recht besonders achten. Ohnehin sieht die Richtlinie vor, dass hierbei hohe Sorgfaltsstandards einzuhalten sind. Die Plattformen müssen außerdem einen neutralen Beschwerdemechanismus zur Verfügung stellen. Der Rechtsweg zu den Gerichten bleibt darüber hinaus vorbehalten. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss nicht verhehlen, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle auch noch andere, netzaffinere Regelungen hätten vorstellen können. Dennoch, richtig bleibt nach wie vor ein Argument zum Schluss der Kritiker. Große, marktmächtige Plattformen werden die neuen Pflichten besser erfüllen können als Nischenanbieter oder innovative Plattformkonzepte. Gerade diese Anbieter tragen aber zur Meinungsvielfalt im Netz bei. Das spräche für eine deutlich großzügigere Ausnahme für kleine und mittlere Unternehmen, auch im Interesse der Entwicklung des europäischen digitalen Binnenmarkts. Freilich ein besserer Kompromiss als der zuvor geschilderte war in Brüssel nicht zu erhalten. Die Bundesregierung hatte vor 3 Wochen also nur die Wahl, entweder den Kompromiss zu akzeptieren oder ein Scheitern der gesamten Richtlinie zu riskieren. Ja, das wollten wir nicht. Herzlichen Dank. Ja, wenn ihr Problem Arsch in der Hose Vielen Dank, habt, Christian. Ich bin einverstanden. Ich bin fast als initiierter Part gesehen. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion. Hat der Foster sich angestoßen zum großen Teil? Naja, der war ja als Sonderberichterstatter da irgendwie eingesetzt und hat dann halt Bericht erstattet, dass man sowas braucht. Also, ja, aber ich meine, wir kennen alle diese Situation mit den Nixon-mäßig nach oben gestreckten Armen und der keck herausgestreckten Zunge, also bitte. Ja. Ach ja, Domscheit Berg hat übrigens auch wieder aus den Schwangerschaftsabbrüchen erzählt zu diesem Programmpunkt, da wollte ich jetzt nicht abspielen. Das ist ja ihr... Ne, muss ja... die Frau Kota war ganz okay von der AfD und der Herr Höferlin von der FDP war sehr gut, aber wollte ich jetzt auch nicht abspielen, weil ich meine, die ganzen Argumente kennt er ja von uns schon. Und ich wollte aber nochmal den Herrn Hofmann hier nochmal ein Negativbeispiel bringen. Ach jo. Weil also der, den wir jetzt gerade gehört haben, das ist quasi der Sprecher der Bundesregierung für den Kram. Deswegen, dass wir da auch nochmal gehört haben, wie es quasi jetzt die offizielle Variante ist. Und das ist jetzt nochmal ein Herr von der CSU, ist er, glaube ich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, was kann man am Ende einer solchen Aktuellen Stunde zu den Redebeiträgen von AfD, FDP, Grünen und Linken sagen? Mir ist ganz ehrlich am Ende nur noch eins eingefallen. Ich will es so nennen, Opposition um jeden Preis. Weil es ist anders nicht zu erklären, dass Sie dieses Thema nicht bearbeiten, indem Sie vorsichtig Missverständnisse streuen oder, ich sage jetzt mal, mit vagen Behauptungen agieren, sondern da werden Falschbehauptungen in die Welt gesetzt, dass die Schwarte... Ich sag jetzt mal... Falschbehauptung Nummer eins. Wenn diese Reform kommt, dann wird man vieles nicht mehr hochladen dürfen. Es ist bereits heute so, dass Dinge, die urheberrechtlich geschützt sind, nicht hochgeladen werden dürfen. Der Rechtsstaat gewährleistet das Grundrecht auf Eigentum. Davon erfasst ist auch das geistige Eigentum. Nun weiß ich, dass die Linken mit Eigentum wenig am Hut haben. Dass aber jetzt auch plötzlich die FDP in diese Richtung agiert, das macht mich tatsächlich nachdenklich. Falschbehauptung Nummer zwei. Diese Reform richtet sich nur gegen die User, gegen die 15-, 16-jährigen Schüler, die doch da einfach nur was hochladen wollen. Auch das ist falsch. Diese Reform richtet sich gegen die großen Plattformbetreiber. Milliarden schwer. Es ist heute so, dass letztendlich der Schüler verantwortlich dafür ist, dass in seinem Video urheberrechtlich geschützte Dinge nicht mit hochgeladen werden. Und Profiteur davon ist der Plattformbetreiber, der Milliarden damit verdient, weil er dieses Video am Schluss garniert mit seinen Werbeschnitzeln. Und was wir wollen... So, da habt ihr das gehört. YouTube verdient angeblich viel Geld damit, dass sie Werbung auf Sachen, die 15-Jährige hochladen, schalten. Was vollkommener Humbug ist. Also ich meine, es ist ja schon schwer genug, überhaupt Werbung zu kriegen mit normalen Inhalten, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht nur komplettes hoch hier, Make-up und Kram, irgendwelche Sachen, die nicht anecken irgendwie sind. Ich sag mal, Apocalypse und diese ganzen Geschichten, ne, dass sowieso die Werbung enorm zurückgegangen ist für die richtigen Inhalte, also die Leute, die auch irgendwie was zu sagen haben und nicht nur irgendwie irgendwelchen Krempel da produzieren und das ist ja nur ein Problem. Es ist nur ein Problem für YouTube und das ist auch genau der Grund, warum gerade diese Meinungsäußerungen von denen überhaupt nicht geschützt werden. Weil es nur ein Problem ist, die verdienen viel mehr Geld mit Jimmy Kimmel und wie die sich alle heißen da, mit den Sachen, die großen Medienhäuser produzieren. Die großen Medienhäuser freuen sich da auch drüber, dass sie das da irgendwie reinbringen können, weil das ist eine Infrastruktur, wo sie richtig viele Leute erreichen und wo sie überhaupt nichts für machen müssen. Die müssen die nicht warten, die müssen die nicht updaten, die müssen damit gar nichts machen, müssen nur ihr Kram da hochladen und fertig. Und müssen auch keine Werbekunden mehr für akquirieren, weil das macht dann YouTube. Die nehmen dann natürlich einen Teil davon, aber das ist ein Geschäft, was die gut finden, was YouTube gut findet, was die Plattformbetreiber gut finden. Diese großen Sachen. Und diese ganzen anderen Leute, so Leute wie uns und irgendwelche kleinen Heinis, die haben sie hier nur auf der Plattform, damit die nicht zu einer anderen Plattform gehen. Und das ist genau das Ding. Und wenn, soweit das irgendwie für die finanziell noch ein größeres Problem wird, als es jetzt wahrscheinlich schon ist, weil man halt die Plattform da zur Verfügung stellen muss, da werden die so viel wie möglich vermeiden können. Und diese Annahme, dass sie jetzt alle eine Lizenz abschließen, damit 15-Jährige was hochladen können, ist völlig falsch. Im Leben nicht. Ja, vor allem, weil YouTube ja immer noch kein Geld verdient. Immer noch nicht. Es ist immer noch ein Zuschussgeschäft, trotz all dem ganzen kapitalistischen Monetarisierungskram. Die Aussage, dass man da Milliarden verdienen könnte, ist doch ein bisschen hergeholt. Ja. Die Grundaussage, dass zweckmissbraucht wird, würde ich ja so nicht total abstreiten. Nur natürlich, ja. Ich meine, wenn man dem Herrn zuhört, ist es klar, dass auch mal wieder einer, der glaubt nicht wirklich das, was er sagt. Aber er weiß, er muss halt die Position vertreten. Und, der wird gleich noch einen lustigen Spruch sagen, der das widerlegt eigentlich, was du jetzt meinst. Ja, gut, ich lasse mich gern Besseres belehren, aber ich meine, wir kennen die ganzen Fakten von dem Thema ja schon, deswegen ist es ein bisschen müßig, sich das immer wieder anzuhören. Aber man muss. Das Axel Voss-Ding klingt aber genauso. Ich habe echt das Gefühl, diese CDU-Leute glauben das wirklich. Und das ist ja auch irgendwie so, da stand halt eben irgendwie YouTube 2007 oder so. Als Viacom und die großen Leute halt eben gesagt haben, nimmt unseren Kram da runter, wir wollen das da gar nicht haben. Aber das ist lange her. Mittlerweile haben die ihren ganzen Kram, da haben die da selber, profitieren ja, selber gut. Davon. Und aus der Perspektive vielleicht, aber trotzdem, das ist schon so lange überkommen und ich meine, der ist ja nicht total fachfremd. Doch. Das merkt man ja, wie er sich ausdrückt, aber Aber gut, ich meine, er vertritt halt seine Position, das ist auch legitim. Man muss ihm ja nicht glauben. Die sind da eingeschlafen. Die haben wahrscheinlich danach gegoogelt und haben da irgendwelche Artikel gefunden von 2007 irgendwie und meinen, dass das jetzt YouTubes Geschäftsmodell wäre. Irgendwelche kleinen Leute, die was hochladen. Wenn Menschen auf ihre Seite drin waren, warum nicht? Wie gesagt, es geht der ja verdient. Auch derjenige sein muss, der verantwortlich dafür ist, dass hier urheberrechtlich alles im Reinen ist. Und wir haben eine Schieflage bei der Frage Rechtsverwertung im Netz. Die Kollegin Winkelmeier-Becker hat es vorhin skizziert. Wir wissen, dass YouTube einen Marktanteil hat von 35-40% aller Videostreams finden im Netz bei YouTube statt. Und demgegenüber stehen 2-5% aller urheberrechtlichen Vergütungen. Macht sie das nicht nachdenklich? Falsche Behauptung Nummer 3. Hast du schon mal geguckt, was für Videos auf YouTube stehen, du Hirsch? Hast du überhaupt schon mal, ich meine, das ist nicht mehr so wie früher, wo dann da irgendwelche Camera-Cuts von irgendeinem neuen Film hochgeladen werden und stehen dann da wochenlang und alle Leute gucken sich den neuen Film auf YouTube an. Internetvideos sind lang, nicht unser Ding. Das ist fucking lang her. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal bei YouTube reingeguckt hast, aber es könnte auch einfach daran liegen, dass das Konzept von YouTube aufgeht, nämlich, dass die Leute eigenen Content produzieren. Ist dir das vielleicht schon mal in deine Birne gegangen? Mann, Mann, Mann. Ja, die Plattformbetreiber, die müssen ja dann, um das Haftungsrisiko zu minimieren, müssen die ja in überzogenem Umfang blocken. Overblocking. Nein. Da wette ich mit Ihnen jeden Betrag. Und zwar wissen Sie warum? Weil Plattformbetreiber Geld verdienen wollen. Die wollen im Wettbewerb bleiben. Wissen Sie, was passieren wird? Die werden sich sehr aktiv darum kümmern, diese Rechte zu erwerben. Weil so, das ist nämlich genau das Ding. Der glaubt das wirklich. Ich wette mit Ihnen um jeden Betrag. Die werden sich darum kümmern, das zu erwerben. Nee, im Leben nicht. Genau das wird nämlich eben nicht passieren. Warum? Frage über ZDF an, was du für eine Tagesschau haben wollen, wenn ich jemanden benutzen will, zum Parodieren. Ja, ich meine, die freuen sich doch einen Arsch ab, dass du da irgendwie mit Funk und diesem ganzen Krams da, dass sie sich alle bei sich da drauf sind und so. Die brauchen denen doch nichts für irgendwelche Verwertung bezahlen und ja, also und irgendwelche kleinen Leute, die werden das nicht machen. Warum? Die haben direkt die großen Leute jetzt bei sich da drauf. Die brauchen da keine Verwertung machen von irgendwelchen Sachen auf dritten Weg oder so, die irgendwelche Hobbyisten da irgendwie hochladen. Das ist überhaupt gar nicht nötig. Und deswegen werden sie es einfach so gut wie möglich unterbinden und das ist genau diese Overblocking-Sache, wo du jetzt hier gerade meinst, du Heini, dass sie das nicht machen. Genau das werden sie machen. Weil du es halt nicht kapiert hast, dass das nicht mehr so ist. Wir sind nicht mehr im Jahr 2007. Sie weiterhin für User attraktiv sein wollen und deswegen ist dieses Argument des Overblockings, Entschuldigung, eine reine Erfindung. Falschbehauptung Nummer 4. Die Meinungsfreiheit wird beschnitten. Da sage ich Ihnen mal ganz ehrlich, wenn ein 15-, 16-jähriger Schüler ein Video hochlädt, das unterlegt ist mit einer Musik, was hat denn die Musik im Hintergrund mit Meinungsfreiheit zu tun? Im Übrigen nur mal der Hinweis darauf, dass die Meinungsfreiheit heute schon auf Schranken trifft, in dem Moment, wo urheberrechtlich geschütztes Gut verletzt wird. Das ist auch eine ganz merkwürdige Aussage. Also gut, er meint das vielleicht so, wie er es gerade eben erzählt hat, aber man könnte das auch so verstehen, dass man irgendwie sagt, so ja, hier, also ne, auf den Ausschnitt, den du jetzt da kommentieren willst, habe ich aber ein Copyright, also jetzt weg damit oder so. Ne? Und das ist ja auch schon ewig so und das wird auch in Zukunft nur noch schlimmer werden durch diese Nummer. Wenn man da sagt, Copyright über alles. Ich finde das echt krass, wie er sich hier hinstellt und als Volksvertreter nur Wirtschaft im Kopf hat, also nur die Interessen der Wirtschaft, überhaupt nicht mal einen Gedanken an diese 15-, 16-Jährigen, die er sich da ausdenkt, verschwendet. Ja, und was aber, deren Seite von dem Ding ist. Naja, er würde ja wahrscheinlich sagen, so ja, die sind da dann von der Haftung ausgenommen, weil wir da jetzt an die YouTube und Facebook und so rangehen und die ja dann quasi dann haben wollen. Und die sollen ja dann den Filter machen, damit weil die ja dann haftungsmäßig und der 15-Jährige ja dann nicht mehr und deswegen ist das dann besser für den 15-Jährigen. Und dann soll er halt keine Musik drunter machen unter sein Video. Also da ist ja, also was den Gedankengang angeht, wäre dann halt schon ja, gibt es schon einen Zusammenhang. Also so argumentiert er ja. Falschbehauptung Nummer 5. Uploadfilter, das bedeutet das Ende der Freiheit im Internet. Eins meiner lieblingserfundenen Argumente. Bereits heute gibt es Uploadfilter. YouTube Gott, du Lobbykreatur, geh mir aus den Augen. Ich will das nicht zu Ende hören. Das ist ja ekelhaft. Okay. Das ist ja wirklich einfach widerlich. So, oh, ich hab die Weisheit gepachtet. Bla, bla. Echt. Boah, der ist ja ekelhaft. Ist das ein Hesse oder was? Uploadfilter. Ja, hört das sich so an. Keine Ahnung, ich glaube, das ist von der CSU. Ah, okay. Ja, kann auch sein, sowas fränkisch da, so Aschaffenburger Ecke oder so. Irgend so ein Scheiß. Oh, also, der macht mich aggressiver als die GIF, ey. Das kann ja wohl gar nicht sein. Ja, Gleichberechtigung bei den Weltraumaffen. Wir lassen uns auch von Männern triggern. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz findet kaum Anwendung. Ich glaube, es waren so 8000 Fälle etwa. Und die Hälfte war nicht berechtigt. Und davon wiederum die Hälfte von den angeblich Berechtigten waren ungefähr, glaube ich, die Hälfte auch nochmal, die einer intensiven rechtlichen Prüfung zugeführt werden mussten. Ja, insgesamt ist aber das nicht viel gewesen wohl. Und ja, die Zahlen haben sogar abgenommen. Da gibt es jetzt in der kommenden Woche auch einen Antrag im Bundestag. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer den gestellt hat, aber auf jeden Fall geht es da um Abschaffung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, weil es halt nichts bringt. Mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, dass mal Gesetze abgeschafft werden, das ist schon ziemlich selten, ne? Ja. Kinderbücher, die verfremden waren. Schmeißt diese Bücher weg. Achtung, die Indianer kommen. Unzählige Kinderbücher wollen vor sexualisierter Gewalt schützen. Aber die Botschaft, ich gehe nicht mit Fremden, ist fatal. Sag mal, ja, das ist schon echt. Taz, also. Ich meine, geht euch das nicht in den Kopf, dass das ein menschlicher Urinstinkt ist? Dass die Familie einfach, wenn um das Haus irgendwie ein 40-jähriger Mann rumlungert, den keiner kennt und der die Kinder anspricht, dass da die Familien nicht so scharf drauf sind und dass Eltern da einen gewissen Schutzinstinkt kriegen und dass sie den Kindern sagen, halt dich von dem Fremden fern, ist völlig legitim. Und Bücher wegschmeißen, sind wir schon wieder so weit oder was? Warum nicht gleich verbrennen? Echt, die merken überhaupt nicht, wie sie langsam ihren erklärten Feinden bis aufs Haar gleichen. Also auch das ist doch, was hat das mit Fremden zu tun? In dem Sinne von, also die wollen das ja hier dann wieder wahrscheinlich auf keine Ahnung, andersartige oder so. Das sind dieselben Leute, die das eingeführt haben, solche Bücher. Das heißt, eigentlich müssen sie doch mal erkennen, dass das Leben eben zwei Seiten hat. Und so. In der Großstadt begegnen einem Kind fast ausschließlich Fremde, die Gemüsehändlerin, der Mensch in der U-Bahn. Also, die Idee, dass ein Vergewaltiger ein fremder Mann ist, hat sich eingebrannt. Aber die allermeisten sexualisierten Übergriffe und Gewalt an Kindern geschehen im Vertrauten. Ja, davor kann ich die verdammt nochmal nicht schützen. Wenn da irgendwo in meiner Umgebung jemand ist und das Kind hat schon Vertrauen zu dem, dann ist das ein schrecklicher Trauerfall. Aber wenn ich die davor schützen kann, wenigstens vor den Perversen da draußen. Das ist ja auch der Grund, warum die Zahl überhaupt höher ist. Wegen dem Zugriff halt, ne? Also, ich meine, deswegen, irgendwelche fremden Leute musst du ja erstmal gepackt kriegen. Also. Ach Gott. Mhm. Aber bei denen ist es dann wahrscheinlich wieder so, naja, die Zahl ist ja kleiner als die Zahl, also es ist ja alles überhaupt kein Problem. Weil auch, ich kann das gut verstehen. Wirkliche Prävention von Missbrauch ist nämlich anstrengend, weil sie Dinge beinhaltet, die auch Erwachsene nicht richtig können und die im Alltag oft nerven. Zum Beispiel Kindern beizubringen, dass auch Erwachsene Fehler machen und man ruhig sagen darf, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt. Nein, sagen, spüren, lernen, was fühlt sich gut an? Wie heißt diese, was hat das damit zu tun, Taz? Was hat das damit zu tun, dass ich, wenn ich Kinder hätte und ich wollte, dass sie sich mit Fremden irgendwie abgeben, die sie irgendwo draußen ansprechen, wenn das Erwachsene sind. Wenn das niemand ist, den die kennen. Gott verdammt nochmal, echt. Man meint, ihr denkt wirklich nur von 12 bis mittags. Ja, wir müssen denen nur die Mühe grüßen. Wir dürfen denen keine Angst machen vor irgendwas. Dann werden das ganz tolle Menschen. Ja. Super. Und ja, das Bild war auch klasse. Ein Spielplatz im Regen. Wo sind all die Kinder hin? Hm. Es regnet? Hm. Alles. Was damit aus? Naja. Ja, Vermummte greifen Bus mit AfD-Mitgliedern an. Ja, das ist eine Meldung, sehr traurig. Das ist halt ein von der AfD gecharterter Bus gewesen und da haben 10 Vermummte den Bus angehalten und die Leute über. Also ich meine, viel mehr kann man dazu auch noch nicht sagen. Wer das gemacht hat, ist nicht so ganz klar. Es wird vermutet, dass es aus dem linksradikalen Umfeld kommt. Die Vermutung. Aber 10 Vermummte mit dem Stein werfen, das ist schon mal Angst. Ich finde es einfach krass, wie es immer weiter eskaliert. Ja, weil das ist, wie gesagt, dass 10 Leute koordinieren sich und machen so eine Sache, da sind wohl auch im Hintergrund irgendwie die Details irgendwie durchgesteckt worden, dass die diesen Bus gemietet haben und wann die wo sind und so, aber das ist alles Spekulation natürlich. Ja, aber ich meine, Doxing macht nicht nur die Linken. Es ist einfach erschreckend, wie es immer weiter eskaliert. Ja, weil... Wenn jetzt von denen jemand gesagt hat, das Subscribe to Jäger und Sammler, bevor die das getan hätten, was dann los wäre. Ja, gut, ich meine, das war jetzt... Es ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen wirklichen bewaffneten Anschlägen oder sowas, aber... Stein, wenn du den wirfst, dann nimmst du in Kauf, dass du jemanden tötest. Es geht einfach dieser Koordination mittlerweile, was das angeht, es ist einfach erschreckend. Ja, wenn das 2-3 Leute wären, okay, aber 10? Naja, gut, auf der anderen Seite, es ist Berlin. Was erwartest du? Wie gesagt, deswegen, es sind ja alles noch neue Erscheinungen. Ne, und es wird immer krasser. Nächstes Mal sind es 20, dann 30, dann 100. Hoffentlich nicht. Ja, hier eine Frau von der CDU hat ziemlich üble Strafe bekommen für Schmiergeld Entgegennahme wohl, das aus dem Ausland gekommen ist. Da hat man jetzt ein paar Jahre geforscht oder so und sie dann überführt am Ende und kriegt eine saftige Geldstrafe und muss es natürlich immer in Zukunft aufdecken jetzt. Also ganz schön krass, ne, so eine Korrupte mitten in der CDU. Mitten im Bundestag. Finde ich schon eigentlich bemerkenswert, auch wenn der Artikel nicht viel mehr Inhalt hat. Also wo das Geld genau herkam, zu welchem Zweck das wohl sein konnte, das wird nicht so richtig klar. Naja, werden. Aserbaidschan, die hat halt ziemlich viel Lobbyarbeit gemacht für Aserbaidschan. Okay. Für das Land dann selber. Ja, für die Regierung da glaube ich auch. Und die war auch in dieser... Sie war auch irgendwie im Europarat für Menschenrechte und Kram und hat sich da wohl auch für die eingesetzt. Ja, wir haben wohl eine ganze Menge Kohle angenommen, ne? Ja. Und jetzt vielleicht eine Strafe gekriegt. Ja, also selbst der Herr wählt nicht AfD, hat die evangelische Kirche beschlossen. Ich glaube, in Berlin-Brandenburg war das die evangelische Kirche. Die möchte jetzt, bevor Menschen in ihre Gemeindevorstände gewählt werden, gerne ein politisches Führungszeugnis von denen einsehen, sozusagen. Damit man die Gemeindevorstände davor bewahrt, dass Menschen mit zu rechten Positionen in die Gemeindevorstände gewählt werden. Dafür gibt es eine Handreichung von der Kirche und darin sind Kriterien für den Ausschluss von der Leitung einer Kirchengemeinde beschrieben. Unter anderem darf man nicht in den Vorstand gewählt werden, wenn man eine Partei oder Organisation unterstützt, die menschenfeindliche Ziele verfolgt. Zum Beispiel Worte, Taten, die Menschen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft herabwürdigen. Und wer sind die? Die Kirchenleitung nennt in ihrer Handreichung einerseits rechtsextreme Splittergruppen, wie zum Beispiel die NPD, die Reichsbürger oder die Identitäre Bewegung, andererseits aber auch die AfD und asylfeindliche Initiativen. Ja. Gesinnungsprüfung bei den Katholiken, bei den Evangelischen? Oh mein Gott. Der große Bruder, Jo. Ich denke, da in dieser goldenen Kugel ist auch so eine Kamera drin, die sich immer dreht. Das ist so ein Raum noch, wie ein Schäfchen so umzugehen. Ja, die Katholiken machen angeblich einen Schritt auf die Leute zu und wollen sich öffnen für den Durchschnittsbürger und dass der mitreden können soll oder so. Weil irgendwie der Diskurs um Familie und ganz überhaupt Menschen und Leben und Sterben und was die Kirche eben so für Diskurse hat, das wäre so irgendwie ein bisschen an den Leuten vorbeigelaufen oder so, beziehungsweise da wollte sich dann öffnen, um Änderungen anzunehmen oder so, obwohl ich gehe davon eher aus, bisschen aus, dass sie eher zurück möchten in den Diskurs, aus dem sie nämlich ein bisschen gesellschaftlich raus sind. Wer nimmt da schon noch ernst, was die Kirchen so sagen, ne? Also, sie möchten wieder mit den Menschen die wichtigen Themen des Lebens besprechen, sag ich mal. aber ob die Menschen das möchten, das ist noch nicht so ganz so. Ja, raus. Die Politik nimmt das ernst, leider, was die Leute so sagen. Aber ansonsten die normalen Leute nicht. Ne? Also durch die Läuterung sehe ich da nicht, weil da kann man auch irgendwie auch so, das ist auch so eine Art Guerilla-Taktik, irgendwie werbungstechnisch das umzudrehen oder so. Also das würde ja ins Kurs reinzukommen, aus dem sie eigentlich rausgedrängt wurden, schon längst, ne? Das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass sie sich gerade auch für Frauen zum Beispiel in den Ämtern öffnen müssten, wenn sie wirklich so einen Kurs fahren wollten. Zum Beispiel das Zölibat oder so, eventuell die Landeskirchen dann alleine entscheiden sollen oder sowas. Das wären dann aber, wenn die Priester Sex haben, sind das dann Monstranz-Sexuelle? Ich glaube ja. Ich gehe auch davon aus. Ja. Bei den Vereinten Nationen, bei den United Nations, gibt es ja diese Resolutionen gegen Länder. Und die werden ja nicht so häufig ausgesprochen, aber gegen Israel dann schon. Und da stimmen immer alle dann auch für, dass die Resolution gegen Israel verfasst wird. Da gibt es aber irgendwelche Veto-Stimmen von den USA oder so in der Regel. Die pfeifen das Ganze wieder zurück. Das heißt, irgendwie, es kann nichts passieren. Es werden aber trotzdem jedes Jahr eigentlich zig Resolutionen aufgelegt gegen Israel. Und der Typ hier meint, meint auf jeden Fall, dass die Deutschen da ihr Abstimmungsverhalten ändern sollen bei den Vereinten Nationen, weil die werden auch immer dabei oder fast immer, jetzt im letzten Jahr zum Beispiel 16 von 20 Resolutionen wurden von Deutschland unterstützt. Ja, und er meinte, dass die Deutschen da ihr Abstimmungsverhalten ändern sollten. Aber ich denke mal, die Resolutionen werden ja irgendeinen Inhalt haben und die Deutschen werden ja auch Gründe haben, das irgendwie so entschieden zu haben bisher. Man vielleicht im Einzelfall nochmal gucken, aber grundsätzlich die Linie einfach so ändern, dass man dann pro Israel stimmt, obwohl die auch irgendwie da eben diese Menschenrechtsverletzungen und weiß ich nicht, was da jeweils im Einzelnen angeklagt wird, vornehmen. Finde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt richtig, aber ist natürlich, kann man mal drüber reden sozusagen. Was sind das denn für Resolutionen und kann man da mehr machen oder so? Oder muss man da vielleicht mehr machen? Oder soll man sich besser zurückhalten und seine Linie da ändern? Also das finde ich ein ganz schön heikles Thema eigentlich. Und auch den Vorschlag irgendwie komisch, aber ist auch schwierig, so zu so einer Dinge sich eine vernünftige Meinung zu bilden, denke ich mal. So, von daher waren sich die Leute auch im Bundestag nicht so richtig einig, beziehungsweise die haben das, glaube ich, abgelehnt, genau pro Israel dann mehr zu sein, einfach. Ja, und das ist dann weiterhin die alte Linie. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist mal ein Lichtblick, finde ich. Von dem öffentlich-rechtlichen Sender ist es ein Interview mit dem Herrn Hofreiter gewesen. Und das besteht eigentlich mehr oder weniger aus einer Frage. Das Interview, die er immer wiederholt hat. Und das blonde Wiesel vom Königssee hat sich immer wieder rausgewieselt. Herr Hofreiter, was bedeutet Schulpflicht? Ja, ich glaube, dass das eine klassische Debatte ist, um abzulenken, um diese jungen Menschen klein zu machen, um ihr Anliegen nicht ernst zu nehmen. Bla, bla, bla. Herr Hofreiter. Was bedeutet Schulpflicht? Wie gesagt, ich sagte es bereits, das ist die klassische Debatte, um diese jungen Menschen nicht ernst zu nehmen, um diese Menschen klein zu bla bla bla bla bla. Herr Hofreiter, wieso können Sie diese ganz einfache Frage nicht beantworten? Was bedeutet Schulpflicht? Ich könnte Ihnen die Frage beantworten, aber es geht diesen jungen Menschen nicht um die Schulpflicht, sondern es geht diesen jungen Menschen um die Probleme, bla bla bla bla bla. Sie können die Frage offenbar nicht beantworten. Wie sollen Schulen reagieren, wenn Schülerinnen und Schüler freitags demonstrieren? Ich finde das wunderbar, dass diese jungen Menschen über die Klimakrise sprechen wollen und so weiter und so fort. Nächster. Wieso können sich Lehrerinnen und Lehrer, die die Schulordnung aufrechterhalten wollen, nicht auf die Grünen verlassen? Wie gesagt, sie machen es jetzt zum vierten Mal. Den jungen Menschen geht es um die Klimakrise? Herr Hofreiter. Sie haben jetzt diese Frage nicht beantwortet. Wie sollen Lehrerinnen und Lehrer reagieren, wenn Schülerinnen und Schüler heute unentschuldigt fehlen? Ich drücke es noch mal etwas einfacher aus. Wie gesagt, wir werden da nicht zusammenkommen. Nämlich, ich möchte über die Klimakrise sprechen, weil Sie möchten diese jungen Menschen darauf reduzieren, ob sie in die Schule gehen oder nicht. Herr Hofreiter, entschuldigen Sie bitte. Ich hatte Sie nach Lehrerinnen und Lehrern gefragt. Wie sollen die reagieren, wenn Schülerinnen und Schüler heute oder an Fridays for Future nicht zum Unterricht erscheinen? Lehrerinnen und Lehrer sollen schlichtweg vernünftig mit ihren Schülern und Schülerinnen darüber reden, was sie unternehmen können, damit die jetzt herrschenden Menschen nicht ihre Zukunft zerstören. Wieso kann man nicht samstags für die Zukunft demonstrieren, Herr Hofreiter? Das haben die Schülerinnen und Schüler selbst bewusst so entschieden, dass sie am Freitag auf die Straße gehen. Offensichtlich ist die Aufmerksamkeit dafür viel, viel größer. Ja. Was würde sich denn ändern, wenn samstags fürs Klima demonstriert würde? Wahrscheinlich wäre die Aufmerksamkeit etwas geringer, wenn samstags fürs Klima demonstriert würde. Warum? Weil nämlich die Aufmerksamkeit unter anderem auch deshalb so groß ist, weil die Schüler während ihrer Schulzeit gehen. Herr Hofreuter, sollten Jugendliche nur dann die Schule besuchen, wenn sie gerade nichts Besseres zu tun haben? Das ist, wie gesagt, aber diese klassische Argumentation, an der man erkennen kann, dass man die Jugendlichen nicht ernst nimmt. Würden Sie das dann auch für andere Zwecke genehmigen? Das heißt, wenn jetzt Jugendliche sagen würden, wir wollen gegen Zuwanderung oder gegen die Europäische Union auf die Straße gehen. Ich habe das nicht genehmigt. Heiligt der Zweck auch dieses Mittel? Ich habe das nicht genehmigt. Ich habe gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Schulleiter eine vernünftige Regelung miteinander finden werden. Herr Hofreiter, würden Sie denn auch Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern während der Schulzeit befürworten, die ganz andere Ziele zum Inhalt hätten, zum Beispiel gegen Zuwanderung oder gegen die Europäische Union? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich das nicht befürworte. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich der Meinung bin, dass diese Schülerinnen und Schüler in ihrem Anliegen ernst genommen werden müssen und nicht eine Hauptablenkungsdebatte geführt wird, die sie auch ganz offensiv hier führen. Sie befürworten die Demonstration Fridays for Future nicht? Habe ich das richtig verstanden? Ich befürworte die Demonstration. Ja, was denn jetzt? Es ist ja wirklich amüsant, wie wir uns hier im Kreis drehen. Ich habe nur gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden müssen und dass man ihr Anliegen ernst nehmen muss. Gut, soweit Anton Hofreiter von Bündnis 90. Selbstentscheidende Schulpflicht. Also erstmal danke für diesen tollen Vortrag. Das war einfach Method Reading. Ja, absolut. Auf den Plus gut. Und das, der Text, das war jetzt keine Satire oder so. Nein, ich habe auch erst gedacht, dass. Ich habe auch gedacht, das wäre Satire, erst als ich das gelesen habe, weil das war so absurd. Ja. Aber ich habe jetzt nicht 100% den Text vorgelesen. Also ich habe Ausschnitte aus seinen Antworten. Die waren im Schnitt doppelt so lange, aber er hat trotzdem halt immer dasselbe gesagt. Ja. Du hast nicht viel weggelassen. Nee. Also ich habe nur Doppeltes eigentlich weggelassen. Ja, nicht mal das. Also ja, traurig. Was soll man dazu sagen? Ich meine... Ja, es ist ja dasselbe, was ich Katja Schulze auch gemacht hat. So nach dem Motto, ich antworte da gar nicht drauf, sondern ich bringe meine Narrative durch. Ich meine, egal, was der andere fragt. So. Das ist einfach so eine abgrundtief schlechte Performance, ja, der Anton Hofreiter hier, wenn er gerade von der Schule abgegangen wäre, jetzt nur in der Politik wäre, dann würde ich dazu nichts sagen, aber sag mal, war der besoffen oder was hat der sich dabei gedacht? Naja, so denkt er halt. Ne? Also ich meine, das... erinnert ihr euch noch an diesen kurzen Ausschnitt von ihm? Von wegen, Herr Hofreiter, wie lebt es sich als linksversiffter Grüner oder so? Wo er sagt, wir sind die Guten und deswegen bin ich auf der richtigen Seite oder irgend so ein Scheiß. Wir sind die Guten, das ist so tief in ihm drin. Da ist nichts mehr zu machen. Ja, scheinbar. Ich habe den Herrn übrigens auch schon mal bei einer Demo getroffen. Aber ich habe mich nicht mehr unterhalten. Mit dem Stein habe ich gefragt. Nee, ich habe ihn nur gesehen. Er ist immer an mir vorbeigezischt mit der ganzen Entourage von Journalisten und so. Ist auch ganz schön klein, der Typ. Nee, aber jetzt mal wirklich zur Thematik. Ja, Schulpflicht ist anscheinend nicht mehr so wichtig für viele Politiker. Ja, aber nur, wenn es ums das Richtige geht. Ne? Und nochmal, samstags ist demonstrieren ja viele Leute gegen Artikel 13 derzeit samstags in ihrer Freizeit. Und ich sag mal, in meiner Meinung nach, jeder Demonstrant, der in seiner Freizeit samstags gegen Artikel 13 demonstriert, ist 100-mal so viel wert wie jeder Schüler, der die Schule schwänzt, um da hinzugehen. Mhm. Ja, und ich meine, wir haben ja auch, glaube ich, diese Bilder gesehen, auch vom, also ich meine, wenn die jetzt nicht irgendwie gestellt waren, dass man irgendwie eine Stunde vorher oder so die gemacht hat oder so, von diesem Fridays for Future am Weltfrauentag, wo in Berlin, wo es ein Feiertag war, wo das dann so ein verschwindend kleines Grüppchen war. Also man weiß es nicht, ob das jetzt wirklich, na, also es gab halt Fotos davon. Ich will mal jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war auf jeden Fall so, weil man weiß es halt nicht. Müsste jemand sagen, der es von Anfang an gesehen hat. Aber es wurde behauptet. Ja, aber das sind ja auch wieder Details. Ich meine, jedem ist doch klar, dass die Schüler, dass ein sehr großer Anteil der Schüler das einfach ausnutzt, einfach damit die frei haben. Ja. Ja, ob die wirklich dahinter stehen oder nicht. Es ist ja nicht mal so, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen müssten, sondern sie können ja einfach hingehen und alles ist gut. Ja, aber ihr habt ja keine Ahnung, was da schon wieder los war, als der Lindner gesagt hat, das sollen Profis machen. Und dann alle Welt sich, also Christian Lindner ist von der FDP, und dann sich dann alle Welt, inklusive einige FDP-Leute auch, sich dazu entschieden haben, das irgendwie falsch zu verstehen und irgendwie daraus zu machen, man darf nur eine politische Meinung haben, wenn man, keine Ahnung, ein Profi, so genannt er dann ist. Obwohl es eigentlich vollkommen klar war, dass er damit den Klimawandel gemeint hat und dass er mit Profi gemeint hat, Ingenieure, Leute, die wissen, ne, was man da irgendwie bauen kann, dass die sich um den Klimawandel kümmern. Und außerdem hat er gesagt, man kann nicht erwarten, dass Kinder das schon können oder Jugendliche das schon wissen, irgendwelche Lösungen dafür haben für den Klimawandel. Und auch das ist vollkommen überlesen worden und auch von Leuten, den ich normalerweise ihr logisches Vermögen auf gar keinen Fall absprechen würde. Aber irgendwie hat das so einen Dummheitsnerv irgendwie getroffen bei vielen Leuten. Das ist immer nur, er sagt also, so you're saying, dass Kinder keine Profis sind und dass Kinder sich nicht politisch äußern dürfen oder keine Meinung haben dürfen zu nichts. Ah, das war auch grauenvoll letzte Woche, aber gut. Kleiner Rant von mir. Tja, also gut. Ich meine, wir haben ja hier, kommen wir mal kurz zur netten, jungen, schwedischen Dame, Greta Thun. Ja, ich meine, mittlerweile ist sie weltbekannt. Sie ist ja multiple Women of the Year in Schweden worden, ist eine von mehreren People of the Year von Time Magazine, jetzt schon. Ja, ich meine, das Jahr ist noch nicht lang, aber die ist jetzt schon, ne? Auf dem Bild, wie ihr hier seht, hat die eine kleine Rede gehalten auf dem World Economic Forum und reist durch die Gegend. Also ja, die hat ist schon ganz schön gut rumgekommen, die Greta. Und jetzt ist sie auch vorgeschlagen worden, dass sie den Friedensnobelpreis bekommt. Muss man da noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, Kriege werden dadurch ausgelöst, dass die Leute in die Schule gehen. Ja, ich meine, wenn ihr es in die Schule gehen, einen Umweltnobelpreis oder dann was. Dann herrscht Frieden. Ja, also wenn es doch unbedingt sein muss. Aber der Friedensnobelpreis? Gibt einen Virtue Signaling Nobelpreis. Das braucht die Welt. Ja, also, und es gibt ja noch dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, was jetzt herbeigeredet wird zwischen ihr und Frau Merkel, die den auch irgendwie kriegen soll. Also. Ich dachte schon Trump. Was? Wofür das denn diesmal? Keine Ahnung. Rauten-Nobelpreis oder so. Stunning and Brave sein. Ja. Vagina. Hauptsache The Greater Good. Ich hoffe mal, dass die Dame nicht irgendwann in 10 Jahren einen totalen Mental Breakdown hat, weil sie realisiert, wie sie ausgenutzt wurde. Ich hoffe es mal für sie. Ja, kommen wir zu einem etwas leichteren Thema. Es ist natürlich... Was? Titania McGrath ist nicht echt? Und ich bin ja die ganze Zeit gefolgt. Ja, gut, ich meine, das ist so eine Sache. Also es geht um einen Twitter-Account, Titania McGrath. Ja, was natürlich auch ein sehr powerful Name ist. Im Endeffekt ein Sortierer. Godfrey Elfwick. Ja, nein, nicht ganz. Also im Endeffekt ein Satire-Account von einem Comedian und Kolumnisten, der im Endeffekt eine Satire machen wollte auf den ganzen gesellschaftlichen Kommentar, den wir ja kennen. Privilegierte, bourgeoise, reiche, problemlose Leute, die sich über Kleinigkeiten aufreden und sich als Opfer darstellen und so weiter und so fort. Und er hatte im Endeffekt einen Satire-Account mit diesem quasi ein Progenitor-Account dafür quasi gemacht, ja. Diese Titania McGrath, ja, hat quasi, ja, ich meine, die sehr stark geschillt, Virtual Signaling betrieben, sehr linksidentitär, intersektional, hat sehr viel Reaktionen auch bekommen. Viele Leute sind halt sehr lange nicht darüber klar gewesen, ist das jetzt ein Satire-Account oder ist das ernsthaft gemeint? Was natürlich ein gutes Kennzeichen der guten Satire ist. Und ich weiß nicht, ob es jetzt damit jetzt erst aufgelöst wurde oder ob er irgendwie aufgedeckt wurde oder so. Über den Hintergrund weiß ich nicht ganz. Aber das ist einfach der Artikel dazu, wo der Journalist im Endeffekt sagt, gut, wenn man sich die Strömung im Moment anguckt, kann man entweder Comedy drüber machen und sich darüber aufregen, dass alles den Bach runtergeht und man nichts dagegen tun kann, oder man kann versuchen, mit Satire etwas zu verändern. Und er hat sich dafür entschieden, mit Satire was zu verändern. So, und hat halt das mit diesem Account versucht und ja, mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen, ne? Also, aber ich fand's auch interessant. Ich war auch nicht sicher, ob das ein echter Account ist oder Satire. Jetzt weiß ich besser Bescheid. Ach ja. Kommen wir zu Michael Jackson. Ja, Michael Jackson ist natürlich ein sehr kontroverser Charakter, jetzt seit einigen Jahren tot. Da gibt es so viel zu sagen, da könnte man eine Stunde alleine drüber reden, um es kurz zu machen, ja, wegen dem Arzt, dass er auch verurteilt wurde, weil er ihn halt falsch behandelt hat und der deswegen gestorben ist und so weiter und so fort. So, jetzt ist eine neue Dokumentation rausgekommen, wo zwei Leute über Michael Jackson reden und sehr starke Vorwürfe gegen Michael Jackson erheben, die 20 Jahre in der Vergangenheit zurückliegen. Und das ist sehr populär im Moment und es wird sehr viel drüber gesprochen und hier in dem Artikel wird einfach mal so ein bisschen der Kontext, wie diese Dokumentation überhaupt entstanden ist, aufgezeigt. Ja, ohne irgendwelche Sachen irgendwie irgendwem auf den Kopf zuzureden, zu sagen, dass irgendwer gelogen hätte hier, da oder sonst was. Es werden einfach nur die Fakten da gezeigt, dass im Endeffekt der eine Typ, der diese Dokumentation angestoßen hat, er war einer der Entlastungszeugen von Michael Jackson noch in seinem Gerichtsprozess und war immer nur positiv gegenüber Michael Jackson, aber vor ein paar Jahren hat er auf einmal eine 180-Grad-Wendung gehabt und hat sich mit einem anderen zusammengetan und hat mehrere Klagen versucht, die alle abgelehnt wurden, hat mehrere Bücher versucht, veröffentlichen zu lassen, die alle abgelehnt wurden und hat dann jetzt irgendwann so eine Dokumentation produziert bekommen, mit ein paar anderen bekannten Freunden. Und die hat jetzt auf einmal für Aufsehen gesorgt. Und in der Dokumentation geht es halt mal wieder um die typischen Sachen hier, Michael Jackson und mit den Kindern und solchen Sachen. Nur das Pikante an der ganzen Situation ist halt, dass, wie gesagt, es gibt sehr große Anhaltspunkte, dass die gesamte Geschichte, die zumindest der und der andere Typ erzählt, total an den Haaren herbeigezogen wird. Aber das ist gerade der absolute Renner auf Netflix und in Amerika wird darüber sehr viel diskutiert, pro, contra Michael Jackson und so weiter und so fort. Und wie gesagt, in dem Artikel einfach nur mal so ein bisschen der Hintergrund, wie diese Dokumentation zustande gekommen ist. Und ich muss sagen, nachdem ich das gelesen habe, gehe ich auch eher davon aus, dass zumindest die Fakten, die in dieser Dokumentation genannt werden, nicht der Wahrheit entsprechen. Allegedly. Ja. also für Leute, die sich mit dem Thema interessieren. Es interessiert ja viele Leute, vielleicht Michael Jackson. Auf jeden Fall lesenswert, diese Fakten, die da zusammengestellt wurden. Ach ja, die CIA und Madrid. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Artikel hier mal vorgestellt hatte, weil es gab so eine sehr seltsame Aktion in Madrid mit der nordkoreanischen Botschaft. Da ist im Endeffekt eine Frau aus dem ersten oder zweiten Stock rausgesprungen und hat nach der Polizei gerufen. Nur keiner konnte so ganz verstehen, was sie sagen wollte, wegen, ja, hier Nordkorea, nordkoreanisch halt. Und dann ist die Polizei, ist halt zur Botschaft, zur nordkoreanischen Botschaft gefahren, hat halt an die Tür geklopft, gefragt, ist alles in Ordnung? Kam jemand raus, meinte, ja, der ist alles okay, ist alles im grünen Bereich. 5 Minuten später sind mehrere schwarze Limousinen mit abgedunkelten Scheiben halt quasi geflüchtet von der Botschaft und die Polizei konnte halt nicht schnell genug reagieren. Und dann ist die Polizei in die Botschaft reingegangen und hat halt das gesamte Botschaftspersonal gefesselt, geknebelt, teilweise geschlagen, anderweitig misshandelt, vorgefunden. Ja, das nochmal zum Fall. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Fall schon mal präsentiert hatte, deswegen nochmal die Zusammenfassung. Ja, und jetzt hat man herausgefunden, dass zumindest 2 der beteiligten Personen, die diese Sache durchgeführt haben, ja, der CIA nahestehen oder für die CIA schon in der Vergangenheit operiert haben. Und das hat jetzt quasi das Potenzial zu einem extrem riesigen diplomatischen Skandal, weil der spanische Geheimdienst mit dem Finger auf die CIA zeigt und sagt im Endeffekt so, hier, ihr habt diese Geheimdienstoperation bei uns gemacht und habt uns nicht vorher gefragt. Und ja, das ist halt ein großes No-No. Und ich finde diese ganze Aktion einfach nur, ja, ich finde das einfach nur krass und schockierend. Und das ist so richtig Filmmaterial. Ne, das ist richtiges Filmmaterial, was da in Spanien passiert ist. Und ich weiß ja nicht, ob darüber in der Tagesschau berichtet wurde. Ich gucke es ja aktuell zum Glück nicht. Könnte mehr schreiben, ob darüber berichtet wurde in der Tagesschau. Aber ich finde, das ist schon ein ganz schöner Skandal. Und ich bin mal gespannt, was da noch bei rumkommt. Und der Hintergrund der ganzen Sache war, dass wohl der nordkoreanische Botschafter irgendwelche Industriespionage-Sachen und irgendwelche Sachen mit Atomteilen irgendwie am Hut hatte. Der wurde vor einem Jahr aus Spanien quasi als Persona non grata ausgewiesen. Durfte sich nicht mehr aufhalten, obwohl er der Botschafter war und diplomatische Immunität hatte. Aber es sollen wohl noch Mitarbeiter von denen dort gewesen sein und Akten da gewesen. Und da sollen wohl die amerikanischen Geheimdienste dran interessiert gewesen sein. Ja. Wie wäre es mit einer Basis namens Fort Trump in Polen? Das ist doch wirklich memewürdig. Ja. Amerika denkt, die Polen, also hier. Die Situation ist folgende. Amerika hat derzeit so 2000 bis 4800 Soldaten permanent in Polen stationiert. Einerseits an der russischen Grenze und an der deutschen Grenze. Warum auch immer an der deutschen Grenze, aber ist so. Und die Polen wollen mehr haben und haben den Amerikanern jetzt angeboten, hier, ihr könnt eine ganze Division bei uns stationieren. Das sind bis zu 30.000 Truppen, was viel ist. Ja, also auch eine sehr große Basis. Wir geben euch das Land und wir stellen euch 2 Milliarden zur Verfügung, um die Basis auszubauen. Haben die Polen den Amerikanern angeboten. Die Amerikaner haben nicht direkt gesagt, so ja, machen wir, weil im Endeffekt die Gründe die sind, dass die keine Division haben, die sie gerade dahin verlegen können. Die müssen die Division irgendwo anders abziehen oder eine neue Division aufbauen, damit die überhaupt da stationieren können. Ja, wie gesagt, wir reden hier über eine sehr große Truppenanzahl. Und weiterhin haben die Polen halt gesagt, so ja, wir können das auch Fort Trump nennen, ne, damit das so ein bisschen ein kleines Verkaufsargument ist. Und die Amerikaner haben jetzt halt gesagt, okay, wir überlegen es uns mal. Aber wie gesagt, derzeit haben die haben einfach keine Division, die die mal eben dahin verschieben können. Aber ich finde die ganze Sache einfach lustig, dass die Polen, die Amerikaner fragen, bitte, bitte stationiert doch mal eure Truppen bei uns. Wir nennen es sogar Fort Trump. Okay. Oh, hier kommen wir zu einem anderen, sehr seltsamen Fall. Auf dem Quest, alle Länder der Welt irgendwie mal Bericht erstattet zu haben. So viele sind ja gar nicht mehr offen. Gehen wir heute mal nach Ostguinea. Und zwar, Äquatorialguinea. Und zwar Es ist auch ein relativ autoritär geführtes Land. Eine Herrscherfamilie regiert das Land seit sehr vielen Jahrzehnten. Und da hat sich gerade eine diplomatische Räuberpistole abgespielt, und zwar ein sehr bekannter Oppositioneller, der natürlich da keinen guten Stand hat. Der auch, weil er in dem Land halt Repressionen ausgesetzt war, de facto in Spanien lebt derzeit, der wurde jetzt in dem Land festgenommen. Also in Äquatorial Guinea, weil er zu Besuch da war. Warum war er da zu Besuch? Weil er einen Preis bekommen sollte von der deutschen und französischen Botschaft quasi gemeinsam für Menschenrechte. Nur deswegen ist er in das Land eingereist. Allerdings, in dem Moment, wo er eingereist war, hat die Regierung gesagt, okay, dieser Preis ist illegitim, der darf nicht vergeben werden. Daraufhin haben die Deutschen und die Franzosen gesagt, okay, dann canceln wir den Preis jetzt mal. Der Herr war am Flughafen, hat gesagt, okay, dann fliege ich mal wieder zurück nach Spanien. Und das durfte er nicht. Und seitdem sitzt er jetzt dort in Hausarrest. Ja. So, und mal gucken, was jetzt weiter passiert. Also die deutsche und die französische Botschaft hat natürlich schon dagegen protestiert und gesagt, so, ja, das kann so nicht angehen. Wahrscheinlich wird das Ganze darauf hinauslaufen, dass der Herr halt ein paar Monaten oder ein paar Wochen wieder nach Spanien ausreisen werden darf. Nur ich fand das Ganze einfach eine richtige Räuberpistole. Da kann man sich wirklich nur fragen, wie ist das Ganze überhaupt, wie ist das wieder passiert? Ja, die Deutschen, die Franzosen machen einen Menschenrechtspreis für den und die Regierung lehnt das ab. Und das Ganze sieht für mich so ein bisschen aus, als ob der so in so eine Falle gelockt sein könnte. Aber das ist riesige Spekulation von meiner Seite natürlich. Naja, aber interessant. Äquatorial Guinea. Kann man abhaken auf der Karte. Ja, das ist ein Artikel, der ist schon ein paar Tage jetzt alt. Das war bei 100 Stunden ohne Strom in Venezuela. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wieder Teile des Landes wieder mit Strom hat. Aber in Venezuela, ich habe es ja gesagt, es gibt da so eine gewisse Anzahl von Tagen, der eine Zivilisation ohne Strom sein kann, bis zu dem Zeitpunkt sie sich nicht mehr wirklich davon erholen kann, weil so viel kaputt geht. Und ja, also Venezuela ist definitiv in diesem Spektrum jetzt. Und mal gucken, was da jetzt weiter passiert. Es gibt ja auch positive Meldungen aus Venezuela, teilweise. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat es ja jetzt nicht mehr reingeschafft. Ich wollte es trotzdem auf jeden Fall erwähnen. Es gab ja den einen deutschen Journalisten. Gut, manche sagen, er ist kein Journalist, sondern mehr ein Aktivist, aber trotzdem. Billy Six, der in Caracas in diesem Geheimdienstgefängnis war. Der ist jetzt auf sehr seltsame Art und Weise unter Einsatz der AfD und des russischen Botschafters Lavrov freigelassen worden aus Venezuela. Das ist ja immerhin positiv, allerdings scheint es jetzt irgendwie so eine Kontroverse zu geben, dass die AfD sagt, hier, schaut mal, was wir hinbekommen haben, und deswegen alle anderen sagen, ja, das war eine Scheißaktion. Ja, warum muss alles immer so kontrovers sein? Ist doch schön, dass der nicht mehr im Gefängnis sitzt. Können wir uns nicht darauf einigen? Weiterhin, was soll mit Venezuela jetzt noch passieren? Dieser Marsch der Bevölkerung, zu dem der Guaido aufgerufen hat, der hat ja einfach nicht stattgefunden, haben die Leute einfach nicht gemacht. Vielleicht, weil sie keinen Strom hatten und auch nichts davon wussten, okay. Oder weil sie einfach andere Probleme im Moment haben. Ja, es bleibt weiterhin spannend. Noch hat der große Knall nicht begonnen. Aber es kann ja leider nicht mehr allzu lange hin sein. Ach ja, wäre schön, wenn es nicht so wäre. Andreas Scheuer will neue Gesetze für Lufttaxis schaffen. Das war doch von Mammon, oder? Bei mir, das kann sein. Ich glaube, das ist in Ingolstadt, ne? Ja. Da hatte ich doch, glaube ich, vor einer Weile schon mal berichtet, dass sie das vorhatten. Und jetzt wollen sie die Taxen, diese Lufttaxen wohl tatsächlich bald einsetzen. Ja, viel mehr ist da nicht zu vermelden. Geht jetzt langsam los. Gucken, ob sie da die Regeln vernünftig hinkriegen. Okay. Ja. Machine Learning is causing science crisis. Also Machine Learning sorgt dafür, dass es eine Krise gibt bei der Wissenschaft. Und zwar Hier wird ein Problem aufgezeigt in diesem Artikel und es geht im Endeffekt darum, dass sehr viele, vor allem junge Wissenschaftler, halt sich mit Machine Learning auseinandersetzen und alte Datensätze aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen analysieren und neu aufbereiten. Also Datensätze aus der Vergangenheit, die einfach massive Datensätze sind, die nie komplett verarbeitet werden können, weil halt es Menschen nicht konnten. Und da wird jetzt Machine Learning quasi genutzt, in Anführungszeichen, um halt diese großen Daten, um neue Erkenntnisse aus diesen großen Datensätzen zu machen. Und sehr viele junge Wissenschaftler, anstatt neue Forschungsprojekte anzustoßen, konzentrieren sie sich darauf, halt diese alten Datensätze aufzubereiten mit diesen Computermethoden. Was ja an sich kein schlechter Ansatz ist, aber es gibt ein großes Problem dabei. Problem 1, dass halt sehr viele Leute nicht in die neuen Forschungszweige gehen, sondern quasi diese rückwärtsgewandte Forschung machen und deswegen sehr viel Innovationskraft verloren geht. Und andererseits, dass diese Datensätze aus der Vergangenheit ja teilweise einfach fehlerhaft sind. Sind einfach fehlerhaft. So, weil die Methodiken sich verändert haben, weil die Standards unterschiedlich sind, abweichlerisch sind. Und deswegen sind halt sehr viele neue Erkenntnisse, die halt aus diesen alten Datensätzen gewonnen werden, sollten eher mit Skepsis genossen werden und sollten halt quasi nicht als Konklusion aus der vergangenen Forschung postuliert werden, so wie es normalerweise passiert. So nach dem Motto, ja, ich beziehe mich ja nur auf die gestützte Forschung aus der Vergangenheit, allerdings ist dieses Argument nicht valid, wenn man nur die Datensätze analysiert, weil in den Datensätzen einfach Fehler und Sachen sein können, die nicht inkompatibel sind, was andere Fehler verursacht und so weiter und so fort. Ein weiterer Aspekt der Krise der Wissenschaft fand ich auch einen interessanten Aspekt, hatte ich auch nicht drüber nachgedacht, dass halt die alten Daten fehlerhaft sind und wenn man aus den alten Daten diese Rückschlüsse zieht, ja, das könnte ein Problem sein. Ja, interessanter Artikel. So. Ja, jetzt machen wir mal eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 2012. Es geht auch nochmal im Großen und Ganzen um den Fridays for Future, um die ganze Fridays for Future Sache. Und Klimawandel allgemein und ja, die ganze Thematik. Ich habe ja gesagt, jeder sollte sich informieren und jeder, der sich über gegen Klimawandel protestieren will, sollte sich dieses Paper einmal durchlesen. Es ist nicht allzu lang. Hier wird einfach darauf eingegangen, welche Arten, ach ja, wie kann man es am besten formulieren? Jetzt ich habe das alles im Englisch im Kopf, deswegen auf Deutsch gesagt, es gibt ja diesen Spruch, 97% aller Wissenschaftler stimmen überein, dass der Klimawandel so und so stattfindet, was auch stimmt. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, wie sich diese Zahl von 97 zusammensetzt, weil es halt wie so vieles in der Welt halt kompliziert ist. Ja? Und es geht nicht darum, gibt es einen menschengemachten Klimawandel oder nicht? Oder solche Sachen, sondern es geht darum, wie man mit dem Problem umgehen kann. Ja, und da gibt es halt unterschiedliche Denkschulen. Auch in der Wissenschaft. Das hat nichts mit Skepsis oder sonst was zu tun. Es geht einfach nur darum, haben wir jetzt sinnvolle Lösungen für Probleme, die bestehen? Oder machen wir einfach nur Scheinlösungen für Probleme, die wir nur theoretisch hergeleitet haben? Das ist quasi die große Kluft, die es gerade gibt. Deswegen habe ich ja auch so ein Problem mit den CO2-Zertifikaten, weil das ganz offensichtlich eine Scheinlösung ist. Offensichtlich. Und ein Feigenblatt, nur dass die Leute ein besseres Gewissen haben und es ändert im Endeffekt gar nichts. Ja. Meine Leseempfehlung für jeden, der irgendwie was mit Klimawandel am Hut hat, dagegen demonstrieren will, einfach nur, dass man überhaupt weiß, wofür man demonstriert. Ja, weil das wird ja auf so einem Low-Level-Niveau dargestellt, oh, der Planet in 12 Jahren und hier Zyklon und Wasser steigt und bla und diese ganzen Sachen, was alles halt sehr anfällig ist für Kritik, weil es halt alles sehr oberflächlich und sehr blödsinnig ist für sich genommen. Und es ist halt alles sehr komplizierter. Auf jeden Fall durch. Diese Vorgänge sind nicht so einfach zu verstehen, das habe ich auch festgestellt. Ja. Ja, und wie gesagt, es geht nicht darum, gibt es einen Klimawandel oder nicht, sondern einfach nur, ja, wie gibt es zu interpretieren? Was gibt es für Lösungen, die sinnvoll sind? und welche Lösungen sind schon von vornherein halt, ja, ein Feigenblatt. So, okay, kommen wir zu einem anderen Thema. Die Boeing 737 MAX hat ein Konstruktionsproblem von Anfang an. Und zwar ist bei der technischen Konstruktion des Jets sind einige Industriestandards, die seit Jahrzehnten sich etabliert haben, einfach mal verändert worden. Die Flügel und das Fahrleitwerk sind in einer anderen Proportion zueinander. Die Triebwerke haben eine andere Leistung, wie sie normalerweise für diese Flugtypen wären. Alles technische Details, die über meinen Horizont hinweggehen. Aber im Grunde genommen benötigt dieses Flugzeug deswegen eine besondere zusätzliche Steuersoftware, um quasi in der Luft bleiben zu können. Ja, weil es sich von anderen Flugzeugen einfach unterscheidet in der Konstruktionsweise. Da hat man jetzt schon vor einiger Zeit festgestellt, dass es da ein Problem gibt. Und zwar durch die Positionierung der Triebwerke am Flugzeug werden die Triebwerke teilweise als Höhenruder benutzt. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Aber die Triebwerke, man hat nicht nur die Höhenruder, sondern die Triebwerke, die beeinflussen auch die Neigung nach vorne und nach unten von der Spitze vom Flugzeug. Und das konkrete Computersystem, worum es geht, ist, dass der Computer merkt, die Nase ist in einem Neigungswinkel, das es nicht sein dürfte. Jetzt muss das Triebwerk korrigieren, sonst stürzt das Flugzeug gleich ab. Und dann wird die Nase quasi nach unten geneigt vom Computersystem. Seht ihr jetzt schon, wo das Problem sein könnte? Man hat jetzt herausgefunden, dass genau dieses System bei einem Absturz, der vor ein paar Monaten stattgefunden hat, eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat, weil dieses System sich aktiviert hatte und die Piloten wussten nicht, was sie zu tun haben, weil im Handbuch nicht stand, wenn das passiert, tu das. Weil das einfach ein System ist, was in diesem Flugzeug ist und nicht in anderen Flugzeugen und deswegen war es noch nicht in den Standard-Checklisten mit drin. Das hat den Leuten das Leben gekostet. Daraufhin wurden die Checklisten erneuert, die Piloten wurden trainiert, alle Leute wussten Bescheid, alle Airlines wussten Bescheid, auch dieser Artikel, 5 Piloten warnten vor umstrittenem System. In dem Artikel wird nochmal auf ein anonymes Whistleblowing-System hingewiesen, was es halt gibt seit Jahrzehnten im Flugbetrieb, wo halt jeder, der irgendwas mit Flugzeugen zu tun hat, einfach sagen kann, hier, da habe ich einen technischen Fehler festgestellt, damit es sicher ist und keiner irgendwie Angst haben muss, irgendwie Schaden zu bekommen. Und da gab es halt sehr viele Beschwerden über dieses explizite System. Jetzt gab es einen zweiten Absturz und es ist noch nicht so ganz klar, aber sogar die amerikanische Regierung sagt, dass sie laut internen Quellen darauf schließen kann, dass es genau diesen Fehler wieder hatte. Und Boeing und Amerika, die sind schon fast synonym. Das heißt, wenn die amerikanische Regierung das schon sagt, dann wird das wahrscheinlich tatsächlich der Fall sein. Daraufhin sind alle Flugzeuge von diesem Typ ja in England und verschiedenen Ländern erstmal aus dem Geschäft genommen worden und Boeing hat jetzt ein massives Problem. Und es ist halt jetzt im Endeffekt eine von zwei Sachen. Entweder haben die dieses System wirklich gemacht und haben einfach auf alles geschissen und einfach das immer weiter gemacht. Da gab es einen sehr guten Twitter-Thread, wo genau das gemacht wird. Wenn du möchtest, können wir da ja mal einfach ganz kurz durchgehen, weil das erscheint mir sehr plausibel, eine Erklärung für was hier passiert ist. Kann mir so richtig vorstellen, wie das wahrscheinlich gelaufen ist. Testpilot und oder Simulationsverantwortliche, wir haben ein Problem. Wegen der neuen Triebwerksposition ergeben sich Fluglagen, aus denen der Pilot die Maschine nicht ohne weiteres raussteuern kann. So kriegen wir keine Zulassung. Einer aus der Gruppe sagt, habe ich ja gleich gesagt, dass das so nicht geht. Wir hätten das Hauptfahrwerk auch verlängern und das Triebwerk an der richtigen Stelle lassen sollen. Oder ein Triebwerk nehmen, das passt. Was machen wir jetzt? Management sagt, wir haben weder die Zeit noch das Geld, so umfangreiche Änderungen vorzunehmen. Dafür sind wir zu weit. Welche Optionen haben wir noch? Einer sagt, ja, schließlich kommt das Problem nur vor, wenn ein Pilot mit zu viel Schub und zu viel Anstellwinkel fliegt. Das sollte er eigentlich nie tun. Können wir in so einer Situation nicht irgendwie elektronisch den Schub drosseln? Anderer sagt, riskant. Mit Systemen, die Schub wegnehmen oder begrenzen, haben alle schlechte Erfahrungen gemacht. Am Ende heißt es, habe vollen Schub gegeben, aber es kam einfach nichts. Und dann sind wir schuld. Andere Vorschläge? Naja, wir könnten das Höhenruder vergrößern. Das würde uns auch mindestens ein Jahr zurückwerfen. Wahrscheinlich zwei. könnten wir nicht was mit Elektronik und Computern machen, ohne an mechanische Konstruktionen zu müssen? Und dann irgendein Genie kommt auf die Idee. Wenn wir statt des Höhenruders das ganze Höhenleitwerk zum Steuern nehmen, müsste es doch auch gehen. Wir nutzen einfach die Motoren für die Trimvorrichtung. Fliegt ein Pilot bei Vollgas zu steil, trimmen wir einfach nach vorne. Kritiker, seid ihr irre? Die Trimvorrichtung zum Steuern nehmen, dafür ist sie nicht gedacht. Ach was, ist doch eh nur für die Zulassung. In der Praxis wird das System praktisch nie aktiv werden. Und Testpiloten nutzen das Trimsystem auch für spezielle Manöver. Okay, probieren wir es aus. Wie lange braucht ihr das prototypisch zu verdrahten? Naja, wir haben auf dem Trimsteuermodul noch 2 Ports frei. Da könnten wir das Signal auch von einem Anstellwinkelsensor und einer Staudrucksonde drauflegen. Und die Software? Das machen wir zum Testen einfach mal ganz primitiv. Wenn Anstellwinkel größer X und Schub größer Y, trimmen wir 5 Sekunden nach vorne. Dann warten wir ein paar Sekunden, bis wir in der Altprüfe prüfen. Testpilot kommt zurück. Funktioniert super. Nase kommt sogar von ganz allein runter, wenn Pilot nichts tut. Management. Okay, wir haben eine Lösung. Ab in die Zertifizierungstests. Und so weiter. Ja, war es ein halbes Jahr? So viel Zeit haben wir nicht. Reicht ja nicht, was wir haben für die Zulassung? Formal gesehen reicht es, ja. Schön ist es nicht, aber die Piloten können ja von Hand geben trimmen, wenn es Probleme gibt. Dann geben wir das erstmal mit dem in die Zertifizierung, was wir haben. Wir können das später immer noch richtig machen, wenn wir Zeit haben. Wie kommunizieren wir das Ganze nach außen? So wenig wie möglich. Ist nicht gut für den Ruf, wenn der Eindruck entsteht, dass wir eine grundsätzliche Designschwäche haben, die wir mit einer Behelfslösung gefixt haben. Ja. Aber die Piloten sollten doch davon wissen. Und es muss in die Checklisten eingearbeitet werden. Ding, ding, ding, ding. Ach, so wichtig ist dieses Detail jetzt auch nicht. Packt alles einfach irgendwo unauffällig in eins der hinteren Kapitel im Handbuch. 2 Jahre später. Und 200 verkaufte Flugzeuge später. Wollen wir nicht eigentlich das MCAS nochmal überarbeiten? Jetzt fliegen schon 200 Maschinen täglich problemlos mit dem System. Wollen wir wirklich was anfassen, das sich bereits bewährt hat? Ja, Oktober 2018, erster Absturz. März 2019, zweiter Absturz. Also wie gesagt, sehr, sehr guter Thread, sehr gut zusammengefasst. Ich kann mir vorstellen, dass es genauso passiert ist, weil es ist einfach so eine krasse Sache. Ja. Und wie gesagt, selbst die Amerikaner haben gesagt, dass das wahrscheinlich der Fall ist. Und wenn die das sagen, die hätten das größte Interesse daran, da nichts so zu sagen. Oh, ich habe gelesen, auf Deutsch noch nichts. Ja, scientists say they reversed time using quantum computer. Super faszinierend. Also quasi, man hat mithilfe eines Quantencomputers einen temporären, rückwärts ablaufenden Effekt erzeugt. Also das hat nicht wirklich was mit Zeitreise zu tun. Das ist auch gesagt, wenn man sich vorstellt, man hat eine gewisse Formation von Teilchen. Und wenn diese Teilchen mit einem anderen Teilchen angestoßen werden, dann verändern die sich chaotisch und können rein theoretisch nie wieder in ihre originäre Konfiguration zurückgehen, weil es halt eine chaotische Veränderung ist. Aber man hat halt in einem Quantencomputer von IBM Testmodelle laufen lassen und hat quasi dieses eigentlich chaotisch auseinanderfallende System wieder zusammensetzen können mit Hilfe dieses reversen Zeit-Quantum-Effekt. So. Wie gesagt, absolut obskur, hat auch noch keinerlei Konsequenzen, aber die Tatsache, dass es überhaupt möglich ist, ist faszinierend. Wenn es denn auch stimmt, weil das Problem an der ganzen Sache ist, die Quantencomputer sind noch relativ neu und man hat eine sehr große Fehlerkorrektur im Rahmen von 30% drin, also Messwerte bis zu 30% falsch. Mhm. Allerdings haben die gesagt, dass die Messwerte, die rausbekommen haben, trotzdem in dieser Fehlertoleranz liegen. Also, es ist implizit, es ist schon mal sehr interessant, wenn man mit Hilfe von Quanteneffekten quasi zeitliche Effekte negieren kann. Ja, also die Zeit wirklich zurückdrehen, das hätte ja materiell nicht unbedingt irgendwelche Effekte, aber eventuell hätte es Effekte, dass man halt sowas wie Zellenalterung oder sowas stoppen könnte oder verlangsamen könnte. So, ja. Und hier haben wir nochmal das eine war der Artikel, der es ein bisschen ausführlicher beschrieben hat, also ein bisschen eingängiger beschrieben hat. Und hier ist der Artikel dazu, der es etwas ausführlicher und etwas fachlicher beschreibt. Ja, und es wird in dem Beispiel, wird das Beispiel benommen, wenn man Billard spielt, hat man ja am Anfang das Dreieck und man stoßt es mit den Kugeln an und der Effekt wird halt bildlich so beschrieben, es wäre quasi so, wie wenn nach dem ersten Anstoß die Kugeln sich wieder perfekt zurück bewegen würden. So, aber gut. Liest es euch durch, wenn ihr daran Interesse habt, es ist sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Und wie gesagt, alleine der Fall, dass das überhaupt möglich ist, ist faszinierend, weil man dachte, das wäre nicht möglich. So, vorher. Ja. Kommen wir noch zu einer weiteren Sache. Hier geht es um GPS. In diesem Artikel geht es um etwas GPS Fearmongering. Ja, in dem Artikel wird geschrieben, dass GPS für ganz viele Systeme benutzt wird, zur Ursynchronisation im Grunde genommen und alles, was irgendwie zeitlich parallel sein muss, irgendwelche Banktransaktionen, irgendwelche Zugfahrpläne, automatische Schaltung und so weiter und so fort, sind alle von GPS abhängig, in Anführungszeichen. Generell stimmt das so. Allerdings ist GPS immer nur eins von mehreren Systemen, was dabei läuft. Und in diesem Artikel geht es ganz konkret darum, dass halt irgendwelche ausländischen Kräfte halt GPS, einen GPS-Satelliten aus der Umlaufbahn schießen könnten, was meiner Meinung nach absoluter Blödsinn ist. Das wird nicht passieren. Weil, warum? Und, wird nicht passieren. Oder ein sehr großes Problem sind sogenannte GPS-Störsender, dass halt irgendwelche Leute GPS-Störsender in der Tasche haben, um irgendwelche Kontrollsysteme zu umgehen von der Arbeit oder sowas und dass dadurch irgendwelche Flugleitstellen gestört werden oder und so weiter und so fort. Im Grunde genommen ein sehr großer Fearmongering-Artikel, weil die Probleme gibt es, aber die sind minimal. Warum rede ich darüber? Weil tatsächlich gibt es ein ganz anderes Problem. Am 6. April gibt es einen Rollout, da werden quasi die ganzen GPS-Sender neu adjustiert werden müssen. Und das ist so eine Art kleines Y2K-Problem. Noch eins, ja, weil es ist wieder ein gewisses Datum. Wenn dieses Datum überschritten wird, dann setzen sich die Uhren irgendwie auf 1980 irgendwas zurück. Und da die GPS-Systeme ja sehr oft genutzt werden, um Zeiten zu koordinieren zwischen verschiedenen Punkten, um auch wirklich zu gucken, dass es wirklich in Echtzeit abläuft, wäre es schon wichtig, dass sie alle das gleiche Datum haben und nicht alle auf 1980 zurückspringen. Ja. Im Grunde genommen würde es keine riesigen Infrastruktursysteme betreffen. Der vorige Artikel war, wie gesagt, ein Fearmongering-Artikel. Alles, was da drin steht, stimmt an sich, aber man muss im Hinterkopf haben, wenn wir beispielsweise die Banktransaktionssysteme nehmen, die benutzen dieses GPS-Signal, um zu gucken, gut, wenn das nicht zeitgleich irgendwelche Transaktionen abgerechnet werden. Allerdings wird das nicht sekündlich abgerechnet. So, und selbst wenn es sekündlich abgerechnet wird, haben die Backup-Systeme, dass sie 4-5 Tage ohne jegliche GPS-Timing-Signale weiterhin synchron laufen können. Also riesiges Fearmongering. Aber das finde ich interessant mit dem mit den GPS-Sachen. Am 6. April kann es also zu Fehlfunktionen geben, kann es sehr viele Fehlfunktionen geben in Systemen, die noch nicht gewartet wurden. Auch wieder großartig wird was nicht passieren, weil das ist ein Problem mit Ansage gewesen. Die Leute hatten genug Zeit, sich darauf einzustellen, aber wie immer werden es wahrscheinlich nicht alle Leute haben. Und wenn die Leute ein System benutzen, dass sie beispielsweise Uhrzeiten synchronisieren und die benutzen nur das kostenlose GPS-System, weil es kostenlos ist und gut funktioniert und haben keinerlei anderen Systeme, dann kann es sein, dass es da zu Fehlfunktionen kommen kann. Ja, aber bei Banken, Bahnsystemen, Flughäfen oder sowas braucht man keine Probleme zu haben. Man kann auch fliegen. Ich würd mich dem Fearmongering nicht anschließen, aber alleine die Tatsache, dass es wieder so ein Y2K mit GPS gibt, alleine die Tatsache fand ich interessant. Dann noch ein paar Zusatzinfos zu. Deswegen. Ja. Oh, wer ist denn der Bläuling? Ist das Schlumpfine mit schwarzen Haaren? Ja, nee. weil du uns noch die Stimmung am Ende noch mal so richtig versauen. Ja, das ist die Katharina Schulze aus die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag von Bayern. Auch bekannt für ihr "Ich habe keinen Bock auf alte weiße Männer". Ja, also ich habe keinen Bock auf junge blaue Frauen. So. Und diese schrecklich kulturell appropriierten Dreadlocks und afrikanischen Schmucksachen und so, da der kleine Social Justice Warrior in mir weint ganz schrecklich, Katharina, dass du so unsensibel mit den Sachen anderer Kulturen umgehst und die einfach als Kostüm für dich hernimmst. Genau. Oh, immerhin hat sie kein Bodypainting gemacht, haben wir alle mal Glück gehabt. Ne? Glück hat sie. Ja, es erinnert mich übrigens auch an was. Ich bin noch mal, Moment, habe ich das hier? Das erinnert mich irgendwie an die hier. Aber ja. Oh. Alle Parallelen mit lebendigen oder toten Personen sind rein zufällig. Was steht da? Fugge? Was willst du? Ja, ich würde sagen, wenn ihr euch von dem Anblick erholt habt, geht da mal in den Wald. Genau, zerschmettert ein bisschen den Kulturmarxismus. Und ja. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Ja, wieder mit dem Kulturmarxismus. Wir was sehen uns dann nächste Woche, ja. Macht's gut. Ihr könnt auch wieder gefahrlos in den Wald gehen, weil der Sturm ist vorüber. Kenne mich nicht. Aber pass auf, die Zweige könnten ein bisschen locker sein. Einfach mal ganz laut, Kulturmarxismus! Schreien, vielleicht brechen die dann ab. Ja. Und ihr könnt sicher durch den Wald laufen. Macht doch Mut. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Schlangenölverkäufer. Schlangenölverkäufer. Kulturmarxismus. Nie wieder CDU.